Es folgt eine reduktionistische Zusammenfassung der Mehrheit aller politischen Argumente. Unterdrücker versus Unterdrückte, Linksgrün, Zivilisation versus Barbarei, konservativ, Freiheit versus Zwang, libertär klassisch liberal, Insider versus Outsider, Populisten, Affentum versus andere Affen. Und damit ein Hoch auf die politische Coolness und die kulturelle Gelassenheit. Hashtag organisierte Freiheit. Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wer war denn das? Ja, hallo, mein Name ist Alfonso. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Internet. Ich bin einer dieser etwas böseren Blogger in Deutschland und ich habe mich heute mal entschieden, mal jemanden meine Soundkarte einzuchecken und wir haben jetzt eine Viertelstunde versucht, das auf die Reihe zu kriegen und jetzt bin ich endlich online. Totaler Computer-Fan, ne? Also ich kenne mich voll gut aus. Nach einer halben Stunde läuft es endlich mit einer simplen USB-Soundkarte. Naja. Immerhin sprichst du Hochdeutsch. Ich kann auch Bayerisch, aber das würdet ihr nicht verstehen. Ja, genau. Das ist Bayern, die Leute so ein bisschen rumhört. Ich komme aus einer ganz, ganz schrägen Gegend. Das ist hier in der Nähe des Donau-Moses. Da kommen die Leute aus dem Rheinland-Pfalz. Die haben so einen ganz eigenen Dialekt. Und wenn man den spricht, das versteht doch sonst in Bayern niemand. Also es ist ganz gruselig. Aber ich spreche ganz normal Hochdeutsch weiter. Super. Ja, freut uns sehr, dass du mal reinschaust. Also ja, du bist ja auch jemand, den wir schon öfter auch gefeatured haben. Ja, ich hab's das letzte Mal gesehen, da war ich mit dabei, ne? Also als Twitterer. Also, ja, aber auch schon, also als es noch einfacher zugänglich war, sage ich mal vorsichtig, haben wir auch dein Material gerne aus der FAZ hier das ein oder andere Mal angepriesen und wohlwollend besprochen. Das ist schön, aber wie gesagt, momentan ist halt das meiste hinter Paywall, aber das ist auch ganz angenehm, weil die Stimmung im Netz ist ja halt teilweise doch etwas so unangenehm, dass man sich sagt, okay, die Paywall ist zwar für manche schlecht, aber auf der anderen Seite, man hat bei der Diskussion nachher seine Ruhe. Die 400-500, die mitdiskutieren wollen, die reden mit, aber die dann nur kommen, falls Flag-Aktionen und sowas in der Art zu machen, die bleiben dann draußen. Und das ist ganz angenehm eigentlich. Insofern ist es sehr viel ruhiger hinter der Paywall und passt schon. Also zumindest für mich. Ja. Ich weiß nicht, du kennst ja unser Format, wir schauen uns Sachen an, die in der Woche passiert sind und ja, das Größte, was wir die Woche hatten, ist ja wahrscheinlich diese Datenleck-Geschichte. Gibt es ja so ein bisschen, ich habe gelesen, die Bürgermeisterin aus dem Ort, wo der Hacker herstammt, hat gesagt, das ist doch toll, dass der das mal so vorführt und die Sicherheitslücken irgendwie. Es wäre eigentlich eher ein Held als ein Täter. Wie siehst du das? Naja, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Mann. Man weiß ja noch nicht allzu viel über ihn. Es gibt ja jetzt nicht unbedingt allzu konkrete Informationen. Ich persönlich würde sagen, der kommt halt aus so ein bisschen dieser Fortune-Ecke, ne? Also Fortune-Kraut, also dieses ganz böse, verrufene Forum da. Da würde ich ihn eher einsetzen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig mit diesen Leuten, weil die natürlich dann immer gleich als rechts abgeschoben werden und als Nazi und so weiter. Wenn man die Pranks kennt aus Fortune, dann weiß man natürlich auch, dass die es teilweise auf solche Äußerungen anlegen, um halt zu provozieren. Das heißt, ich würde eher sagen, das ist eine Mischung aus einem sehr eifrigen Sammler auf der einen Seite und einem Troll auf der anderen. Held, naja, also das ist, ich tue mir ein bisschen schwer mit solchen Sachen in diesem Kontext, aber er hat natürlich gezeigt, wie unglaublich nachlässig viele Leute sind. Und der Gedanke, dass also das also so aus dem Schlafzimmer heraus passiert. Der nächste ist halt einfach, was ist, wenn du in Russland 40 Hacker hast, die sich hinsetzen und sich damit auseinandersetzen, ne? Und was wissen die Hacker in Russland oder aus Amerika oder England oder sonst wo, wo man uns halt ausspioniert, so über unsere Politiker, wenn die anderen Chats auch noch haben? Das ist die interessante Frage, ne? Also, ob der jetzt 50 genau. Leute mal hochgenommen hat, das ist belanglos, aber was ist, wenn, ne? Also, was ist, wenn, also, ne? Wir haben so teilweise gesehen, was der Altmaier da so geschrieben hat, das war ja wohl auch mit dabei. Was ist dabei, wenn die anderen Chats vom Altmaier mit der Merkel auch irgendwo rumkursieren und vielleicht, ne, also unter Druck setzbar ist? Also, das ist so mehr das, wo ich mir Gedanken machen würde, als jetzt über diesen einen kleinen Hacker da. Das große Problem, was du auch angesprochen hast, wird leider immer ein bisschen im Hintergrund gehalten. Deswegen habe ich den Artikel hier auch eingereicht. Der Fefel, der ist ja bestimmt auch ein Begriff. Ja, der geht hier mal auf etwas dahinterliegende Probleme ein. Es wird ja so dargestellt, oh, das ist der große Hackerangriff gewesen, was einfach auch sehr falsche Bilder erzeugt. Es ist einfach ein Junge gewesen, der ein paar Sachen zusammengesucht hat, vielleicht sich die teilweise selber beschafft hat mit sehr einfachen Methoden, wie du es ja gesagt hast. Und das, ja gut, er hat offensichtlich die GMX-Accounts gehackt, ne? Das war sein Angriffsziel. Und ja, ich meine, wer macht seine private, ja, mal ganz ehrlich, wer macht als Politiker seine private Kommunikation über einen GMX-Account? Wer ist so irre? Also und was hat so jemand nachher noch in der Politik verloren? Ja. Also ich meine, zumindest, dass man zu Posteo geht, so viel Hirn müsste man ja eigentlich haben, ne? Genau, das BSI sollte das doch eigentlich kontrollieren. Das BSI sollte sich mal die Politiker nehmen und sagen, hier, wir geben euch jetzt mal eine Schulung. Ich dachte eigentlich, dass sowas passieren würde. Ja, aber ich meine, was heißt Schulung? Ich meine, die haben die IT vom Bundestag hinter sich. Da muss doch irgendjemand sein, der sagt, also sogar bei uns in der Zeitung, da haben wir eine IT, die sich hinstellt und sagt, okay, hier hast du ein E-Mail-Postfach, pass auf, na, mach nichts Falsches drauf, pass auf deinen Rechner auf, solche Sachen. Ne? Und dass Leute aus dem Bundestag sich hinstellen und GMX-Accounts haben, wie irre kann man sein? Ne? Ich meine, das sind ja Leute, die später irgendwann mal was in diesem Land entscheiden müssen. Und wenn die digitale Kompetenz nicht weitergeht, als sich einen GMX-Account zu halten und dann noch nicht mal irgendwie Passwortabfragen richtig zu organisieren. Ja, was sind wir da? Wir leben im 21. Jahrhundert, hallo. Ich meine, also da bleibt der Mund offen stehen. Wenn die Leute geschult werden, dann wäre das Problem nicht so groß. Ja, gerade wenn man was zu verbergen hat, in Anführungszeichen, obwohl ja alle behaupten, man hätte nie was zu verbergen. Ja, aber ich wollte doch noch auf zwei Sachen eingehen, die hier in dem Artikel nochmal genannt waren. Und zwar das eine, das Thema, was sehr im Hintergrund, in den Hintergrund gerät bei dieser ganzen Hacker-Debatte, ist, dass sehr viele persönliche Daten von Behörden beispielsweise ja gesammelt werden und an Datenfirmen verkauft werden oder Firmen Daten sammeln und die Daten weiterverkaufen und diese persönlichen Daten auch nicht unbedingt sicher sind. Und dass die Datenschutzgrundverordnung da auch nicht unbedingt viel gebracht hat dem Endverbraucher, was diese Daten angeht, die im Umlauf sind und an die man rankommen kann. Hier geht es ja nur um private Daten, die im Internet sowieso rumkursieren. Aber diese Daten in den Datenbanken, die im Hintergrund gespeichert werden, die sind ja an sich auch zugänglich für bestimmte Leute. Ja, da das nochmal, hatte der Fefe nochmal. Ja, da hat er doch absolut recht. Ne? Ich meine, was soll man auch anders sagen? Die Datensammelwut ist unbegrenzt eigentlich. Man muss ja nur mal gucken, was für Tracker auf so einer normalen Webseite sind. Also ich meine, jeder, der im Internet ist, sollte eigentlich diese ganzen Tracker rausfiltern. Das machen aber auch viele nicht. Und dann geraten die Daten natürlich auch in alle möglichen Datenbanken. Und sobald es außerhalb der EU ist, hat man da sowieso keine Kontrolle mehr. Also das ist... Ich meine, das sind auch intimste Details. Ne? Also jeder YouPorn-Aufruf, alles, was du bei YouTube suchst, jede Suchabfrage, das landet alles irgendwo. Und das kann natürlich auch im Zweifelsfall verwendet werden, wenn du Pech hast. Ne? Und da gibt es ja auch genügend Beispiele, wo sowas auch entsprechend schiefläuft. Also es gab ja mal diesen Hack bei so einem so Partnerschafts-Porno-Portal, wo dann also alle möglichen Leute rausgekommen sind. Das ist natürlich super unangenehm für die. Ne? Da hat sich dann auch einer umgebracht, der sich also dann von seinem eigenen Startern aufgrund seiner etwas abweichenden Interessen verfolgt fühlte. Und dagegen ist also das, was unseren Politikern passiert ist, meines Erachtens ein schlechter Witz. Ne? Also da geht es die 20 schon, Hacker, die du angesprochen hast, die 20 Hacker in Russland, die werden sich wahrscheinlich eher auf irgendwelche Unternehmensdatenbanken oder staatlichen Datenbanken stürzen, als private E-Mail-Accounts zu haben. Ja, ich weiß es nicht. Also es hängt davon ab, wie, also ich meine, es gibt ja so einiges, was rausgekommen ist. Das hat man, also wenn man, ich habe ja mir die Daten nicht runtergeladen. Ich habe ja nur geschaut, was bei Fortune passiert ist. Es gibt bei Fortune ja diesen Krautschan, diesen Account, wo dann also AfDler und Rechte sich eben rumtummeln. Und da habe ich halt mal geguckt, was machen die da draus. Und da sind ja einige private Dinge auch veröffentlicht worden aus diesen Diskussionen. Ich will jetzt hier nicht in die Tiefe gehen. Aber so einiges, was da drin stand, war schon so, dass man das auch hindrehen könnte, dass es ungut wird. Möglicherweise kommt es noch, vielleicht hat es ja irgendjemand sich aufgehoben und bringt es in den Europawahlkampf. Aber wenn das der Durchschnitt ist und wenn die alle so nachlässig umgehen, dann kommt sicher eine ganze Menge zusammen. Ne? Also ich meine, ich erwarte nicht, dass Politiker jetzt unbedingt Heilige sind oder dass sie in ihrem Privatleben nicht auch irgendwas machen, was vielleicht nicht so ganz zu ihrem Verhalten passt. Genau. Aber das Problem ist halt, du kannst es halt am Ende zusammennehmen, konstruieren und dann entsprechend hindern, dass es möglichst hart kommt. Das hat dieser Hacker nicht getan. Wenn ich der gewesen wäre und ich hätte die wirklich schädigen wollen, hätte ich mir die Punkte rausgesucht, die wirklich heftig sind. Und hätte die gebündelt und die dann lanciert. Weil dann hätte jeder gesagt, ah, schau her, dieses und jenes und das passiert. So wie es jetzt gelaufen ist, musste man sich halt mühsam die einzelnen Punkte rauskramen. Und wenn ich hier Russe wäre, dann würde ich das genauso machen. Ne? Ich würde halt mir die 4, 5 Knaller suchen und die dann lancieren. Über irgendjemand, über irgendwelche Mittelsmänner, was weiß ich, irgendjemand wird schon bereit sein, sowas auszupacken. Und das ist halt der Weg, mit dem ich da gehen würde. Und ich glaube, das droht uns auch irgendwann mal, wenn die alle so unvorsichtig waren, wie die Politiker, bei denen es aufgekommen ist. Tja, ich meine, es gibt ja bestimmt auch Journalisten, die da dann auch gerne an solche Daten kommen würden. Ich denke mal, nein, die meisten würden das nein, noch nicht machen, aus ethischen Gründen, aber Richtung das geht. Also mit den Journalisten, das ist eine andere Sache. Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt in den Fällen. Also niemand hatte so richtig Lust, sich die Hände damit schmutzig zu machen, weil man erstens nicht wusste, wer ist der Typ überhaupt. Man will sich hier nicht den Vorwurf aufsetzen, dass man sich zum Beispiel zum Instrument der Russen macht. Der andere Punkt ist natürlich, legal ist es nicht. Es gibt zwar immer wieder Leaker und so weiter, aber das ist nun wirklich etwas gewesen, was also mit Whistleblowing nichts mehr zu tun hat. Das ist also wirklich massive Datenlücken gewesen, die ausgenutzt wurden. Und da schreckt man natürlich ein bisschen davor zurück. Und deshalb ist auch so diese Art der Veröffentlichung eigentlich keine, die darauf abzielt, die Leute wirklich zu schädigen, weil wenn du wirklich Schaden anrichten willst, gibt es 1000 andere Möglichkeiten, außer so ein Haufen, den einfach ins Internet reingeklatscht wird. Und deshalb, na, das ist halt etwas, was für Journalisten nicht besonders attraktiv ist. Also wenn du es attraktiv machen willst, dann gehst du halt gezielt auf einen Politiker oder auf 2 oder 3 und nicht auf so eine ganze Menge, wo das dann alles verpufft. Also wenn Journalisten das bis jetzt gezielt noch nicht machen, bin ich ja froh. Nee, was heißt nicht gezielt machen? Also wenn du es von einem Mitarbeiter kriegst, wie es ja bei der AfD ab und zu passiert ist, diese Chats von der AfD, die veröffentlicht wurden, die kamen ja von genervten Mitarbeitern, von Leuten, die sich da intern zerstritten hatten, dann ist es eine andere Geschichte. Dann kannst du immer noch sagen, naja, das ist seine eigene Kommunikation und das ist damit okay. Es ist zwar privat, aber journalistische Recherche darf sowas. Aber ein klar illegales Verhalten, das dem dahinter steht, das ist nochmal eine andere Kategorie. Und da muss man halt schon überlegen, will man das wirklich machen? Das ist auch ein bisschen was anderes als zum Beispiel jetzt so Steuerakten aus der Schweiz oder sowas in der Art. Insofern kann ich es verstehen, dass man da sehr reserviert ist. Ja, von Steuer-CDs rede ich jetzt ja nicht. Ich rede eher von, ach, lassen wir das. Wir kommen vom Thema ab. Ja. Hier geht es genau um diese Beziehung zur rechten Szene. Wer hatte den Artikel denn eingereicht? Gehen wir doch mal weiter im Text. Der ist von mir. Minecraft und rechte YouTuber, so tickt die Szene hinter dem Datenleak. Da hat sich ein Journalist nochmal damit beschäftigt, wer denn das Wesen ist und wie so die sozialen Beziehungen drumherum sind. Und hier wird dann auch an Sally ist G zitiert, der über die Skeptiker-Community spricht. Und er sagt halt, dass es eine Community von Selbstdarstellern ist, die sich offenbar gerne reden hören. Und weiter führt er aus, dass das Problem auf YouTube ist, dass es keine Qualitätsfilter gibt. Du kannst bei YouTube die Kamera anmachen, musst den Leuten eigentlich nur Selbstbestätigung liefern. Und bei den Qualitätsfiltern, da gehen halt bei mir die Alarmglocken an, wenn ich das höre. Wir wollen einen Filter, wir überlegen uns einen Qualitätsfilter aufzubauen, dann schließen wir automatisch Leute aus dem Diskurs aus. Und dann brauchen wir Experten, die sich einen Kopf darüber machen, wie denn der Rahmen der öffentlichen Debatte auszusehen hat. Und ich bezweifle, dass das Ergebnis davon am Ende intelligent ist, wenn man aktiv versucht, den Rahmen des Sagbaren halt zu verschieben innerhalb von YouTube. Deswegen Qualitätsfilter weiß ich nicht. So. War das doch sowas auch, woran Google groß geworden ist, dass die anderen eben alle so eine Filterung oder eine Vorauswahl getroffen haben, was Artikel oder sowas angeht. Und Google eben nicht. Und dann haben die Leute eben da gesucht, weil sie selbst entscheiden wollten, was ihnen wichtig ist und so. Ne? Bei Qualitätsfilter habe ich halt immer dieses Beispiel aus Russland im Kopf. Ja. Die hatten ja, was war es, 27 verschiedene Wirtschaftsministerien, die 23 Millionen verschiedene Preise gemacht haben. Und die dachten sich, wir haben jetzt einen Haufen Experten, die sich einen Kopf darüber machen, wie die Preise auszusehen haben und haben versucht, so die Wirtschaft zu regulieren. Und mit der Meinungsfreiheit ist es relativ ähnlich. Du hast dann einen Experte, der kann sich 10.000 Fakten merken und der sitzt dann in so einem Gremium. Aber wenn du 1 Million Bürger nimmst und jeder davon nur 10 Fakten weiß, dann haben die halt 10 Millionen Fakten und lass 3/4 davon dieselben sein. Dann hast du immer noch deutlich mehr wie eine Expertenmeinung. Und deswegen ist das Ergebnis in meinen Augen nicht intelligent, wenn du einen Filter verwendest. Ja, aber ich glaube, dass auch YouTube eher doch vom Longtail lebt. Also davon, dass halt Leute sehr spezielle Themen sich raussuchen und dann auch sehr spezielle Meinungen. Ich sehe das zum Beispiel im Bereich Audio momentan, wenn man sich anschaut, also wie klingen Mikrofone zum Beispiel. Das ist so ein ganz kleines Spezialthema, aber es interessiert vielleicht weltweit 600-700 Leute, wie dann so ein altes Röhrenmikrofon klingt. Aber die machen es halt und dadurch entsteht das so eine Community und dann spielen halt ihre Werbung aus. Und so funktioniert das halt. Und ich vermute mal, dass also jede dieser kleinen, winzigen Grüppchen, die da irgendwie rumtreiben, insgesamt halt das Geschäftsmodell von YouTube sind. Also nicht so die Riesen, die dann ihre eigenen Werbeverträge haben, sondern so die Kleinen, die halt so ein bisschen was am Rande machen. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob YouTube darauf eingehen würde mit der Qualitätskontrolle. Weil das auf der einen Seite bedeutet, sie müssen Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. Sie müssen dann irgendwelche Kongresse machen, um Politikern dann irgendwie gefällig zu sein. Sie müssen irgendwelche Pressure Groups reinnehmen, wie Twitter das ja inzwischen auch schon macht. Und sie verdienen damit kein Geld. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass sie am wenigsten Lust drauf haben, sowas wirklich dann zu tun. Ja, aber YouTube hat doch schon eine Infrastruktur in place. Damit, das haben wir ja gesehen, es gab ja in den letzten Monaten heftige Kampagnen, Demonetarisierung von vielen Leuten und auch Diskriminierung, was die Suchalgorithmen angeht. Also das macht YouTube ja schon mit Sachen, die ihnen wirklich unliebsam sind. Ja, aber wenn du dir mal in diesem ganzen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen rechtsbizarren Spektrum dich umtust, wo dieser Typ ja wohl auch herkam, der den Hack gemacht hat. Das sind halt zig Grüppchen, die miteinander verfeindet sind. Und dann musst du dich hinstellen und dir bei jedem überlegen, bei jeder Äußerung, bei jedem Kommentar unter den 100, die da drunter stehen, ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, ist es nicht, muss ich das zurückziehen und so weiter. Und da hilft dir auch keine künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist einfach für den Geschäftsablauf einfach zu schwierig. Also ich glaube nicht, dass sie das wirklich wollen würden, weil das einfach für sie insgesamt ein zu kompliziertes Thema ist. Und da gehen die also ungern rein, weil möchtest du als Videoplattform unbedingt dafür bekannt werden, dass du was irgendwie zensierst, dann gehen da die Leute weg und suchen sich was anderes. Man hat es ja bei diesem Hacker schon gesehen, der dann zu D-Link rüber ist, ne? Also dann, oder wie bei Gabay bei Twitter, ne? Also die Leute gehen halt dann woanders hin und das Geschäft läuft halt dann woanders. Oder sie gehen halt nicht woanders hin, wie man bei Alex Jones gesehen hat, der von massiv vielen Plattformen runterzensiert worden ist und Das ist jetzt halt passiert, ist noch mit einigen anderen passiert und es hat sich unterm Strich nichts geändert. Nur natürlich nicht, weil es gibt ja immer noch, sobald einer weg ist, kommt ein neuer nach. Das siehst du auch bei Twitter, ne? Also da wird also eine Linksbizarre gelöscht, nach 2-3 Wochen ist sie wieder irgendwie da. Oder ein anderer halt, ne, der genau da weitermacht. Also unter Manner Trash, ne? Das ist ja, einer wird gelöscht, 10 andere machen weiter. Also ich glaube nicht, dass es was bringt. Alex Jones ist aber auch nicht unbedingt ein YouTuber im eigentlichen Sinne. Der hat ja sein eigenes Netzwerk und kommt mehr aus dem Radiowesen und so. Ich weiß nicht, ob der so ein gutes Beispiel ist. Ja, aber er ist von YouTube gelöscht worden, er ist von Twitter gelöscht worden, er ist aus dem Google Shop, aus dem Apple Shop gelöscht worden, aus dem Apple Store und eins nach dem anderen. Ich meine nur, er hatte ja seine Infrastruktur schon, bevor diese ganzen Tools auf dem Markt waren überhaupt. Den gibt es ja schon ewig. Aber naja. Also meinst du, man kann nur noch polarisieren oder meinst du, Polarisierung ist gar nicht mehr möglich? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, Don. Naja, also ich meine, die Polarisierung ist ja doch schon relativ weit fortgeschritten. Du kannst also gerade Twitter ist ja ein gutes Beispiel dafür. Da sind die Meinungen, um da wirklich anzukommen, brauchst du so extreme Meinungen teilweise, dass das teilweise nicht mehr weitergeht, ne? Also diese Kantholz-Debatte zum Beispiel oder Männer Trash oder auf der anderen Seite halt auch diverse Shitstorms, die eher überflüssig waren. Aber das ist halt die Art, wie dieses System funktioniert. Und du kannst natürlich einzelne Player rausnehmen. Du kannst dich hinstellen und sagen, okay, diesen Alt-Right-Vertreter, den kicke ich jetzt raus oder dem und dem mache ich das Leben schwer. Aber du hast halt noch so viele andere, die da eben als Fangroup da mit dabei sind und die hören einfach nicht auf damit. Also das ist wirklich erstaunlich, was sich da alles rumtreibt. Ich sehe es momentan bei mir, weil es gibt ja auch gegen mich so, ne, diverse Kampagnen und Kapännchen. Und da gibt es welche, die arbeiten sich jetzt seit 10 Jahren an mir ab. Und die sind halt jetzt momentan so ein bisschen ins Hintertreffen. Vor 10 Jahren haben die noch diese große Blog-Empfehlung gemacht. Heute sind sie halt hinter dieser Siebel Schick und den anderen halt nur noch Nummer 3 und Nummer 4. Und jetzt strampeln die dahinter, um sich dann noch in Position zu bringen und dann den Leuten zu sagen, sie möchten noch bitte bei ihrem Amazon Wishlists irgendwas für sie kaufen. Und na, das sieht man, wie dieses Geschäft funktioniert. Und das wird man nicht rauskriegen, weil das ja die Ökonomie dieser ganzen Sache ist. Also du hast einfach eine Situation, in der du mit maximaler Aufmerksamkeit maximale Erfolge erzielst. Und dieses System, solange das da ist, wird es immer jemanden geben, der versuchen wird, nach vorne zu kommen. Das kannst du nicht aufhalten. Du kannst irgendjemand löschen, nach 2 Wochen hast du einen anderen Anführer da. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Kontrovers zu einer extremen Position bringt einfach Aufmerksamkeit. Das ist so Faustregel im Internet. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist, es ist inzwischen ja durchaus ein riskantes Spiel. Also ich merke das ja mir selber. Früher, vor 5, 6 Jahren, war es mir völlig wurscht. Ne? Wenn du 1.000 Follower hast, da kannst du dir wurscht sein. Jetzt habe ich 25.000 oder 26.000 und da überlegst du dir dreimal, ob du irgendwie den Mund aufmachst oder nicht, weil du denkst dir, okay, da sind jetzt vielleicht doch irgendwie so 500, 600 dabei, die eventuell schwierig werden könnten und du willst jetzt nicht unbedingt, dass die dann über jemanden herfallen, der vielleicht gar nichts Schlimmes gemacht hat. Also man fängt dann so an, sich so zu konzentrieren. Ne? Ich habe kein Problem mit dieser Katja Schulze und ich habe da kein Problem, mal über die Renate Künast zu reden. Das sind alles Leute, die in einem relativ sicheren Kontext sind und denen nichts passiert. Aber so dieses Grundproblem ist ja eigentlich so, ne? So dieser kleine Typ, der irgendwie einen kleinen Fehler macht und dann stürzen sich alle auf den. Und da muss man schon vorsichtig werden. Also das ist auf tatsächlich alles nicht mehr so einfach wie früher. Ne? Also früher konntest du denken, okay, das kriegt ja eh keiner mit. Heute kriegt es halt jeder mit. Ne? Und mit dieser ganzen Hashtag-Ökonomie und damit, dass die ganzen Journalisten auf Twitter sind, geht das halt rasend schnell. Ich meine, das Gute in meiner Position ist, dass dadurch, dass ich in Anführungsstrichen rechts bin oder sagen wir mal nicht im linken Mainstream, bedeutet es halt, wenn ich das mache, passiert da nichts weiter. Ne? Ich kann ja über Kerosinkater schreiben und es ist nicht so, dass dann also die gesamte Medienwelt da aufspringt. Aber im anderen Fall merkt man das schon sehr deutlich, dass da relativ schnell im Positiven wie im Negativen doch dann von ganzen Mediensystemen agiert wird. Also nennen wir mal solche diese amerikanische Abgeordnete, die jetzt also da mit ihrem spanischen Hintergrund momentan im Kongress gelandet ist, Ocasio-Cortez, das ist halt, jemand, die also von einem hochgeschrieben wurde, dann vor 3, 4 anderen, dann läuft es so viral im Internet und dann ist sie plötzlich die Heldin, die in allen Medien dargestellt werden muss. Und in Amerika ist die längst umstritten. Da gibt es genügend Äußerungen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht nicht alles so klug, sei doch ein bisschen dezenter. Und das kommt in Deutschland überhaupt nicht mehr an, weil man in Deutschland sich darauf geeinigt hat, das ist die neue mögliche Gegnerin von Donald Trump und dann wird die halt hochgeschrieben. Ja, perfekte Überleitung eigentlich zu dem, was hier gerade eingeblendet ist. Ja. Nämlich mit der Anita Sarkeesian. Die hat ja auch so eine Karriere hingelegt und ist eigentlich schon lange nicht mehr so en vogue, wie sie mal war. Also ihre Videos werden ja kaum noch geguckt. Ja. Sie hat ja fast weniger Zuschauer als wir. Und Geld ist doch, ne? Also das ja, ist halt einfach. Aber aus irgendeinem Grund ist sie halt, also das ist hier ein Artikel von dieser Woche auf jeden Fall und da wird sie hier wieder erwähnt. Und auch mit dem, was du meintest, mit es gibt immer noch irgendwen, der ein größeres Opfer ist und so, das war ja auch sowas, was wir damals bei GamerGate schon anschaulich uns angucken konnten, weil da gab es halt auch immer so einen Wettstreit der Leute, die dann irgendwie meinten so, ja, nee, mir geht's aber schlechter und nee, mir geht's aber schlechter und ich werde aber mehr bedroht und so. Und die kabbeln sich dann auch teilweise richtig deswegen. Ja, genau. Und ja gut, in Deutschland machen sie es auch, da hatten wir letzte Woche, glaube ich, dieses Ding mit der Frau Banaschuk, die sich beschwert hat, dass man die Frauenopfer nicht genug berücksichtigt. Jahrelang haben wir unbezahlt Thread um Thread geschrieben. Ja, Chris, du stellst es hier so einfach dar, aber für die war das harte Arbeit. Haben die nicht Thread um Thread geblockt eher? Nee, aber zu dem Artikel auch hier mit Anita Sarkeesian, die wird da als großes Doxing-Opfer aufgeführt. Ich glaube, die ist nie gedoxt worden. Ich meine mich auch zu erinnern, ja. Also ich glaube, die haben die verwechselt mit der anderen, mit der Brianna Wu und die wurde ja damals gedoxt, wo man einfach ihre Adresse aus... 2, 3 Schicksale zusammenpacken und einer Frau zuschreiben, ne? Ihre Adresse aus dem... Nachforschung und das kann man Deutschlandfunk Kultur nicht wirklich anvertrauen. Da hatte man ihre Adresse aus dem Domainregister genommen. Also das ist halt auch nicht überhaupt nicht zu vergleichen jetzt mit irgendwelchen Hackereien oder so. Ja. Ja. Ich glaube, Firma angemeldet in Amerika, dann muss man vielleicht auch seine Daten hinterlassen. Ne? Das war bei Anita, glaube ich, eher der Fall, ja. Dass so von ihrer NGO oder die Adresse irgendwie war und dann Leute da hingefahren sind oder so, ja. Ja gut, es gab auch die Bombendrohung damals gegen Alt-Right, das hat man ja ganz genauso gegen Christina Hoff-Sommers. Also da haben sich beide Seiten eigentlich nichts gegeben. Ne? Also das ist in jeder Hinsicht unangenehm gelaufen. Und ja, der Kollege Abel war ja sogar in Florida auf der SPJ Airplay-Konferenz damals zu Gamergate-Hochzeiten und hat da miterlebt, wie der Laden geräumt worden ist wegen der Bombendrohung. Das SPJ, das ist so ähnlich wie der Deutsche Presserat, aber so richtig vergleichen kannst du es auch nicht. Aber es geht so in die Richtung, man hat halt versucht sozusagen das journalistisch aufzuarbeiten, was da als Hashtag, als Skandal halt passiert ist. Und da wurden wir dann halt auch evakuiert. Und das Ding ist halt, wenn jetzt ein Polizist reinläuft in halt das Plenarding und sagt, ja, können Sie bitte den Raum verlassen, wir haben eine Bombendrohung, das ist ja noch die eine Sache, aber kam halt auch raus, dass zur Polizei halt E-Mails geschickt worden sind, dass halt there's an active shooter in the house. Und wenn dann halt irgendwie SWAT-Team gekommen wäre, das wäre halt, glaube ich, unangenehmer gewesen, wie jetzt noch eine Bombendrohung. Also, ja. Ja, und was sie hier ja auf jeden Fall in dem letzten Artikel ja auch, ist immer dieses Ding, dass sie irgendwie meinen, so ja, das sind die Männer und die Gamer und die Alt-Right und es ist halt alles irgendwie von rechts. Das sind die Leute, die irgendwie die Daten von den Leuten offenlegen wollen und ja, ich meine, da haben wir ja auch schon andere Dinge erlebt. Ich erinnere da nur an, als wir damals den Pressesprecher von der Identitären Bewegung hier interviewt haben und dafür bei links unten in die Media gelandet sind und die ja auch in regelmäßigen Abständen die Daten von irgendwelchen Leuten da offenlegen, wo die wohnen und so, damit die dann da irgendwie besucht werden können. Oder mit diesen Herrschaften, die da in der Rieger Straße ausgesagt hatten gegen irgendwelche Hausbesetzer und dann deren Namen da irgendwo veröffentlicht worden sind und solche Dinge. Also oder gerade in Amerika mit dem Daily Caller, wo die Mitarbeiter von Antifa gedoxt wurden. Ja, und sowas. Ne? Also das zu behaupten, dass alles das irgendwie dass das irgendwie nur so eine Taktik wäre, die jetzt explizit von den Rechten irgendwie gemacht wird, das ist auf jeden Fall eine steile These. Aber ja, ich meine, in diesem Ding hier, das merkt man schon, das kommt jetzt hier halt von diesem Kommunikationswissenschaftler, den sie hier interviewt haben und eben auch diese Überschrift mit zornige Männer, das ist halt dieses Michael Kimmel-Ding, der hat da so ein Buch geschrieben, irgendwie Angry White Men und das ist halt so ein richtiges Trope, ne, was immer wieder rausgefischt wird und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt und da nochmal die Erinnerung, dass das auch von unserer wunderbaren Bundeszentrale für politische Bildung, die Bücher von dem verbreitet werden. Also, ja, Deutschland. Ja, das Narrativ wird religiös gepflegt oder so. Naja gut, also, man muss natürlich sagen, es gibt natürlich auch wütende junge Männer, nur waren die halt vor 20, 30 Jahren noch alle links. Da gab es keine Alternative oder keine große Alternative. Und jetzt bildet sich halt gegen das herrschende System, das also grün ist und na, integrativ und man kennt es ja, ne, so diese ganze schöne Menschheitsgeschichte, die da mit dranhängt, die das halt nicht so kritiklos aufnehmen und die halt dann auch rebellisch reagieren, wenn man ihnen halt den Spaß nehmen will. Das muss man vielleicht verstehen, wenn man die Zeit vor 30 Jahren kennt, da lief es ja ähnlich, da gab es ja auch eine herrschende Meinung und da durfte man nicht rebellieren und dann gab es halt Punks und es gab Leute, die in Wackersdorf waren und Leute, die sich halt hingestellt haben und bei Ostermärschen mitgelaufen sind. Das waren auch wütende junge Männer. Ich meine, ich bin in Bayern groß geworden unter Franz Josef Strauß. Ich habe jeden Tag einen Hass gehabt. Ich habe ja diese CSU, ja, die hat in der Schule. Ne? Also du kriegst den mit. Ne? Wir hatten zum Beispiel den CSU-Vorsitzenden von Eichstätt als Wirtschaftslehrer. Ich meine, man kann sich vorstellen, was der für eine Ideologie vertreten hat. Ne? Da war halt alles, was CSU gemacht hat, super und alles andere war ganz furchtbar. Und das kriegst du dann im Unterricht jede Stunde reingedrückt und am Ende musst du dich hinstellen und das auch noch in die Schulaufgabe reinschreiben. Wenn du dich dann meldest und sagst, Entschuldigung, ich habe bei Karl Marx dieses und jenes gelesen, ursprüngliche Akkumulation und sowas, dann hast du halt den Ruf weg als ja junger, linksradikaler Kommunist, der am besten rübergeht. Und das sind die gleichen Mechanismen, die halt jetzt wieder aufkommen. Also meines Erachtens auch nicht recht viel anders. Und nur heute ist es halt die frühere Linke arriviert, akzeptiert und alles. Und und jetzt sehen die sich halt selbst auch kritisiert wieder von neuen Leuten, die halt auch in der Meinung sind, dass sie sich halt nicht alles sagen lassen müssen. Und wenn die sich an ihre eigene Jugend erinnern würden, würde es ihnen vielleicht einfallen, dass sie vielleicht auch mal so waren. Ich glaube, würde das aber gar, gar nicht so sehr nur auf junge Männer oder irgendwas. Ich glaube, es gibt auch Frauen und ältere Männer und junge Frauen hier, und mit. Also, wie ist denn der Altersschnitt, wenn ich fragen darf? Der ist deutlich höher eben, also ja, na, über 30. Ne? Alte, wütende Männer, ne? Also, Maldo von Stadler und Freunde, ja. Ja, ich denke mal, das Männerding wird wahrscheinlich auch eher so sein, dass sich ja generell Männer Mehrheit für Politik interessieren. Das ich glaube, es ist auch einfach eine pure Faulheit, das als jetzt politisch ein dies oder jenseitiges Problem darzustellen, weil ich glaube, es ist einfach eine Eigenheit vom Internet, dass eine Person Tausende erreichen kann, ohne große Probleme, wie jetzt bei Donja zum Beispiel auch der Fall ist. Wenn der einige tausend Follower hat. Und das macht es aber andersrum auch möglich, dass halt Gegner der Positionen, die Person dann vertritt, eben auch zu Tausenden erreicht werden können ohne große Probleme. Und das macht es viel einfacher, so eine Einzelperson dann klein zu schreien oder halt zu bedrohen und so weiter. Was halt früher nicht unbedingt so war, da braucht es dann ein bisschen mehr Management, sag ich mal. Ja, aber du hast es bei unter Frauen ganz genauso. Also ich meine, ich bin jetzt kein Freund von ihr, ne? Aber die Sophie Passmann zum Beispiel, die jetzt ein Buch über alte weiße Männer schreibt, die ist halt vielen Feministinnen nicht links genug und nicht woke genug und ne, also orientiert sich nicht so sehr an die wahren Minderheiten, die wirklich diskriminiert sind. Ja, das also, geht das ja auch nicht. Ich meine, niemand ist woke genug. Ja, ne? Aber na, und die kriegt es halt dann auch von allen Seiten ab, ne? Die wird halt dann vorgeführt als jemand, die halt einfach das Thema Feminismus stiehlt und dann halt quasi vermarktet und die anderen sind arm und kriegen nichts ab und sind marginalisiert und die wird dann also von den Verlagen rumgereicht und darf in Talkshows und insofern hast du das auch in ganz anderen Gruppen. Also dazu brauchst du kein alter weißer Mann sein, das hast du auch unter jungen lesbischen Frauen mit Migrationshintergrund. Ne? So, überall. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, das meine ich ja. Das ist keine spezifisch auf einer oder der anderen Seite politische Taktik und meistens ist es auch nicht mal absichtlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel was postest gegen eine spezifische Person und dann gehen tausend von deinen Followern darüber und sagen dem die Meinung, dann fühlt der sich vollkommen überrannt, aber das ist jetzt keine organisierte Kampagne. Ja, man kann es steuern. Also ich habe das ja gemerkt, dass ich bei der FAZ, also von der FAZ zur Welt gewechselt bin, als die Blogs eingestellt haben, da war ja die Hölle los. Und mein Problem war, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was da eigentlich passiert ist, weil ich genügend anderes zu tun hatte. Und bis ich dann wieder das Internet aufgemacht habe, gab es alles schon. Hashtag, es gab Petitionen, Zeug, lauter Wahnsinn. Ne? Also völligen Irrsinn. Ich hatte längst einen neuen Arbeitgeber und alles noch explodiert. Und es ist wirklich, wirklich schwierig, in so einer Situation sich dann hinzustellen und sowas wieder einzufangen. Ja, klar. Das Schwierigste an dem Tag war nicht, dass ich einen neuen Arbeitgeber gebraucht habe. Das Schwierigste war wirklich diese 800.000, 2.000 Leute, die da alle jetzt im Internet gebrüllt haben, wieder einzufangen und zu sagen, hey Leute, beruhigt euch. Es ist kein Drama. Wir kriegen das gebacken. Ne? Und Ich habe 400 unbeantwortete E-Mails noch aus der Zeit. Ich habe mir nur die wichtigsten Leute rausgesucht und ihnen eingeschrieben, hey Leute, kommt runter. Und wenn man sowas mal erlebt hat, dann überlegt man sich wirklich das nächste Mal zweimal, ob man auch sowas anstellt, weil das ist wirklich nicht angenehm. Und zwar vor allen Dingen nicht nur für den, den es eigentlich trifft, sondern auf einen selber, der man scheinbar der Auslöser des Ganzen ist. Weil es gibt genügend, die der Meinung sind, sie tun einem was Gutes damit, was überhaupt nicht der Fall ist, weil bringt dir nur Ärger, ne? Also, du hast ja nichts davon. Oder, das ist oder dann nur Geschrei. Ja, oder man lernt das als Taktik zu benutzen und ist dann Hashtag-Tivist. Ja, du verdienst damit kein Geld. Also du kannst dich da hinstellen und sagen, bitte kauf mir was in der Wishlist oder geh zu Patreon und bezahlt mich da. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ich meine, du willst nicht mit 50, willst du nicht davon abhängig sein, dass dir irgendjemand 2 Euro da in den Patreon-Topf schmeißt. Also das ist gut, das aber mag in Berlin eine Strategie sein. Aber es gibt ja auch so Aktionen wie das Doppeleinhorn und sowas. Vielleicht geht es da auch ja, gut. Geld aus anderen Quellen aus, außer von Patreon. Oder also ganz ehrlich, Amerika. Ja, aber du hast doch gewisse Ansprüche, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, also das so, was ich so erlebe, so an diesen ganzen Aktivisten, dass die Geschenk kriegen, davon könnte ich meinen SLK mal tanken. Ne? Damit käme ich nicht nach Siena. Und gerade deswegen Witz, freuen ne? die also, sich ja, wenn die irgendwelche bildungspolitischen Aufträge bekommen und Budgets. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um die einzelnen Leute, die ihr Geld damit verdienen. Die haben ja vielleicht krude Thesen, aber wenn krude Thesen mit Staatsfinanzierung zusammenkommt, ich glaube, das stößt eher negativ auf. Darum geht es ja eher. Die werden ja auch nicht gut bezahlt. Das ist ja ein Irrtum zu glauben, dass sie da irgendwie Millionen kriegen, sondern das ist, ich meine, ich kenne ja so ein paar Leute, die das machen, die also in diesem Bereich tätig sind. Die kämpfen sich halt durch, die hocken halt in Berlin in ihrer Einzimmerwohnung oder ihrer WG, die wird halt immer teurer, da müssen sie am Ende noch die ganzen Rechnungen bezahlen und das Ganze vielleicht von, was weiß ich, 1500 bis 2000 Euro netto, brutto, ne? Also das heißt also, da kommt nicht so furchtbar viel rein. Der Grund ist einfach, dass es so viele von der Sorte gibt. Du brauchst ja nicht 10.000 Aktivisten, die reichen, was weiß ich, vielleicht 100 oder sowas in der Art. Aber bei Twitter gibt es unendlich viele davon, die das gerne machen würden. Und dadurch sinken einfach die Preise. Und ja, ich will ja da niemandem was wegnehmen. Ich rede hier wirklich eher von organisierten Leuten, nicht von Einzelkämpfern. Ja, damit man das nicht. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der in diesem Bereich, außer vielleicht irgendwelchen ganz hochkarätigen Leuten in diesem Stiftungsbereich, aber so im normalen Bereich, ich glaube, die rutschen am Ende alle in die Altersarmut. Weil, ich meine, du brauchst ja irgendwie ein Polster. Du kannst nicht bis zu deinem 40. oder 50. Lebensjahr sagen, ich schlage mich jetzt mit 2000 Euro und einem WG-Zimmer durch. Wenn du das machst, dann bist du am Ende des Lebens Flaschensammler. Ja, außer wenn du extrem clever bist. Das ist die Problematik. Ja, gut, ich meine, du kannst natürlich noch erben, ne? Das ist die Alternative. Aber wenn du es nicht tust, dann stehst du halt vor einer etwas schlechten Zukunft. Insofern glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Lösung für diese Menschen ist. Das können die zwar machen, aber das ist einfach zu wenig Geld, was du da verdienst. Also das, ja, das ist kein nachhaltiger Lebensstil. Wo soll es auch herkommen? Na, diese ganze Stiftung. Nö, ich meine, die finden die Idioten ja, ne? Das ist ja nicht so, dass du dich jetzt hinstellen musst und lange nach irgendjemand suchen, der es machen würde. Und du hast immer Leute, die halt am letzten Drücker sind und die also schon verzweifelt sind. Und dann kommt jemand und sagt, okay, gut, hier hast du ein Projekt, mach mir mal einen Podcast für 150 Euro. Dann stellt sich der hin und macht dir den. Und dann wird er halt 50 oder 100 Mal abgerufen oder macht so eine Broschüre oder sowas. Aber das ist alles nichts, womit du reich werden würdest. Oder auch nur ansatzweise vermögend. Und auf der anderen Seite hast du halt dann Leute, die mit dir studiert haben, aber halt Maschinenbau gemacht haben, dann in der Provinz hocken, im Monat 8.000 Euro kassieren, Frau heiraten, zwei Kinder haben, ein Haus bauen und du hockst mit 40 immer noch irgendwo in Berlin in Kreuzberg in einer WG. Und du hast absolut recht mit allem, was du sagst, aber ich will da jetzt auch nicht in Mitleid für die Leute zerfließen. Wie gesagt, ich will denen gar nichts nehmen und es ist hart genug für Leute, die auch versuchen, ehrlich Geld zu verdienen. Vor allem, wenn wir einfach mal zum nächsten Thema übergehen, wenn dann auch noch die Algorithmen dazwischen funken. Hier in dem Artikel geht es darum, dass ein Nutzer einen Weltartikel geteilt hat und ich weiß jetzt nicht mehr, nach einem Jahr oder so später, ist der Account dafür gesperrt worden. Wenn man ein bisschen weiter runterscrollt, sieht man auch den Inhalt von diesem Tweet. Und ich gehe einfach davon aus, dass der aufgrund von Schlagwörtern vom Algorithmus gesperrt wurde, weil halt da verschiedene Wörter einfach drin sind. Ein Algorithmus hat wahrscheinlich gesagt, da sind zu viele Wörter zusammen und deswegen wird das jetzt gesperrt. Facebook hat sich auch entschuldigt und hat gesagt, es wäre ein Fehler im automatisierten Zensursystem gewesen. Natürlich haben die nicht das Wort benutzt. Ja, außerdem waren das Nutzer in Plural, also mehrere Nutzer. Und es ging jetzt diese Woche rum. Ja, gut, das Problem ist natürlich, ne, also so, du hast da überarbeitete Leute, man weiß ja über diese Zensurfirmen, dass die irgendwo hocken in Berlin oder auch im Ausland und dass da halt irgendwelche armen Studenten da hocken und diesen ganzen Mist machen müssen. Und die haben natürlich Stress und die haben nicht irgendwie zwei Stunden Zeit, sich zu überlegen, ob das passt oder nicht, sondern die entscheiden halt nach Lust und Laune. Und ja, gerade bei diesem Themenkontext kann ich das verstehen. Wir haben ja auch öfters hier schon in der Sendung genau über diese Zensoren geredet, 3 oder 4 Mal schon. Das ist ein sehr harter Job. Die Leute haben Depressionen, die müssen saufen, um mit der Arbeit klarzukommen. Da sind wirklich tragische Geschichten teilweise dabei, bei den Leuten, die da arbeiten. Die kriegen halt harte Sachen zu sehen. Aber das war ja hier ein automatisiertes System, nur dazu. Aber auch die Leute, gut. Wir zeigen euch jetzt mal was von unserer Amazon-Wishlist. Okay, genau. Ich weiß es nicht mehr, ob es bei Foreign Policy oder Foreign Affairs war, aber bei einem von den beiden Seiten habe ich nach Buchempfehlungen geguckt, damit ich im neuen Jahr irgendwie mal ein neues Buch aus der geopolitischen Ecke lese. Und bei LikeWar dachte ich mir, schlage ich doch mal zu, weil die Autoren, also die waren mir auch bekannt vom Namen, ich habe ihre vorangegangenen Werke nicht lesen können, aber ich stehe auf meiner Leseliste, sage ich jetzt mal so. Und die Bücher, also ist hier das Buch, das ist auch gar nicht mal so uninteressant, sind viele interessante Fakten, die halt aufgezählt werden, zum Beispiel Coverage of the News in den USA, also dass der Wahlkampf ungefähr 10% Policy enthalten hat und halt 90% Humbug, sage ich jetzt einfach mal. Aber das hat sozusagen im Wahlkampf sowieso nicht so genau darüber geredet wird, wie man jetzt das Land dann wirklich regiert, sondern halt über Humbug. Und man geht halt auch auf Iran, Saudi-Arabien, China ein und so, hat verschiedene Beispiele, hat auch eine interessante Studie über Breitbart, dass man festgestellt hat, dass es eine Beeinflussungskampagne für den Kommentarbereich für Breitbart gab auf deren verschiedenen Social Media Channels, also dass du eine Studie hattest, wo du vorher gesehen hast, dass die Menschen Breitbart Facebook, Breitbart Twitter sich unterschiedlich unterhalten haben und dass während dem Wahlkampf plötzlich ein Haufen Leute aufgetreten sind, die ein ähnliches Narrativ spinnen. Und ich fand es super interessant. Allerdings geht das Buch halt auch dazu über, Sachen zu schreiben wie Gamergate, an absurd scandal that began over the complaints of an obsessive ex-boyfriend and protests over ethics in game journalism. It ended with literally millions of abusive tweets hurled at a handful of video game developers, the effective birth of the alt-right political movement and an inquiry of the United Nations. Und da dachte ich mir halt, also die Alt-Right ist nicht aus Gamergate herausgekommen. Und wenn in den Medien manchmal Humbug steht, der nicht korrigiert wird, ja, der wird halt später dann auch von Policy-Experts aus Thinktanks, die eigentlich ziemlich respektabel sind, aufgegriffen. Und mich kraut's da, was die dann schreiben als Proposals für neue Hate-Speech-Policies. Das ist nicht raus irgendwie, ne? Das geht nicht mehr raus, so. Das müssen wir mit dem Spinat oder so. So Eisen drin, ja. Ja, ich fand's, ich war echt überrascht, dass die wirklich Gamergate mit aufnehmen und vor allem Millionen von Tweets, nein. Also faktisch nicht. Hat sich das schon in die Literatur so weit reingefressen? In die akademische Literatur hat sich das so weit reingefressen mit Gamergate, dass das schon in irgendwelchen Kriegshandbüchern das drinsteht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wortwörtlich. Also es geht da speziell um internationalen Schlagabtausch in Sachen Beeinflussungskampagne. Gamergate wird erwähnt mit Millionen von Tweets. Da gab es eine feministische NGO, die Tweets untersucht hat, Anita Sarkeesian etc., die auf ein Promille irgendwas gekommen ist oder was war es, ein Prozent, aber halt nicht auf Millionen von Tweets. Also, okay, also Millionen von Tweets. Du roboterst übrigens ein bisschen. Deswegen hatte ich nochmal nachgefragt. Aber es geht. Ja, man kann es verstehen. Dankeschön. Naja, aber ich finde das echt beeindruckend, dass das genau wie, wie du sagtest, Don, mit dem Spinat oder mit dem, jedes Jahr werden irgendwie 100.000 Rehkitze von Mähdreschern getötet. Das sind einfach so Dinger, die bleiben für immer drin. Und niemand macht sich die Mühe, mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Nachforschung. Oh, es stellt sich heraus, bei Gamergate, da gab es zwar tatsächlich Harassment, aber jetzt tatsächlich irgendwie Todesdrohungen oder so, konnte man auf die eigentliche Bewegung ganz schwer zurückverfolgen. Was sagen wir jetzt? Ah ja, Millionen Todesdrohungen und so weiter. Mal sagen wir das einfach mal, das passt schon. Ja, es hat auch kein Interesse, das irgendwie zu überprüfen, warum auch. Es liest sich ja einfach gut, ne? Also wir hatten es jetzt auch bei diesem Schneefall in den Bayern, wo sie gemeint haben, dass also auf dem Dach eines Einfamilienhauses mit 200 Quadratmetern 40 Tonnen Schnee liegen. Welches Einfamilienhaus hat ein Dach mit 200 Quadratmetern? Also das sind so die, ne, die interessanten Fragen. Und es wird aber dann einfach so rausgeblasen im Internet vom Bayerischen Rundfunk und es wird halt einfach so akzeptiert. Und das fragt halt keiner, ne? Also das hast du im Prinzip überall, diese Neigung, mal schnell was wegzulassen. Das kommt im Journalismus oft daher, dass die Leute halt auch vom Radio und von der alten Zeit her gewohnt sind, dass sich sowas versendet. Du machst eine Zeitung, du druckst es, du bringst es raus, am nächsten Tag ist es vergessen. Und im Internet ist es halt ein bisschen anders. Im Internet sitzen dann Leute, die sich hinstellen und sagen, ich schreibe jetzt hier keinen Leserbrief, sondern ich bringe das gleich mal entsprechend groß raus und dann hast du halt so Figuren wie den Kachelmann, die sowas halt dann im Bereich von Klima zum Beispiel machen. Und das funktioniert eigentlich ja ganz gut. Ja, das sind so die faktischen Sachen, aber ich frage mich, ob die Leute sich wirklich auf Dauer verkaufen lassen, dass Männer irgendwie dauernd verärgert werden oder so, ne? Angry White Man oder so. Ja, das glaubt doch irgendwie keiner mehr. Und das ist ja dann auch ein bisschen Teil der Wut sozusagen, die da entstanden ist, auch wenn das vielleicht wirklich ein bisschen mehr geworden ist. Und die Ursache ist eben nicht, dass das eine bestimmte Gruppe von Leuten ist oder so. Das lassen die Leute sich, glaube ich, nicht auf Dauer erzählen. Ja, vor allen Dingen ist es halt ein schöner Kafka-Trap. Ne? Also wenn du die Klappe hältst, dann stimmst du zu, weil du sagst ja nichts dagegen. Wenn du was sagst, dann ist es halt nur, weil du so ein sauerer, weißer Mann bist und damit bestätigst du dann wieder die These. Ja, ja, so ungefähr. Ich habe ein Handbuch gelesen, Psychology and Work, und da ist Schweigen zustimmen, es wird als Beispiel für ein Element von Gruppendenken gehandelt, also Groupthink. Also das Indikator für das Sauerwerden von einer Gruppe, die nicht mehr so richtig mit der Realität in Kontakt tritt, weil es sozusagen der Narrativ festgefahren ist. Ja. Du bist noch ein intellektueller Mann. Also sozusagen Schweigen darf kein Zustimmen sein. Also das ist gut für Gruppen. Ja, es ist ja ein bisschen kulturell abhängig, ne? Was in China ist das umgekehrt als hier oder so, dass man hier schweigend zustimmt und da eben schweigend eher ablehnt oder so. Also Schweigen ist eigentlich Zustimmung, ja, finde ich auch so. Ja, was ist denn jetzt hier mit Bremen? Solanum. ja, ganz, ganz peinlich auf allen Seiten, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber da gab es einen Vorfall. Wurde einem Landesabgeordneten, glaube ich sogar, von der AfD einer übergezogen. Und die AfD hat das natürlich maximal ausgeschlachtet für mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube, so wie ich gehört habe, haben sie sich so ein bisschen auf die ersten Zeugenaussagen gestützt und dann zum Beispiel erwähnt, dass das, waren mehrere Angreifer und die haben ihn mit einem Kantholz eins übergezogen. Und so ein paar Sachen von diesem Narrativ, was die AfD hat versucht zu verbreiten, haben sich dann halt aufgelöst. Wie sich hier, also das ist spezifisch, was du jetzt einblendest, ist der Polizeibericht aus Bremen, wo der Staatsanwalt und die Polizei haben das Überwachungsmaterial gecheckt und da ist halt zum Beispiel kein Kantholz zu sehen. Große Peinlichkeit für die AfD. Aber ansonsten sehr interessante Wechselwirkung zwischen dem Hashtag Magnitz zu dem Thema und dem Hashtag Nazis raus, der irgendwie am 1. Januar angefangen hatte und dann plötzlich am 7., als das passiert ist, ganz massiv hochgeflärt ist und noch mehr gepostet wurde. Sehr interessant. Hatte das nicht was damit zu tun, dass irgendwer gesagt hat, jeder, der kein Grüner ist, ist ein Nazi? War das nicht irgendwie der Auslöser? Jein. Das war... Also im Zusammenhang damit. Wer war das von den Grünen? Nein, irgendeine Tante von den Grünen. Nee, nicht von den Grünen. Sie ist nicht bei den Grünen, sondern so rum hat sie es definiert, genau. Die Frau Diekmann. Redet die AfD nicht immer noch von Mordanschlag? Ja, wie gesagt, also es kommt darauf an, welche AfD-Leute. Ich glaube, es sind, ich weiß nicht, welche spezifische Lokal-AfD es ist, die immer noch auch auf dem Kantholz redet, obwohl das ziemlich widerlegt ist, aber sie. AfD Emskirchen wahrscheinlich. Möglich. Können Sie nicht davon losreißen, von dem Narrativ? Ja, ich meine, ist klar, dass die Frau Diekmann das so nicht gemeint hat, aber ist halt auch äußerst ungeschickt, dass vielleicht, das kann man vielleicht als Bonmot in der Redaktion fallen lassen, aber das würde ich halt, wie wir es eben hatten, nicht an meine paar tausend Follower rauströten und an die ganzen anderen Leute, die das nicht lustig finden. Ja, und außerdem, das Hauptding bei der Sache war ja, dass sie hinterher auch so getan haben, als wäre das, worüber sich die Leute aufregen, diesen Tweet, den sie gemacht hat, mit Nazis raus. Und nicht diesen Tweet, jetzt, den wir gerade gesehen hatten, mit alle, die nicht Grüne wählen, sind Nazis. Na, das wurde ja wieder komplett geschiftet, so nach dem Motto, ja, hier beschweren sich Leute drüber, dass einer gesagt hat, Nazis raus. Ja, da gab es einige Artikel, die das verschwiegen haben, dass es um diesen zweiten Tweet ging. Aber es ist ja eine schönere Geschichte, ne? Wenn es um den ersten Tweet geht. Die ganze Sache ist halt auch wieder über die ganzen Reaktionen, ähnlich wie bei Chemnitz, über die ganzen Reaktionen ist die ursprüngliche Sache schon fast wieder ins Vergessen geraten. Ja, die ganzen Online-Reaktionen, da haben sich die Leute viel mehr noch drüber aufgeregt als über die eigentliche Sache. Da ist ja zum Glück jetzt auch nichts so Großartiges passiert dem Herrn. Kann man ja froh drüber sein. Aber ich warte noch so ein bisschen, bis die Sache jetzt endlich mal ein bisschen geklärt ist, weil da gibt es halt sehr viele widersprüchliche Sachen. Ja, und Schrödingers Kantholz habe ich auch schon auf Plakaten und Bannern von anderen Leuten als von der AfD gesehen. Also das Meme, das wird wohl noch eine Zeit lang leben. Ja. Der kantholzige Imperativ, meinst du? Ja, aber am Ende liegt da immer noch ein Typ, der nichts weiter getan hat, als die falsche Meinung zu haben, in der Blutlache auf dem Boden. Und das kotzt mich halt am meisten an der ganzen Geschichte an. Sogar noch mehr als die dämlichen Reaktionen von links. Aber ist denn, ist denn jetzt mittlerweile vom Tisch? Es hieß doch zwischenzeitlich mal, dass es auch ein Überfall hätte sein können. Ist das jetzt vom Tisch? Hat er widerrufen. Aber also das Video sieht auch nicht nach einem Überfall aus. Wenn du jemanden überfällst, dann schlägst du den nicht von hinten nieder und rennst dann weg. Hätte ich Zufall erkannt und die Gelegenheit genutzt, glaube ich, ne? Wahrscheinlich ein bisschen angetrunken. Also die Überwachungskamera sieht für mich auf jeden Fall nach einem, weiß nicht, ob es politisch motiviert ist, aber... Ich meine, wir wissen doch eigentlich auch, an sich sollte es doch gar nicht so schwierig sein, da zu ermitteln, wer da war. Ja, wir haben uns doch auch schon mit diesen ganzen Funkzellenüberwachungssachen und Metadatenüberwachungssachen beschäftigt. Die haben sogar ein Video der Tat. Also ich frage mich wirklich, warum das so schwierig ist, da die Täter zu ermitteln. Muss ich wirklich sagen. Bis da mehr Klarheit ist, wer weiß, was dabei ist. Aber jetzt bewegen wir uns hier schon auf einer extremen Metaebene. Hier haben wir nämlich einen Tweet von Don Alfonso. Ich dachte, zeig her. Ja, ach so, du siehst den nicht? Nee, ich sehe nicht. Ah, dann musst du, du hast unten so eine Reihe Porträts und da klickst du auf den Chris einmal, auf Caps Lock. Und dann müsstest du es eingeblendet sehen, wenn es beim Apple auch so funktioniert. Ah, okay, ja, genau, richtig. Ja, ja. Das ist der Spirit der Sendung, weil außer dem Chris weiß keiner von uns, welcher Artikel als nächstes kommt. Das ist das wahre Welt. Okay, nee, also ich kann schon was dazu erzählen. Also es war so, ich habe damals geschrieben über, es war halt eine bewegte Zeit, ne? Das war das Verbot von links unten in die Media und ich habe halt über die Rolle von Indie Media damals geschrieben. Und auch noch über Agentin, wo ja diese die Böll-Stiftung damals mit dem Linksaktivisten zusammen diesen Netzbrenner gemacht hat, der ist gerade dann abgeschaltet worden. Und wir haben an dem Tag noch intern darüber gesprochen, ob es sowas wie ein Bedrohungsszenario geben könnte. Und na, wie es so ist, na, man sagt sich halt so, ich wohne in Ingolstadt, das ist 500 Kilometer von Berlin entfernt, die können sich nicht mal die Fahrtkarte zu mir leisten. Und man macht dazu seine Witze drüber, man findet das alles lustig. Und dann in der Nacht plötzlich scheppert es unten. Ich habe ein sehr großes, hohes, altes Hoftor aus sehr, sehr dickem Holz. Also da kommt niemand einfach durch und da versucht jemand reinzukommen. Und ich wohne halt schräg darüber und schaue zum Fenster raus und da ist da so ein Typ mit einem grauen Hoodie. Hämmert und tritt dagegen und brüllt da mehrfach Arschloch hoch. Und dann läuft er da vorne und da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken. Es war zu einer Zeit, als jemand in einem Kommentar bei einem anderen Blog geschrieben hat, man sollte die Antifa doch mal zu mir schicken, um meine Möbel zu verrücken in meiner Wohnung und solche Sachen. Und da überlegt man natürlich schon, was das zu bedeuten hat und was das eigentlich die Folge sein könnte. Das Problem bei diesem Tweet ist, dass zur gleichen Zeit ein Mensch, der damals noch beim Störungsmelder geschrieben hat, einen Beitrag veröffentlicht hat über sein Jahr. Und der ist in diesem Jahr von seinem Job beim Störungsmelder entlassen worden, weil er halt so relativ flapsige Tweets über die G20-Unruhen geschrieben hat. Und der nennt mich dann wieder, also privat, als einer der Gründe, warum er also da entlassen wurde. Und der ist halt super vernetzt, der kennt diese ganzen Antifa-Leute und da fragt man sich natürlich schon, was machen die als nächstes? Ne? Also was passiert da? Ich hatte mehrfach schon Probleme mit diesen Leuten. Ich hatte auch Probleme mit Rechten früher, also das schenkt sich eigentlich nichts. Aber So, das Gefühl ist schon ein bisschen unangenehm, weil im Prinzip kennt ihr meine Adresse. Und ich wohne hier, also, wie soll ich sagen, also jetzt nicht irgendwie geschützt oder sowas in der Art. Ich wohne halt in einer bayerischen Provinzstadt. Mein Name steht an der Klingel, jeder kann also rein, wenn ich unten drücke. Und mir war es in diesem Moment halt einfach danach mal so ein bisschen zu erklären, dass diese Gefahren, die da auf einen lauern, nicht unbedingt sein müssen, dass du Bundestagsabgeordneter der AfD bist oder dass du halt das sagst, was Magnet sagt, sondern dass du auch so ein ganz normaler Journalist sein kannst, der einfach sich kritisch mit Verwüstungen auseinandersetzt und der kein Interesse an irgendwelchen Prangern im Internet hat. Und das reicht dann schon, dass da eventuell jemand bei dir aufkreuzt und Randale macht. Und das finde ich schon ein bisschen bedenklich, also so insgesamt, weil da merkt man auch, wie sich das Klima im Land verändert hat. Vor 5-6 Jahren wäre es eigentlich undenkbar gewesen und heute ist es so etwas, woran man sich gewöhnt. Ne? Also sagen einem dann auch alle, ja, seien Sie halt ein bisschen vorsichtig und wir fahren schon ab und zu mal vorbei bei Ihnen und gucken da auch, wir wissen, wo Sie wohnen. Im positiven Sinne von der Polizei natürlich, aber man wundert sich schon, was heute alles so üblich ist. Ja, wo du gerade sagst, dein Name steht an der Klingel, erinnere ich mich da richtig, dass dein Name, der wurde doch, glaube ich, durch die Amadeo-Antonio-Stiftung das erste Mal richtig öffentlich bekannt, oder? Ach, nee, eigentlich nicht. Also das ist ja, also man muss ja differenzieren. Und Alfonso gibt es ja jetzt schon fast 20 Jahren jetzt inzwischen. Und ich habe auch ein Leben daneben. Es war nur eine Weile ein bisschen unklar, als es noch Dotcom-Tod gab, wer das ist. Aber selbst da stand mein Name teilweise im Impressum. Also insofern ist das kein Drama. Was die Amadeo-Antonio-Stiftung gemacht hat, ist, sie hat einen Anwalt. Und dieser Anwalt, ein früherer Pirat, heute nicht mehr bei den Piraten, sondern eher so ein bisschen im Umfeld der Linken tätig, der meinte, mich belästigen zu müssen, weil ich einen Beitrag bei Science Files verlinkt habe, um mir einen Brief zu schreiben. Und da weiß man natürlich, okay, die kennen einem die Adresse, die man selber hat, und beobachten auch, was man tut. Ich habe da mal nachgeschaut und musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass also die Chefin der Amadeo-Antonio-Stiftung mir tatsächlich bei Twitter folgt. Ich habe die dann gleich blockiert. Aber da sieht man, okay, also da ist man ist schon ein bisschen unter Beobachtung. Und das wird auch sicher so weitergehen, weil die mich halt nicht mag, aus verschiedenen Gründen. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Aber das läuft wieder auf einer ganz anderen Ebene als jetzt zum Beispiel die normale Antifa. Das sind also zwei ganz grundverschiedene Sachen. Die einen versuchen es halt mit Gewalt und die anderen versuchen es mit rechtlichen Methoden. Ja, ohne Erfolg. Anzeige, übrigens. Dann kannst du, glaube ich, auch vom wenn du eine Meldeamt die Adresse bekommen oder sowas. Ne? Naja, aber nicht so. Du kannst das Anwalt, es ist ganz einfach, du als Anwalt stellst du dich halt einfach hin und machst eine Abfrage. Das kostet 25 Euro und dann kriegst du sie. Ja, das ist überhaupt kein Problem, die Privatadresse rauszukriegen. Ich glaube, die steht jetzt in meinem Blog im Impressum drin. Also insofern ist es auch kein Problem. Okay. Ne? Also ich habe auch keine Angst oder sowas in der Art. Ich bin 1,81 Meter groß und an den 90 Kilo schwer. Ich bin jetzt nicht so der Typ, den man jetzt so freiwillig irgendwie angreifen würde, glaube ich. Also ich sehe nicht so aus. Ich bin nicht so der schmächtige, kleine Brillenträger. Ja, also hier in Dortmund ist es so, dass da gerne auch mal die linken Leute etwas von den Rechten bedroht werden. Also Familien, Väter habe ich jetzt mitgekriegt oder so, die Sozialarbeiter sind an der falschen Stelle oder so. Ich weiß nicht genau, wie die sich dagegen wehren, ob die sich dagegen wehren. Es hat auch schon welche gegeben, die sind weggezogen, weil ihnen das zu viel wurde. Aber von übler Gewalt habe ich da auch noch nicht gehört. Also da gab es richtig üble Vorfälle, gab es noch nicht. Ne? Die Gewaltbereitschaft, das sieht man dann wieder, ist eben nicht darauf beschränkt, ob sie von rechts oder von links kommt. Das sind einfach wütende Leute irgendwie scheinbar. Aber gerade solche Fälle zeigen auch, dass kleinste Anlässe schon ausreichen für eine Überreaktion. Ja, mit allen Mitteln, so wie es hier in dem Tweet auch zu sehen ist. Absolute Überreaktion. Ja, es ist ja nicht so, es ging um G20 und du hast einen Kommentar zu G20 gemacht und du hast ja nicht aktiv irgendwas gemacht. Ja, das ist so ein niedriges Niveau, worüber man sich schon aufregen kann und wo dann schon zur Aktion gerufen wird, das ist sehr bedenklich. Das finde ich das Schlimmste an dieser ganzen Magnitz-Angelegenheit auch, dass irgendwie die Schwelle ja schon so niedrig ist zur Aktion, vielleicht noch nicht zur Aggression, aber dass es immer noch weiter aufgeheizt wird einfach. Sehr schade. Auf beiden Seiten natürlich. Ja, das ist auch eine der interessanten Wechselwirkungen von Hashtag Magnitz und Hashtag Nazis raus, die ich meinte, weil das ist dann so eine Tendenz geworden, dass immer wenn einer über Magnitz geredet hat, wurde dann ganz viel darunter süffisant Hashtag Nazis raus gepostet. Und diese Veronika Kracher, ich glaube, war die beim Spiegel? Nee, die war bei der Taz, glaube ich, ist die Journalistin. Die hat halt gesagt, ja, das die Magnitz-Sache, das ist halt die logische Weiterführung von Nazis raus. Und Sören Kohlhuber, ich weiß nicht, ob sich von den Zuschauern noch welche an meine G20-Berichterstattung quasi erinnern. Da war ich ja einen Tag, nachdem Lauren Southern und Tim Pool aus dem internationalen Bereich hier von Antifa-Leuten durch die Stadt gejagt wurden, wobei hier ja nicht mehr, ich bin ja nicht mehr in Hamburg, war ich ja losgegangen. Und dass die gejagt wurden, war Sören Kohlhubers Verdienst, wenn ich mich recht erinnere. Weil der hatte ein Foto von denen an die Antifa geschickt und gesagt, das sind Faschisten. Ja. Ist ein super Kerl, der Sören. Also wirklich. Und so ein Klischeename. Ja, da erinnerst du dich richtig. Ja, und in die Media hat auch wieder reagiert. Natürlich ist, wie alles auf in die Media, das hier mit dem üblichen Gran Salz zu nehmen. Jeder kann da posten und kann da machen, was er will. Das kann ein False Flag sein, das kann echt sein. Aber wenn ich halt diese, ist es mir völlig egal, wer sich so ein Dreck ausdenkt, der ist schädlich für diese Gesellschaft, egal ob er von rechts kommt oder von links. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das ein False Flag ist, gegen Indie-Media für relativ hoch. Ja, aber ja, dieses, das, ich habe ja schon öfter von meinem Kumpel erzählt, der ist Therapeut und der sagt, dass das Internet, also der ist sich sicher, dass das Internet für das Ende der Zivilisation sorgen wird. Wenn ich so einen Scheiß lese, egal von welcher Seite er kommt. Es gibt einfach Leute, die wollen alles brennen sehen. Keine Ahnung. Also eine Sache, die hier drin steht, die stimmt tatsächlich. Und zwar, who the fuck is M? Ich muss sagen, ich kannte den Herrn Magnitz vor diesem ganzen Vorfall nicht. Der ist mir auch nicht irgendwie großartig negativ aufgefallen vorher. Ich meine, das soll jetzt nichts Positives heißen. Ich meine nur. Ach, ich war gerade verwirrt. Das ist gar nicht die eigentliche Stellungnahme, die gepostet wurde. Nee, das gibt zwei. Oh, okay. Da kommt die nächste, kommt jetzt. Eine war ja debunked, weil warum auch immer. Ja, die hier ist relativ sicher debunked. Also es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Quatsch ist. Weil Kantholz wurde erwähnt, glaube ich. Der Hasshate wird Gewalt ernten, war so ein Direktzitat aus von AfD-Leuten. Ist das nicht das, was wir jetzt hier gerade sehen? Ja, genau. Ich glaube, hier wurde irgendwo das Kantholz erwähnt. Ich bin mir nicht 100%. Nee. Ja, aber das wirkt mir ein bisschen zu klar. Naja, es unterstreicht aber auch immer den Charakter, dass, wie der Mars vorhin schon gesagt hat, man muss es immer mit einer Prise Salz nehmen in die Media, weil da halt anonym gepostet werden kann anscheinend. Ja. Und wir sehen auch, wie viel das genutzt hat, in die Media links unten zu verbieten. Ja, natürlich gab es da die übliche Aufregungswelle auf der einen Seite, oh ja, hier, wir haben es doch gesagt, und dann, wo es die Bank wurde, ah ja, hier, die regen sich bei der ersten Kleinigkeit auf. Das übliche Trara halt, ne? Ach ja, und dass die Stellungnahme irgendwie 4 Tage später erst kam, war auch ein bisschen verdächtig. Ja, das hier ist auch so, wenn man denkt, es kann eigentlich gar nicht beschissener kommen, wird der Vizevorsitz der Bundeszentrale für politische Bildung neu vergeben. Ich weiß nicht, wer es eingereicht hat. Ja, das war von mir. Also ich hatte ja, wir hatten schon vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, dass das im Raum stand und dass da schon Leute, interne Stimmen aus der CDU wohl gemeint haben, das hätten wir nicht so gerne. Ich weiß auch bis heute nicht genau, wie jetzt dieser Vorwurf an die Dame zustande kommt, dass sie da irgendwie eine Nähe hätte. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Leute in der CDU, die ihr das vorwerfen. Die wurden da auch alle nur anonym zitiert. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Aber ja, ja, und jetzt hat sie halt dieses Amt bekommen. Also sie ist auch nicht mehr Bundestagsabgeordnete. Letztes Mal wusste ich das ja nicht. Hier steht es aber nochmal drin. Also die war in der letzten Legislaturperiode Bundestagsabgeordnete, die Dame, die Frau Kemil Giosuf, wenn sich das so ausspricht. Ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall, die ist jetzt da die stellvertretende Chefin. Und was ich hier auch ganz gut fand an diesem Artikel, ist, dass hier auch nochmal so ein paar Sachen drinstehen, dass diese Bundeszentrale für politische Bildung auch generell so ein bisschen in der Kritik steht. Zum Beispiel von uns, da steht ja natürlich nicht drin, aber prinzipiell, dass das mal so ein bisschen angekommen ist, weil, ja, ich meine, wir haben uns ja hier schon, wir haben die ja fast jede Woche hier irgendwie bei uns im Programm. Ich erinnere auch nochmal an unseren schönen Sonderstream, wo wir uns mit der kritischen Theorie in der politischen Bildung auseinandergesetzt haben, also mit deren eigenen Artikel darüber, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie der hieß, aber da gibt es auf jeden Fall einen Sonderstream auch bei uns auf dem Kanal, den ihr euch nochmal anschauen könnt. Die islamistische Türöffnerin, da müsste ja dann das ganze Genderzeug da verschwinden, wa? Also sie ist ja, also die Islamwissenschaftlerin und Politologin. Stream. Mal schauen, vielleicht ist sie ja gut kompetent für den Posten, aber es ist halt mit der DTIP ist es immer eine schwierige Angelegenheit. Das hat man jetzt ja auch bei der, ja, bei der Islamkonferenz gesehen, die nicht Islamkonferenz ist, sondern anders. Der Stream zur politischen Zentrale für politischen Bildung und der kritischen Theorie hieß Der Geist der zukünftigen Wiedervereinigung, wo wir uns kritisch mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt haben. Was du mich aus erinnern kannst. Twitter nennt Habeck Instrument der Spaltung. Nee, Moment. Habeck nennt Twitter Instrument der Spaltung. Wie jetzt? Ja, das ist eine kleine Rollsoße, oder? Ich meine, das, was der Don vorhin gesagt hat, die Verantwortung, die man natürlich hat, wenn man viele Follower hat und so weiter, der muss man natürlich auch ein bisschen gerecht werden. So. Und wenn er dann so ein Bullshit schreibt und Kontra kriegt, ja, ist er dann vielleicht auch nicht geeignet oder so für das Medium. Weiß nicht. Ich finde halt auch diese Entschuldigung oder Begründung, als er gesagt hat, irgendwie, ja, man kann ja gar nicht so doof sein, den gleichen Fehler zweimal hintereinander zu machen, weil er hat ja diesmal gesagt, er will die Demokratie als Lichtgestalt nach Thüringen bringen mit den Grünen und hat das auch schon mal über Bayern gesagt und da auch schon Backlash bekommen und die Leute haben ihm gesagt, hier, du bist nicht die Demokratie, Robert. Ja, und vor allem, als wenn die Grünen jetzt das Instrument der Einigung wären oder was. Ne? Ja. Ja, auf der anderen Seite. Seitdem der so hochgekommen ist, gefällt er mir immer weniger. Früher fand ich ihn vernünftiger und jetzt höre ich immer nur noch irgendeinen Blödsinn über den. Oder auch wenn er selber redet, leider nur noch irgendwelche Talking Points. Der war früher mal besser, aber der ist dann ja mit seiner Koalition zum neuen Superstar geworden bei den Grünen. Das ist dem, glaube ich, leider ein bisschen zu Kopf gestiegen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wer weiß. Vielleicht muss man sich ja auch so verhalten, um bei den Grünen Erfolg zu haben. Man muss, glaube ich, auch bei ihm sagen, dass er, wie soll ich sagen, ich meine, er kommt halt praktisch aus dem Nichts. Er ist ja eigentlich Kinderbuchautor und Theaterschriftsteller. Und dann macht er einen derartigen Höheflug. Und den muss man erstmal verkraften, ne? Also von wirklich sehr kleinen Anfängen als Parteisoldat hin zum großen Star der Politik, über den gefragt wird, wird das unser nächster Bundeskanzler? Und mit so einem Aufstieg muss man halt erstmal klarkommen. Das tun viele nicht. Das ist keine grüne Spezialität. Und er war sich halt einfach zu sicher. Man hat es auch im Bayerischen Landtagswahlkampf gesehen, wo er dann zusammen mit der Katharina Schulze mit dem Tesla nach Ingolstadt gefahren ist, also in die Audi-Hochburg mit dem Tesla und eine Veranstaltung mit der Katharina Schulze gemacht hat. Und man fragt sich, wie irre kann man sein? Na? Das war hier Gespräch überall. Das hat jeder gewusst und jeder hat gesagt, das geht so nicht. Du kannst nicht zu uns kommen und sagen, hier, das ist die Zukunft, ihr setzt die Vergangenheit. Und solche Fehler haben die öfters gemacht in Bayern. Davon hat dann die CSU profitiert, weil es halt ihre Leute dazu mobilisiert hat, zur Wahl zu gehen. Und insofern finden viele es gar nicht so schlecht, dass der das gesagt hat, weil das tatsächlich hier in Bayern da, also zumindest ansatzweise mitgeholfen hat, dass die Grünen nicht so stark wurden, wie sie lange Zeit zu werden drohten. Weil man darf nicht vergessen, die Grünen waren in manchen Umfragen schon bei 20%, rausgekommen sind sie bei 17,6. Und Trotz Claudia Roth. Die haben damit massiv zur Spaltung beigetragen. Bitte? Aber wie hat ein berühmter Bayer mal gesagt, ich brauche keine Opposition, weil ich bin ja schon ein Demokrat. Also Ich weiß nicht, Bayern ist da halt ein Spezialfall mit seiner Alleinherrschaft. Oh ja, hier, oh ja. Und Bayern hat München und Frau Claudia Roth. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist vielen Bayern auch nicht so ganz angenehm. Oder irre ich mich da? Ja, man muss es vielleicht verstehen. Bayern ist halt so, dass du auf der einen Seite halt die Leute hast, die tatsächlich leben wollen wie in München, also liberal mit einer Großstadt, die sicher ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite halt auch mit einer CSU, die eine knallharte Wirtschaftspolitik macht, die brutal ihre eigenen Interessen durchsetzt, die sich also dahinter klemmt, dass es hier keine Erscheinungen wie Sprayer oder sonstige Untaten hier gibt. Und wenn doch, dann werden die halt ganz hart bestraft. Das ist eine komische Mischung aus einerseits einem, ich nenne es immer Prantlhausen, also der Wunsch auf der einen Seite liberal und großbürgerlich sein, auf der anderen Seite aber zu wissen, okay, das Geld, das kommt halt woanders her und die Sicherheit kommt woanders her und wir tun dann richtig schön. Und so funktioniert dieses halt, ne? Das ist so Bayern, wie es eigentlich läuft. Ja, läuft ja in der Regel auch ganz gut, oder zumindest überdurchschnittlich. Ja, wie man es nimmt. Also ich meine, die CSU hat ja durchaus nicht, es hat nicht zu Unrecht verloren, ne? Aber das ist, es ist ein bisschen kurzfristig, kurzsichtig zu sagen, dass sie nur wegen der Flüchtlingsgeschichte verloren hat die CSU, weil sie in diesen Polarisierungswahlkampf, der in Bayern stattgefunden hat, zwischen den Grünen auf der einen Seite und der AfD auf der anderen, einfach zu viel nach rechts verloren hat. Die hat einfach keinen richtigen Weg mehr gefunden, um sich entsprechend darzustellen. Jetzt ist er halt entsprechend gerupft worden und der neue Chef ist auch nicht so besonders fähig. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Söder ein besonders guter Ministerpräsident ist und jetzt steigen hier halt die Freien Wähler auf. Das muss man auch ganz deutlich sehen. Der Aiwanger macht eine super Figur hier in Bayern und der ist halt für viele gewöhnungsbedürftig, weil er halt erstens nur bayerisch spricht und zweitens halt eine relativ rigide rechte Politik macht, die viele noch gar nicht so richtig verstanden haben. Also da werde sich manchmal auch wundern, was da alles kommt, weil die Freien Wähler, die machen halt Wohnungspolitik mit dem Abschiebeflugzeug. Und das muss man auch entweder mögen oder man mag es halt nicht. Und das sind die Leute, die sich halt jetzt langsam hier so durchsetzen in Bayern. Also eine ganz seltsame Stimmung momentan. Aber es ist völlig klar, die Grünen sind nicht die Partei, die man eigentlich wollte. Naja. Ich weiß nicht. Die tun sich immer sehr negativ hervor. Mit den Grundthesen kann man ja vielleicht übereinstimmen, aber die praktische Ausführung der Grünen, die war noch nie was für mich. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Okay. Jetzt wollen nur noch die Leidenschaftlichen zu uns. Andreas Wolfers über journalistischen Zeitgeist und das neue Nannenschulkonzept. Das ist der Schulleiter von der Henry-Nannenschule. Das ist ja so die prestigeträchtigste Journalistenschule in Deutschland. Widersprich mir, Dorn, falls es nicht so ist. Ja, doch, das ist schon recht gut. Ja. Und der journalistische Beruf ist ja generell im Umbruch, brauche ich ja nicht viel zu sagen. Ja, die Bezahlmodelle, wie die ihr Geld herbekommen, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, verändern sich. Und ja, deswegen wird die Ausbildung auch etwas umgestellt. Ja, und ich fand das einfach ein bisschen interessant. Ein paar Einblicke, wie so, wo die professionellen Journalisten herkommt. Als Durchschnittsbürger hat man da ja nicht so einen Einblick. Und deswegen als kleine Leseempfehlung. Und es ist natürlich eine sehr verlogene Formulierung, aber es freut mich trotzdem zu hören, dass hier gesagt wird, es soll mehr Fokus gelegt werden auf das klassische journalistische Handwerk, dass das jetzt einen festen 6-monatigen Block in der Ausbildung bekommen soll, bevor es in Spezialisierungsphasen geht von Journalisten. Was heißt das denn? Ja, heißt das denn formulieren oder was? Ja, und da soll es halt, wenn es da wirklich um Recherchetechniken geht und nicht nur um Erzähltechniken wie bei Relotius, dann würde mich das sehr freuen. Ja. Naja, gut, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, also die Journalistenschulen haben früher alle Leute im Recherche ausgebildet. Das ist nicht der Fall gewesen sein sollte, ist eine ich würde mal sagen, eine Relotius-Sage. Ne? Also wenn du in einer deutschen Journalistenschule in München bist oder sonst wo, du wirst da schon geschleift. Das Problem ist halt, dass du im normalen Alltag einfach unter anderem Fehler machst. Das kann jedem passieren von uns. Auf der anderen Seite halt auch, dass oft nicht genügend Zeit da ist. Du hast nicht mehr so die Zeitungen, die sich sagen, okay, fahr mal 2 Wochen irgendwo hin und machen was drüber. Das muss halt alles schnell, schnell, schnell gehen. Und das andere Problem, das wir natürlich haben, ist einfach der Druck aus dem Netz. Weil eine Geschichte, die du vielleicht vor einer Stunde noch gut verkaufen konntest, klappt halt dann plötzlich nicht mehr, wenn sie da plötzlich alle haben. Und da leidet natürlich dann auch so ein bisschen die Recherche darüber. Weil die Erfahrung ist leider, und ich sehe es momentan auch so ein bisschen hinter der Paywall bei der Welt, es läuft zwar bei mir schon gut, aber man merkt schon, dass wenn man auch Themen gut recherchiert, und die sind auch schon 5, 6 Mal besprochen worden von anderen, dann laufen die nicht mehr richtig. Das heißt, der Leser stellt sich hin und sagt, ach ja, kenne ich schon, habe ich schon gelesen und klickt halt nicht auf den Pay-Knopf. Und das ist aber etwas, was die Journalisten brauchen, weil die Werbemodelle funktionieren alle nicht mehr. Wir sind alle abhängig davon, dass wir es schaffen, im Prinzip das Internet zu monetarisieren. Und das läuft halt nur über dieses Verkaufen von Zeitungen und von Artikeln. Dann entweder hast du eine komplette Zeitung, die richtig gut läuft, oder du hast halt so viele gute Autoren, dass jemand sagt, okay, ich kaufe die ganze Zeitung wegen der Autoren. Und Recherche wäre da zwar theoretisch ein gutes Mittel, aber man muss halt ganz genau hinschauen, was man tut. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit, also erkennen, was recherchiere ich, damit das wirklich nachher auch gut, extrem gut verkauft. Und da gibt es ganz überraschende Erfahrungen. Dass das mit Kernkompetenzen hier gemeint ist. Ich hoffe, dass das mit Kernkompetenzen gemeint ist. Ja, also ich glaube, das kann ich erzählen. Es gab einen Fall, wir haben bei der Welt einen Fall gehabt, da haben wir die Anne Wiezorek gegen eine Journalistin der Welt gesetzt. Und die haben also ein Pro und Contra geschrieben. Und es lief ganz ordentlich. Aber ich habe mir an dem Tag am Morgen gedacht, oh Gott, Anne Wiezorek und die Luhmann zusammen. Und die eine schreibt für Gendersprache und die andere dagegen. Da brauche ich jetzt überhaupt nicht anfangen, irgendwas zu schreiben. Weil wenn ich jetzt hier schreibe, dann gehe ich unter. Habe dann aber trotzdem meinen Beitrag geschrieben und habe festgestellt, dieser Hanne Luhmann, Anne Wiezorek-Beitrag ist gar nicht mal so toll gelaufen. Und da steht man als Journalist davor und fragt sich, warum? Also warum klappt es nicht? Warum hat man Artikel, wo man denkt, das müsste eigentlich vollziehen und das ist richtig knalliges Thema und nachher will es keiner kaufen? Warum? Und das sind so Fragen, die wirklich wichtig werden und da hilft mehr Recherche, teilweise auch überhaupt nicht weiter, sondern dieser Leser ist so ein ganz seltsames Wesen, der ist manchmal total bereit aufzuspringen und mitzumachen und manchmal hat er überhaupt keine Lust. Und das große Geheimnis, das wir herausfinden müssen, ist eigentlich, wie schaffen wir das, dass er es trotzdem macht? Also wie kriegen wir den? Und deswegen ist der Artikel auch interessant, einerseits wegen diesen Kernkompetenzen, andererseits, hier gibt es eine sehr schöne Formulierung drin, also schön Anführungszeichen, und zwar sollen Journalisten publizistische Entwickler werden und sie sollen quasi neue Technologien ausprobieren und neue Produkte und Erlösmodelle erfinden. Und das ist auch Teil der journalistischen Ausbildung, genau was du gesagt hast. Das alte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Und deswegen, wie gesagt, bin ich froh, dass zumindest am Anfang auf diese Sachen fokussiert wird, weil im täglichen Leben, im Geschäftsleben, das kennt man ja, da ist man immer unter Zugzwang und da passieren Fehler, da hast du absolut recht, ja. Aber es kommt mir halt im Endeffekt, wenn ich mir die Presselandschaft angucke, kommt es mir so vor, als ob die halt alles, was Kernkompetenzen von einem Journalisten sind, allem unterordnen. Der Schnelligkeit unterordnen und der Reichweite unterordnen, auf jeden Fall. Du hast absolut recht. Aber ich sehe es irgendwie noch pessimistischer als du, dass die Leute weniger sich an ihre eigenen Standards halten. Aber ja, ich wüsste auf jeden Fall, warum ich einen Artikel mit Anne Wiezorek nicht lesen würde. Weil ich meine, die Dame, die kaut das ja auch alles nur wieder, was sie so ausspuckt. Die hat in ihrem Leben noch keine originelle Idee irgendwie gehabt, irgendeine originelle Sicht auf irgendwas. Und wenn man das 2, 3 Mal gelesen hat, diesen ganzen Kram, erkennt man das sowieso auswendig. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie eine super Intellektuelle wäre, die einem irgendwas gut erklären kann oder so, sondern das ist alles so ein Jargon und moralische Überlegenheit, ja. Also wenn ich da irgendwie sowas sehen würde, dass die da irgendwie schreibt, dann würde ich mir auch nur denken, ja, egal, brauche ich nicht. Ja, aber das kannst du ja von außen nicht so einfach erkennen. Du denkst ja eigentlich, okay, wir setzen mal einen Punkt links und rechts und jetzt verschiedene Meinungen und lassen die aufeinander knallen. Und das ist dann eigentlich das, was die Leser zieht. Und ich wäre mir absolut sicher, dass es ziehen würde. Und das ist auch toll gemacht, das war ein toller Beitrag. Aber es ist halt nur dieses Überfliegermodell kommt nicht. Und ich hatte schon Beiträge, wo ich mir dachte, naja, also das ist jetzt ein bisschen hingeschmiert und 3 Stunden runtergeschrieben. Und die Leute haben das wie blöd gekauft. Man versteht es nicht. Also und deshalb halte ich auch so diese Vorstellung, dass wir als Journalisten da neue Erlösmodelle entwickeln könnten, ein bisschen hochtrabend, weil da brauchst du wirklich Spezialisten dafür, die das analysieren können und dann auch verstehen, was wirklich gewollt ist und was nicht, und dann ein Konzept entwickeln. Aber so als normaler Journalist, der da steht und seinen Beitrag schreibt, da fehlt dir einfach der Einblick dazu. Du brauchst ja Daten, du musst wissen, also ich meine, wenn du dir den Verlauf anschaust, ne, du hast ja am Tag über so eine Kurve, also wo morgen ist relativ viel, Mittag ist dann so ein Höhepunkt, dann geht es am Nachmittag ein bisschen weiter und am Abend fällt es dann langsam ab. Und es geht ja nicht nur darum, wann die Verkäufe stattfinden, sondern auch darum, wie es im Verhältnis zu den Leserzahlen sind. Also die Conversion Rate ist relativ wichtig in diesem Kontext. Es gibt ganz interessante Beispiele, dass manchmal an manchen Tagen am Wochenende überraschend viel verkauft wird. Du hast den Umstand, dass sehr viele Leute heute nur noch mit dem Handy ins Internet gehen und da brauchst du spezielle Formate dafür. Also die Bilder müssen speziell sein und alles. Und das sind alles so Entwicklungen, die übersieht so ein normaler Journalist aus seiner Position heraus überhaupt nicht mehr. Also ich auch nicht. Ich kriege ja nur immer nur so ein bisschen die Ergebnisse mit, die ich habe. Aber so wirklich verstehen, was man da als Strategie macht, ist mir völlig unerklärlich, wie das gehen soll. Also ich könnte es nicht. Ich habe nur so immer so ein bisschen Gefühl, was laufen könnte und was nicht. Manchmal denke ich mir, boah, super gelaufen. Und manchmal denkt man sich so, oh Gott, ich hänge mich auf. Ne? Also es gibt's alles. Du hast so Tage, da stellst du den Beitrag online und denkst dir, jetzt kommen die Tausenden, jetzt geht's richtig ab und du hast 400 Kommentare und keinen einzigen Verkauf und dann denkst du schon, okay, es läuft überhaupt nicht und plötzlich ein Verkauf, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Es ist unerklärlich. Also warum verkaufen Beiträge nach zwei Tagen, die einen Tag schlecht gelaufen sind, nach zwei Tagen plötzlich 10 Abos? Warum? Das ist unerklärlich. Also. Ja, die ganzen Metriken, wie das gemessen wird, funktionieren ja auch nicht so ganz. Da hatten wir in der letzten Sendung einen Beitrag zu, dass diese ganzen Zahlen, auf denen diese Monetarisierung beruhen oder auch die internen Kompensationen beruhen, dass die alle nicht wirklich messbar sind und gefaked sind bis zum geht nicht mehr. Ja, und das merken immer mehr Unternehmen. Ich denke mal, HuffPost hat das auch gemerkt, was du gerade gesagt hast. Man kann es nicht mehr, wichtig ist ja nicht unbedingt, dass es super profitabel ist. Es muss ja nur planbar sein. Wenn man planen kann, okay, wir haben immer ein paar Tausend im Durchschnitt, dann kann man da ja ein Geschäftsmodell drauf aufbauen. Aber das funktioniert ja auch nicht mehr. Ja, das ist schon aber ärgerlich, wenn du das vorstellst. Da hast du irgendwie Artikel, die machen 1.000 Aufrufe und dann hast du Artikel, die machen 20.000 Aufrufe und du weißt verdammt nochmal nicht, wieso. Ne? Und die meisten machen es ja, denke ich, auch so, dass du einfach vor sich hin brötteln und drauf, also alle Themen machen und dann irgendwie darauf hoffen, dass dann irgendwie welche zünden davon, ne? Es gibt halt zwei Optionen. Die eine ist, entweder du machst es auf Werbung, also so wie das alle machen, also BuzzFeed, Weiß, Spiegel und so weiter, oder du stellst dich halt hin und fängst an, hart zu verkaufen. Und dieses hart zu verkaufen setzt sich momentan richtig durch. Das merkt man bei allen Zeitungen, also ist jetzt wurscht, ob die Welt oder die FAZ. Alle versuchen momentan, Abos zu verkaufen. Warum? Weil sie merken, dass dieses klassische Werbemodell nicht mehr funktioniert. Die Huffington Post hatte nichts anderes. Das war völlig klar, für die Huffington Post zahlt kein Mensch irgendwas. Und die hatten zwar relativ gute Aufrufzahlen, aber ich meine, kein Mensch zahlt für Katzenbilder. Du brauchst halt irgendwelche Inhalte, die wirklich einzigartig sind. Und da hatte halt die HuffPost gar nichts. Null. Die waren auch relativ offen für fremde Schreiber, glaube ich, ne? Ja, die hatten halt einfach, das war jetzt so ein Billigprojekt von Focus Border. Also jetzt nicht unbedingt ein hochklassiges Ding, genauso wie auch, ich meine, auch BuzzFeed und Weiß in Deutschland sind jetzt auch nicht gerade irgendwie Treffpunkt des hochklassigen Journalismus. Ne? Da gibt es also auch eher so, na, so Anfänger und Leute, die halt so ein bisschen ersetzbar sind. Okay, weiß nicht, das besser, okay. Ja, aber es ist tatsächlich so, ne? Ich meine, die sind halt sehr jung, sind am Anfang ihrer Karriere und die versuchen halt über die Art und Weise groß zu werden. Das ist auch völlig legitim. Das Problem ist nur, der Werbemarkt gibt es nicht her, weil Google, YouTube und diese ganzen großen Firmen, Facebook, die Werbemärkte unter sich aufgeteilt haben. Und da fallen dann halt nur ein paar Brosamen ab. Und natürlich versucht jeder jetzt natürlich auch zu sagen, okay, Google sollte halt dem Journalismus mehr geben. Aber ich glaube tatsächlich, nach 10 Jahren Arbeiten für klassische Medien, dass es nicht mehr funktioniert und dass man wirklich versuchen muss, ein Bezahlmodell wieder zu etablieren im Internet. Wenn das funktioniert, hat man es gut. Wenn nicht, geht man unter. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Werbung so weitergeht, weil ich sehe jetzt seit 10 Jahren, wie es bergab geht. Jetzt habe ich einfach staatlich regeln oder so. Das wäre ja auch blöd. Ja, was heißt staatlich regeln? Das Problem ist halt, du hast schon staatlich geregelte Medien in Deutschland. Du hast ARD und ZDF und Deutschlandfunk. Da jetzt nochmal was daneben zu sehen. Würde ich meinen, sowas wie mit der Beteiligung an GEMA, GZ, obwohl es gibt ja diese VW-Wort-Geschichten. Ne? Ja, aber das ich möchte auch ganz ehrlich gesagt, und ich glaube, das ist auch bei vielen Kollegen der Fall, nicht den Eindruck haben, dass wir staatsfinanziert sind. Das ist bei vielen in der Privatwirtschaft lebenden, arbeitenden Journalisten ein ganz großes Tabu. Warum? Weil wir ja gemocht werden mögen. Wir wollen ja nicht gelesen werden, weil wir bei der ARD sind oder weil wir bei der Tagesschau arbeiten oder weil wir halt einfach diesen Apparat im Hintergrund haben, sondern wir wollen gelesen werden, weil wir gute Arbeit leisten. Und ich habe da lange mit mir gehadert. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, ich habe das von Anfang an so gesehen. Ich habe auch lange gedacht, Werbung reicht. Aber Werbung reicht einfach nicht. Und da muss man halt überlegen, wohin geht man dann? Geht man wirklich zu den Pay-Beiträgen und sagt, okay, hier ist der Beitrag, wenn du lesen willst, zahl. Oder geht man schon halt unter? Und da geht man zu so Überschriften über, ne? Sowas wie ja. Hier die 10 besten so und so, die Nummer 7 wird dich überraschen oder so. Ja. Aber es ist wirklich nicht so, dass du dich hinstellen kannst und sagen, okay, wir haben jetzt hier den Staat und der gibt dann ein bisschen was dazu und dann überlebt ihr schon. Das ist wie eine Droge, damit fängst du einmal an. Man sieht es ja in Österreich, die haben ja so ein Presseförderungsgesetz und davon hängen dann alle, die hängen alle an der Nadel vom Staat. Mhm. Und das ist nicht gesund und das ist nicht gut, sondern du musst halt einfach versuchen, den Menschen klarzumachen, wir liefern euch etwas, das etwas wert ist. Wenn ihr es wollt, kauft es. Wenn es euch nicht wert ist, kauft es nicht. Und am Ende müssen wir halt schauen, wer überlebt und wer nicht. Und das wird schwierig, das ist völlig klar. Und es wird auch mit Sicherheit dafür sorgen, dass noch andere Medien sterben. Überhaupt keine Frage. Ich halte es aber für wichtig, dass es passiert, weil wir das Problem in Deutschland haben, dass wir mit den Pay-Medien ARD und ZDF und öffentlich-rechtlichen Anstalten ein System haben, das uns übermächtig wird. Ja, also ich kann mir die Finger wundschreiben. Aufbauen kann gegen sowas, ne? Also ich meine, ich hab jetzt die letzten Tage mal angeschaut, was der Herr Terli, dieser Wettermoderator vom ZDF, so bei Twitter schreibt. Das ist unglaublich. Terli-Wetter, Twitter-Account. Unfassbar, ne? Und der Gedanke, dass da jemand wie der Kachelmann zwar irgendwie 100.000 Leute erreicht mit seinem Twitter-Account, aber der Terli halt Millionen beim ZDF und dann halt mit dieser Klimapanik. Ich meine, ich glaube, dass es den Klimawandel gibt, aber der hat dann so eine ganz spezielle missionierende Art. Und dann ist da so ein Herr Terli, der halt dann ne, mit dem Segen des ZDF von oben herab diese Weisheiten verbreitet. Das ist beängstigend, weil da muss es irgendein Korrektiv geben und es kann nur privat sein. Das kannst du nicht machen, indem du bei der ARD bist, wo dann die ganzen Medienräte drin hergucken und da genau aufpassen, dass keiner abweicht, sondern das musst du irgendwie anders machen. Ja, aber es ist bitter, dass sie uns unreflektiert sind, finde ich, weil das ist meiner Meinung nach auch mal anders gewesen. Ja gut, ich meine, es gab ja früher Alternativmedien, ne? Also es war ja früher auch nicht so, dass es nur die eine Meinung gab. Und natürlich kannst du auch viel machen, indem du dich hinstellst und privat was machst. Aber in komplizierten Themen, und dazu gehört der Klimawandel, brauchst du halt auch Spezialisten, die das sauber aufarbeiten. Weil ja, aber auch intern hat man früher mal ein bisschen mehr sozusagen sich gegenseitig kritisiert. Das ist zwar ein bisschen komisch manchmal, wenn dann ZDF sich selber kritisiert oder eine Sendung von sich selber oder so, aber es ist wenigstens eine Form von Reflexion, die man da wahrnehmen kann oder so. Das ja, nee, mir doch ein bisschen vor, wenn die Sachen dann so einsatzig dargestellt werden. Ne? Ja gut, ich meine, das ist halt das Problem bei diesen öffentlich-rechtlichen Medien. Die sind halt, gerade jetzt momentan, sind die in Verhandlungen, dass sie mehr Geld wollen und mehr Geld brauchen. Da tut man sich natürlich mit Regierungskritik immer ein bisschen schwerer. Mhm. Und da bin ich natürlich völlig viel freier. Ne? Also ich kann machen, was ich will, mir schaut keiner auf die Pfoten. Und das ist halt das Problem, ne, dass man diesem riesigen Block ARD, ZDF irgendetwas entgegensetzt, das sagt, ja, aber es gibt auch noch dieses und jenes und wenn ihr das nicht macht, wir machen das gerne. Weil das kann ja auch ein Geschäftsmodell sein. Ne? Also wenn solange die blinde Flecken haben, läuft das. Ich persönlich finde es ja immer ganz wunderbar, dass sie so diese Nischen lassen, wo man dann einigermaßen gut überlebt. Ja, ich sag jetzt mal ganz romantisch, muss es denn unbedingt ein großer Block sein, der dem anderen großen Block gegenübergesetzt wird? Du hast ja jetzt schon zwei Geschäftsmodell genannt. Es gibt ja noch ein weiteres Geschäftsmodell und das ist quasi die direkte Unterstützung. Ja, also nicht unbedingt über Patreon, davon halte ich ja nichts, aber die direkte Unterstützung der Zuhörerschaft, ein kleiner Kreis von Zuhörern, die einen Journalisten dann quasi sponsern, dass er halt genug hat für sein Leben zu bestreiten, was ja in Amerika teilweise schon oftmals es gibt. In Deutschland hat sich das, glaube ich, noch nicht so durchgesetzt. Meinst du, das könnte eine Sache sein, die sich durchsetzen kann in Deutschland oder gar nicht? Das wollte ich von dir auch wissen. Also ich hab meine Zweifel. Ich habe ja früher, also angefangen habe ich ja eigentlich beim Bürgerradio, also bei einem klassisch linken Bürgerradio, das ja auch so ein bisschen davon gelebt hat, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen geholfen haben. Also ein bisschen was kam vom Staat, ein bisschen was kam von Unterstützern und Helfern. Das ist nicht genug zum Leben gewesen für niemanden. Also das war wirklich so reine Fleißarbeit, die man da gemacht hat. Und ich glaube, dass so etwas dann heute mit unseren modernen Methoden wie Patreon und solchen Sachen funktionieren kann, wenn du prominent genug bist. Also wenn du einer dieser Top 2, 3, 1% bist hier in Deutschland, dann denke ich, kann das funktionieren. Nur das Problem ist, was ist, wenn du deine Meinung änderst? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die Flüchtlingskrise schon gemacht, bevor die Flüchtlingskrise kam, weil ich die Situation aus Italien kannte. Weil da, wo ich in Italien wohne, in Mantua, ist ein Viertel, das also zwischen der Altstadt ist und den Außenbezirken. Und da hat man halt sehr schnell gesehen, wie diese in Italien schon 2012, 2013 ausgebrochene Flüchtlingskrise die Stadt verändert. Und ich habe mich immer, vielleicht muss ich kurz erzählen, ich habe eine Vermieterin. Und ich habe immer gelacht, weil die so unheimlich gesicherte Türen hatte, ne, mit voll zugesperrt, mit Tresorbändern und allem drum und dran. Und sie hat mich immer geschimpft, wenn ich mein Fahrrad draußen stehen habe lassen, weil sie gesagt hat, nimm es weg, es wird geklaut. Und ich habe es immer für einen Witz gehalten. Und an einem Tag kam ich dann an und das Haus daneben war abgebrannt. Da sind dann also Leute, die sie erwischt haben, also eine Gang von Migranten eingebrochen und haben drin nichts gefunden und haben das Haus dann angezündet. Und das Haus war der Lebenstraum eines alten Mannes, der sich das also auf der anderen Seite des Sees erfüllt hat. Ganz und da kommt man ins Nachdenken. Das ist dann der Moment, wo man sich sagt, okay, vielleicht war diese Metallregel doch nicht so schlecht. Und meine Vermieterin in Mantua, muss man dazu sagen, ist ganz hart links. Ihr Freund ist einer, der aus dem Bereich der Anarcho-Syndikalisten stammt, ne? So Refundation der Kommunisten, so die Ecke. Und aber die stellen sich halt hin und sagen, sperr die Tür zu, du kannst dich hier nicht sicher sein. Also da überwiegt dann also das praktische Erleben. Und da habe ich dann tatsächlich begonnen nachzudenken, ob meine Haltung wirklich so mit der Realität übereinstimmt. Und je länger man das sieht und je länger man sich damit beschäftigt, sieht man einfach, dass es Erscheinungen gibt, die problematisch sind. Ich sage nicht, dass die Flüchtlingspolitik komplett falsch ist, aber es gibt so ein paar Punkte, wo man vorsichtig sein sollte. Und jetzt versuch mal, einen Account zu haben, wo du erst Meinung A sagst und du hast also Leser, die sagen, ja, super, toll, was du sagst, ist richtig. Und dann versuch mal, diesen Dreh hinzukriegen und dass die Leser nicht über die Bord gehen. Ich habe das in meiner Arbeit mehrfach erlebt. Das liegt nicht nur bei Flüchtlingen. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die als Prostituierte gearbeitet hat, die also dann als Co-Autorin aufgetreten ist. Ich habe mit einem Schlag irgendwie 20, 30 erbitterte E-Mails bekommen von Leuten, die mich früher mochten, die gesagt haben, du darfst sowas nicht schreiben lassen. Und das ist so ein Erlebnis, wo du immer sagst, okay, es ist besser, mich bezahlt eine Zeitung, als Leute, die mir wegen einem einzigen Gastbeitrag von jemandem, den sie nicht mögen, die Gefolgschaft kündigen. Ja, weil das ist halt das Risiko bei der Geschichte, dass du Leute hast, die sich an eine gewisse Art gewöhnen und das genau von dir wollen. Und in dem Moment, wo du es nicht mehr lieferst, bist du der Paria. Das ist die Gefahr bei dem Geschäftsmodell. Deswegen sollte man halt nicht. Klar, das ist die Gefahr dabei. Ja, ne, weil also ich habe ja auch bei der FAZ immer, gab es auch immer Beschwerden in meinen Kommentaren, dass der und der in der FAZ dessen das geschrieben hat und ich habe was ganz anderes. Ich habe immer gesagt, Leute, ihr müsst diesen Pluralismus aushalten. Ihr wisst nicht, wer recht hat. Schaut euch alle Meinungen an, denkt selbst, überlegt euch eure eigene Meinung. Seid nicht böse, wenn jemand anders denkt. Ja, aber damit kommt man heute nicht mehr. Wenn du mit einer Meinung kommst, dann wird es schon schwierig bei den Zuschauern, das stimmt schon. Ja, also das ist, aber wenn du dann von diesen Leuten noch abhängig bist, dann kommst du immer in Gefahr, dass du das eben noch entsprechend machst. Als ich bei der FAZ angefangen habe, also am ersten Tag, als ich dort war und mit Schirmacher das besprochen habe, dass wir dieses Blog machen, hat Schirmacher am Ende zu mir gesagt, Herr Meier, Sie können machen, was Sie wollen hier, aber eins dürfen Sie nie tun. Sie dürfen nicht das schreiben, von dem Sie glauben, dass es mir gefallen würde. Und das fand ich ganz großartig. Das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, hier will ich wirklich arbeiten. Und das Problem ist nur, dass diese Schirmacher-Denke zu sagen, ein Haus hat viele Zimmer und da kann man verschiedene Meinungen drin sein, dass das heute halt nicht mehr vertreten wird. Und das ist halt heute nichts mehr, was die Leute wirklich wollen, sondern die Leute wollen ihre, wie soll ich sagen, durchorganisierte Meinung hören und das muss dann alles irgendwie stimmen, man darf nicht abweichen. Und wenn man das tut, kriegt man dann eins auf die Nuss und zwar von allen Seiten. Da drehe ich die Hand nicht um. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich meine Meinung zur Abtreibung schreibe. Ich bin für Abtreibung und für das Abtreibungsrecht und da gibt es bei mir Kommentatoren, die dann durchdrehen, wenn ich darüber schreibe, weil die halt der Meinung sind, es darf überhaupt nicht sein, dass einer wie ich für Abtreibung ist, aber ich bin da anderer Meinung. Ne? Und ich meine, ich kann sie auch begründen, aber in dem Moment, in dem ich das vertrete, sind halt dann viele, die sagen, okay, wenn du das sagst, dann will ich mit dir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ja, und aber das sind dann auch schon alles schon wieder Extrempositionen. Ja, aber willst du auf ein Geschäftsmodell aufbauen? Das ist die Frage. Kannst du damit überleben, wenn jemand sagt, okay, ich ziehe dir den Stecker? Ich hatte die Frage tatsächlich nach der FAZ, weil bei mir hat sich ein extrem reicher Mensch einer der reichsten aus Deutschland gemeldet und hat gesagt, ich finde das so gut, was du machst, mach das bei uns im Intranet in der Firma. Und ich zahle alles. Ganz einfach. Also wenn ich das richtig verstehe, ja? Mal ein anderes Beispiel daneben zu halten. Für Journalismus, meinst du, funktioniert das nicht so gut wie für Computerspieler oder irgendwelche Leute, die über ihre Hobbys berichten oder sich Armbrüste herstellen zu Hause oder so? Das ist doch super. Videos machen. Also, aber da gibt es ja keine zwei Meinungen. Ne? Du baust eine gute Armbrust und sie funktioniert. Du brauchst ein tolles Mikrofon und es läuft. Du erklärst deine Aufnahmetechnik und sie funktioniert. Aber im Politischen hast du halt einfach... Na, so diese extrem aufgeheizte Stimmung im Moment. Und die Leute zahlen meines Erachtens für das, was sie hören wollen, aber sie zahlen nicht für das, was sie nicht hören wollen. Und das zwingt dich halt dann dazu, dass du in so eine gewisse Schiene reingerätst. Ich sehe das momentan bei einem früheren Bekannten von mir, der einen Podcast macht, der auch also bei Patreon ist. Aber da merke ich halt, wenn ich den höre, das geht halt alles so in Richtung Uniformiertheit, ne? Die gehen halt so einen gewissen Weg, der funktioniert, das ist das, was die Hörer bezahlen und davon weichen sie nicht ab. Und ich finde das total schade, weil der Typ ist eigentlich hochintelligent, er ist super charmant, er kann verschiedene Seiten sehen, er kann zuhören, aber in diesem Podcast macht das halt überhaupt nicht. Das ist dann alles eine Linie. Und das ist vergeudetes Talent und ja, aber es ist offensichtlich das, was er machen muss, um eben anzukommen. Und das finde ich ganz schön bitter, weil privat ist ja ganz anders. Tja, und die Meinung der HuffPost, die war schon allgemein weitflächig genug vertreten, dass die ihre Nische anscheinend nicht gefunden haben. Naja, das war halt Trash, ne? Also ich meine, du hast, alle haben da sowas hochgezogen, ne? Also Spiegel mit Bento, Weiß, Zeit mit Z, jeder hat so eine Art so Pseudo-Jugendportal aufgezogen, weil er dachte, da muss er mitspielen. So wie jetzt halt alle Podcasts machen, weil sie denken, sie müssen mitspielen. Nee, es ist so. Also Podcast ist ja jetzt momentan das große Thema. Das versuchen ja, wir alle. Definitiv, ja. Ich dachte jetzt auch eigentlich nur, weil wir es eigentlich schon ziemlich lange machen. Also ihr könnt versuchen, es zu verkaufen, ne? Also geht mal zu spielen. Nee, auch immer ohne Patreon und so. Also bei uns ist ja schon das Hauptproblem, dass wir einfach so viele Menschen sind. Ich meine, durch wie viel willst du das teilen, ne? Das Geld, was dann kommt. Das ist schon mein Ding. Und dann das Problem ist halt bei der Huffington Post ist einfach, das ist einfach nicht gut genug gewesen. Ich glaube, du kannst dich schon hinstellen und sagen, okay, ich bringe mal so eine ganz extreme Sondermeinung. Aber wenn du fünf andere hast, die ebenfalls so eine extreme Sondermeinung bringen, dann rentiert sich das halt einfach nicht mehr. Ja, und also bei dem Ding, also jetzt bei der deutschen Ausgabe ist das, denke ich mal, nicht so. Aber jetzt bei dem amerikanischen Urding gab es ja wohl mal so einen richtigen Shift. Also diese Arianna Huffington, die war ja eigentlich eher so als Konservative bekannt. Die hatten, glaube ich, auch in der Zeit, als Clinton noch Präsident war, mit diesen ganzen Monica Lewinsky-Enthüllungen da zu tun, wenn ich mich erinnere. Und die ist halt übergelaufen zu Obama und dann kam halt überraschenderweise Trump und jetzt läuft das halt alles nicht mehr so richtig. Also ja. War nicht der Andrew Breitbart, also der Gründer von Breitbart, mal bei HuffPost? War auch bei Huffington, genau, richtig. Also der hat das sein Handwerk gelernt. Und ist eigentlich, also jetzt, ne, so der, sagen wir so, er hat halt gezeigt, wie man das auch auf der rechten Seite aufbauen kann. Ja, und mit der Vice gab es ja auch mal sowas, das wurde ja von dem Gavin McGinnis mit aufgezogen und da hat ja der Tim Pool, der Journalist, hat ja auch ganz lange irgendwie bei der Vice gearbeitet, als sie noch neu war und hat halt auch gemeint, dass da kein Mensch von leben konnte, also keiner irgendwie, die Leute haben alle nur auf der Couch irgendwo gewohnt und sind irgendwie durch die Gegend gezogen, weil sich das halt keiner leisten konnte, da irgendwie zu arbeiten. Und der hat halt davon berichtet, also ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber er hat halt gesagt, dass die wohl irgendwann da mal einer aufgeschlagen ist, so ein Stratege, der irgendwie gesagt hat, so mach doch mal hier dieses ganze Linksprogressive, mach das doch mal. Und damit sind die dann halt so, haben die ihre Ausrichtung da halt geändert. Und das scheint mir bei der Huffington Post auch so gewesen zu sein und bei vielen von diesen Sachen, ja, dass aus diesem linken Bereich halt die Leute oder aus diesem, ich sage ja lieber progressiven Bereich, dass da dann viele dann irgendwie gesagt haben, so ja, du hast hier eine starke Meinung und Welt verbessern und so, dann mach das mal, da verdienst du dann nichts mit, aber das ist ja dann egal, weil du bist ja jetzt hier ein Weltretter sozusagen. Ne? Also. Ja gut, du findest solche Leute überall, das hast du immer. Also ich meine, es ist halt für viele Menschen ein einfacher Weg, in dem Berufsleben einzusteigen, weil du keine Vorbildung brauchst im Prinzip. Es gibt immer jemanden, der sagt, er macht dir die Türen auf, wenn du Glück hast. Bei mir war es ja ganz genauso. Ich meine, Schirmacher hätte mich auch nicht ansprechen können. Es ist halt einfach eine Sache, die halt gerade so ein bisschen die Außenseiter anspricht. Und viele sagen halt, okay, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun. Ich komme mit meinem Studium nicht mehr klar. Ich möchte jetzt nicht Jurist werden, ich versuche halt da irgendwie reinzukommen. Das war bei Kurt Tucholsky ganz genauso. Und es kann immer sein, dass da ein Supermensch dabei ist. Und die machen das halt eine Weile, fallen dann wieder raus und so ernähren sich halt Medien auch. Der Unterschied zwischen Huffington Post und Vice ist, dass Huffington Post ja bereits verkauft wurde. Huffington gehört zu einem großen Medienkonzern und das Geld ist draußen und jetzt muss dieser Medienkonzern sparen. Bei Vice und bei BuzzFeed war es halt so, die haben halt noch in dieser Venture-Capital-Phase gesteckt. Das heißt, sie haben Geld bekommen von Investoren und konnten das Geld verteilen. Und dann kann man natürlich Wachstum finanzieren und Mitarbeiter und internationale Büros in Deutschland und alles. Und das haben sie halt eine Weile getan. Und die merken nur jetzt, dass die Profite einfach nicht entsprechend wachsen. Sie haben zwar hohe Kosten, aber sie machen weiterhin Verluste. Und das geht ihnen halt jetzt momentan gegen den Strich und deshalb müssen sie sparen. Und dadurch kommen sie jetzt auch auf so eine Huffington Post-Schiene. Aber die Einstellung der Huffington Post in Deutschland ist schlicht und einfach dem Umstand geschuldet, dass das Ding halt einfach nicht mehr funktioniert. Also das ist einfach nichts, womit du Geld verdienen kannst. Und du kannst nicht immer Millionen in Firmen stecken, die nicht laufen. Also wenn absehbar ist, dass nichts mehr rauskommt. Das ist halt so. Also das ist das, mit dem Risiko leben wir alle. Ja, Price. Abrupter Schwenk zur Weltpolitik. Ja, gut, wir sind immer noch in der Nachrichtensphäre. Gut, das ist ein Artikel, der hat ziemlich pro-russische Schlagseite, sage ich direkt. Allerdings geht es eher so um die Beispiele, die gewählt werden. Wie so oft, die dahinterstehenden Techniken und Methodiken sind allgemeingültig. Und es geht im Endeffekt einfach um das Meme, ja, ne, früher haben wir unserer Presse nicht geglaubt und die Westpresse gelesen, wenn wir uns informieren wollten. Und hier sind so ein paar Tipps, wie man sich selber quasi dagegen immunisieren kann oder ein bisschen aufmerksamer sein kann. Fand ich ganz lustig. Wenn du runterscrollst, fast am Ende des Artikels sind einfach drei Punkte, dass man zwischen den Zeilen lesen sollte, dass man darauf achten sollte, was ausgelassen wird. Und wenn viele Quellen fast wortgleich oder die Perspektiven sehr gleich darstellen oder übertreiben, dass man auch darauf achten sollte. Eigentlich Common Sense Sachen, aber allein mit den drei Mitteln, ja, kann man nur verzweifeln, wenn man sich die deutschen Nachrichtenartikel durchliest. Ja, die drei Mittel sollte man eigentlich in der Schule lernen. Denk selbst. Ja, das ist gut, aber... Nee, du kannst ja keinem trauen, ne? Also ich würde auch keinem sagen, trau mir, ne? Sondern du musst halt einfach immer überlegen, was könnte ich mir selbst noch am ehesten vorstellen, deinen eigenen Kopf einsetzen. Also Lesen ist nichts für Leute, die eine Meinung vorgekaut kriegen wollen, meines Erachtens. Ja, aber das ist ja der Nimbus des Journalismus, der die umgibt, dass man das quasi für bare Münze nehmen kann. Dass es eigentlich nicht so ist. Da habe ich eine andere Meinung. Das ist nicht so durchgedrungen. Das sehe ich ganz anders, weil ich meine, mein Blog, die Stützen der Gesellschaft, sind ja, wie soll ich sagen, aus der Sicht eines reichen Erben geschrieben. Also jemand, der sich ums Geld keine Sorgen machen braucht, der hauptsächlich am Tegernsee lebt und halt mit dem SLK nach Italien fährt. Und die Sichtweise, die ich vertrete, ist natürlich geprägt von meinen eigenen Wünschen. Also ich bin ganz klar Befürworter der Leibeigenschaft. Das ist überhaupt keine Frage. Ich halte das für das ideale System unserer Gesellschaft. Es würde auch viele Probleme lösen, wenn wir sie wieder einführen würden. Also nahe unzufriedene Weißmitarbeiter, warum nicht in die Landwirtschaft? Das ist überhaupt kein Problem. Und dieser Standpunkt ist so abgehoben und so schräg und so über allem, was so der normale Leser ist, dass die Abstraktion zwangsweise kommen muss, weil meinen Punkt kann sonst keiner vertreten. Mein Punkt ist nämlich, wie gesagt, einer, der so elitistisch ist und so ablehnend gegenüber dem momentanen Common Sense, dass jeder sagt, nee, da will ich lieber nicht mit zu tun haben. Und dann kommt dieser Punkt, wo man drüber nachdenkt. Weil ich persönlich vertrete ganz klar Klassengrenzen. Ich bin nicht der Meinung, dass Heiraten und Beziehungen über Klassengrenzen hinweg gut sind, sondern ich bin da durchaus anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass also die Elite erhalten werden muss, so wie sie ist, und dass also besser keiner hochkommt. Und das heißt, wenn du nicht dazu gehört, ist dann der Punkt, wo du dich hinstellen musst und sagen, okay, jetzt würde ich mir das selber. Also ich halte meine Leser so ein bisschen auf Abstand. Ich will nicht, dass die mir nachplappern. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber das ist nur meine Haltung. Aber das mit der Elitenförderung, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Möchtest du jetzt viel Geld in die Bildung von jemandem stecken, der jetzt aus der Mittelschicht kommt oder halt in das Kind, was 160 IQ-Punkte hat? Möchtest du Eliten fördern oder nicht? Ich will, dass die Reichen reich bleiben. Es gab mit IQ hat das nichts zu tun, sondern es geht halt einfach um die Fortführung des besten aller möglichen Welten. Ne? Also es ist einfach so, dass ich so eine. Nein. Also es ist tatsächlich so. Also es gibt ja keinen Grund zu teilen. Also warum? Warum sollte man? Also das ist. Mir geht's gut und ich möchte, dass es mir weiterhin gut geht. Und es geht meinem Umfeld gut, in Ingolstädter-Westviertel. Warum sollte ich daran etwas ändern? Wenn man das Leben der anderen verbessert, ist es ja in Ordnung. Aber dann möchte ich darüber diskutieren, wie es zu passieren hat. Und ich glaube, dass das Existenz als mein Leibeigener am Tegernsee angenehmer wäre, als jetzt in Berlin in einer WG zu hocken und nichts wissen, was man am nächsten Wochenende noch essen soll. Also das ist einfach, ne? Ich habe einfach eine andere Gesellschaftsvorstellung. Über die möchte ich auch ergebnisoffen und vorteilshalber diskutieren. Und und das hat mit IQ natürlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Die Menschen waren früher auch glücklich, ob sie jetzt Schweinestall waren oder sonst wo. Das Glück ist nichts, was du mit Intelligenz kaufen kannst. Es ist wirklich so. Hashtag Leibeigenschaft. Wenn dir jemand sagt, hier bitte stell dich hin, hier sind die Schweine, jetzt gehst du mit denen in den Wald und hütest den ganzen Tag, passt auf, dass ganz abhanden kommt, dann machst du dir keine Gedanken darüber, über Politik oder darüber, dass es dir schlecht geht oder dass du einen Therapeuten brauchst. Du sitzt im Wald und du hast deine Schweine um dich rum, das Leben ist schön, du nimmst die Flöte raus, spielst ein bisschen. Du hast keine psychischen Probleme, du brauchst keine 800er Ibuprofen am Morgen, ne? Du hast keine Verführungen durch irgendwelche dämlichen Typen bei OkCupid, du kriegst einen zugewiesen, der zu dir passt, vom Leibeigenschein. Also das ist überhaupt kein Drama, ne? Also viele Probleme. Nein, ich meine ernsthaft, also schon, ich meine, Leibeigenschaft bedeutet ja, dass dein Herr bestimmen kann, wen du heiratest, ne? Also, und das heißt, du musst nicht zu OkCupid gehen, sondern es kommt jemand und denkt sich, na okay, die Zenzi, die passt am besten mit dem Anton zusammen und dann schau mal, ob das irgendwie passt und dann kriegst du einen zugewiesen und dann läuft es, ne? Also, ja, vielleicht können wir das Gesellschaftsmodell ja nochmal ergebnisoffen diskutieren. Also aber jetzt die ganzen Gegen. Schlechter als OkCupid, oder? Da sind wir hier noch 2 Stunden beschäftigt. Ja, nee, aber ich meine, wenn du überlegst, OkCupid. Außerdem jeder seine Meinung, ne? Minarchistische, in einer minarchistischen Staatskonstruktion wäre das ja auch möglich. Also, machst du dein Ding und 2 Kilometer weiter macht der andere sein Ding. Leibeigenschaft hat über 1000 Jahre hervorragend funktioniert. Das darf man nicht übersehen, ne? Also, es ist länger als Demokratie. Wirklich? Ja, wahrscheinlich sogar noch länger. Und sie ist auch besser als ihr Ruf. Das ist ja nur diese in der Aufklärung so gewesen, dass man sie hingestellt hat. Das ist total schlecht und böse. Ähnlich jetzt im Diesel, ne? Also das ist so, also Leibeigenschaft ist so ein bisschen das Diesel der Gesellschaftsmodelle, ne? Effektiv, funktioniert, sparsam, läuft super. Aber es kommt halt irgendjemand her mit Aufklärung und sagt, nee, ich will das nicht mehr. Und dann kriegt es einen schlechten Ruf. Und das setzt sich halt immer fort. Aber ich finde, man sollte zumindest mal die Option offen halten. Ja, also einen schlechten Ruf, wenn man einen schlechten Ruf einmal hat, dann ist er schwer, den loszubekommen. Ne? So zum Beispiel Russia Today hat auch einen schlechten Ruf. Mach ich mal. Ja, gut, aber wir funktioniert ohne Russen, ne? Also das ist ja auch nicht schlecht. Also, ja, wir haben das ja aufgelöst und dann durch eine kulturelle Leibeigenschaft abgelöst. Ja, könnte man so sagen. Ne? Also ich meine, ich bin für eine, sagen wir so, ich bin nicht für die versteckte Leibeigenschaft durch, was heißt, Zinszahlungen an Banken, wenn du irgendwelche Kleinkredite hast oder dass du halt, ne, vom Staat abhängig bist mit deinen Löhnen. Ich finde halt, du solltest den 10. abgeben und dann war es das, ne? Und den Rest kannst du machen, was du willst. Das ist auch okay. Ja. Im Vergleich zu unserer 40% Startquote, erklär mir mal, warum das keine Leibeigenschaft sein soll. Ne? Also, tja, wenn der Herr sich mit 10% zufrieden gibt. Ja, was ist denn hier mit Archie passiert mit der Lizenz? Wer hat denn das eingereicht? Naja, also es geht halt darum, dass wir in Deutschland ja für irgendwelche Streaming-Angebote Rundfunklizenzen benötigen. Und scheinbar wird jetzt RT gezwungen, sich eine solche zu beschaffen. Und der Deutsche Journalistenverbund höchst selbst verbannt, kritisiert das halt und meint, keine Rundfunklizenz für Propaganda. Ja, und es geht also nicht darum, dass die einen Fernsehsender haben oder so, wie in Amerika, wo sie ja, oder war es Al Jazeera? Es war Al Jazeera, ne, die das Ding von Gore übernommen haben. Also ich glaube, der Journalistenverbund oder Verein oder was war es denn jetzt eigentlich? Deutscher Journalistenverband. Verband war es. Ich glaube, die graben da ein ganz tiefes Loch und ich glaube, dann stolpern sie jetzt irgendwann in den nächsten Jahren und fallen da rein. Weswegen ist denn die Rundfunklizenz entstanden? Doch nicht, um irgendwelche Leute politisch ausschließen zu können, oder? Naja, in Deutschland, keine Ahnung. Ja, also, ja, es gibt ja bestimmte Voraussetzungen dafür. Du musst ja. du musst dann halt einen Jugendschutz nachweisen und lauter solche Dinge. Mhm. Und ja, aber es ist halt überhaupt, es passt halt nicht ins digitale Zeitalter, wurde dafür auch nicht entwickelt und ist dringend reformbedürftig, aber da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Aber ich finde es auf jeden Fall. Ja, die Art und Weise passt ja auch nicht ins digitale Zeitalter. Ich finde es auf jeden Fall. Russia Today hat in der Vergangenheit immer wieder Geschichten erfunden oder tatsächliche Ereignisse einseitig dargestellt. Ja, der Spiegel erscheint noch, der Stern erscheint noch, die Bild erscheint noch. Also, die haben ja keine Rundfunklizenz, das ist eine andere Sache. Ne? Also, das ja, ist, ja. Das ja und ich meine, dass Russia Today eindeutige russische Schlag, pro-russische Regierungsschlagseite hat, das, ja, das ist aber jetzt jedem Betrachter klar. Aber das macht ja andere Sachen, die sagen, nicht unbedingt falsch. Ja, also nee, so ja. Richtig krasse, dreiste Lügen, die fallen wahrscheinlich eher mal auf Fake News rein, als dass sie selber krass lügen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und solange okay. Sich Deutschland halt auch einen Auslandssender leistet, weiß ich nicht, ob man dann halt aus politischen Gründen, weil ich weiß auch nicht, ob die Deutsche Welle überall auf der Welt willkommen ist. Ja gut, aber ja, haben sie doch schon weggescheucht. So. Also, ja, der keine Sendlizenz, das ist ja der Unterschied. Ne? Also die Deutsche Welle hat ja keine Sendlizenz im Ausland. Okay. Also Russia Today, die können, ich meine, ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich brauchen. Ich glaube, denen geht es in diesem Fall mehr so um das, wie soll ich sagen, um einfach um ein bisschen Ärger zu machen, weil ich sehe halt, dass sehr viel von ihnen im Internet verbreitet wird. Das kommt mir immer wieder unter, obwohl ich persönlich bei Russia Today überhaupt nichts halte. Es wird trotzdem immer irgendwie von irgendjemand gebracht. Also ich glaube nicht, dass die wirklich die Lizenz bräuchten. Also ich glaube, was die hier machen wollen, ist halt einfach beantragen und dann den Deutschen Probleme machen. Ja, dass man sich nicht stellen kann, sagen, hier Verfolgte und so. Ne? Weil ich meine, sie könnten hier hinstellen und einfach sagen, okay, hier YouTube-Channel, zack, raus, wer will, kann es abonnieren. Wie viele Leute würden die vom Fernseher kriegen? Ich meine, das ist ja die nächste Frage. Also wie viele schalten das dann ein? Es geht ja noch nicht mal ums Fernsehen. Also das ist ja gerade das Problem für Streaming, wenn das ununterbrochen ist mit Sendeplan und so weiter und so fort, gibt es da so ein paar Kriterien. Dann braucht man ja für Streaming schon Rundfunklizenzen. Das war ja in den letzten 2 Jahren, hat es ja schon so einige Leute erwischt, die irgendwie ihre ihr Computerspielen oder so gestreamt haben. Ja, aber die Russen können sich ja da trotzdem drum rummogeln. Das kann ja nicht so schwierig sein, sich da ein Schlupfloch zu suchen. Also für mich ist es schon so ein bisschen so, na, wir suchen einen Anlass, um uns als Opfer zu inszenieren. Dass der DJV da mitspielt und da so da ihnen quasi die Vorlage liefert, das ist eine andere Geschichte, die auch nicht unbedingt schön ist. Aber ja, also ich meine, ich finde es auch nicht so gut, wenn die sich als Opfer inszenieren. Das könnten die auch mal ein bisschen mehr unterlassen. Aber ich meine, diese ganze Sache ging ja jetzt nicht von denen aus. Also die haben das ja nicht veranlasst, um sich selber als Opfer produzieren zu können. Das ist ja einfach nur die Reaktion von denen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nö, das ist klar. Aber wenn du den russischen Staat hinter dir hast, dann könntest du dir schon überlegen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, nach Deutschland reinzukommen, das ausrechnet so eine Sendelizenz. Und so wie das momentan gespielt wird, ist es halt, ne, es rasen so zwei Blöcke aufeinander zu und die einen sagen halt, das sind ganz böse, schreckliche Leute und die anderen sagen, na, wir sind die armen Opfer und ihr wollt die Wahrheit verheimlichen und wie so oft liegt halt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Halt, es braucht es halt alles irgendwie nicht. Das ist so vom Gefühl her einfach so überflüssig irgendwie, weil ich meine, jeder, der fünf, also einen Funken Verstand hat, weiß, dass er bei Russia Today zumindest extrem aufpassen muss. Ja, und ja, genau. Wenn du Russia Today glaubst, dann ist eh alles zu spät. Ne? Also wenn du schon so weit bist, dass du sagst, das ist die Wahrheit, okay, dann, was willst du dann noch dagegen machen? Der ja, aber ich möchte dazu noch mal einmal sagen, wie gesagt, nicht, dass ich Russia Today verteidigen will, ich gucke das auch nicht, ja, aber die machen halt auch normale Nachrichtenmeldungen wie andere Sender. Allerdings die produzierten Formate von denen, da stimme ich dir natürlich zu. Ja. Aber sonst machen die halt Nachrichten mit 2, 3 Kommentaren. Das macht die Tagesschau auch. Ja, nee, wenn die Kommentare weglassen würden, wäre es dann besser. Nee, ich meine, du kannst sie nicht mehr verhindern. Das ist das Internet. Du kannst nicht sagen, okay, wir stoppen jetzt hier die Sendung von dem einen und lassen ihn noch laufen. Es wird immer eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Und insofern hatte ich halt dieses ganze System mit diesen Sendlizenzen einfach für veraltet. Also das ist netter Versuch, aber fürs 21. Jahrhundert nicht mehr so wirklich praktikabel. Na, warten wir mal ab. Es gibt ja auch so immer mal wieder so in den Raum geworfene Pläne, ähnlich wie es eine chinesische Firewall gibt, auch so ein bisschen ein EU-internes Internet zu machen, das man viel besser kontrollieren kann. Also ich würde das nicht ausklammern, dass da noch was gemacht wird auf größerer Ebene. Ja, aber das, du musst es halt irgendwann durchsetzen und irgendwann kommst du halt dann zum Gericht und das Gericht wird in der Regel sagen in Europa, nee, das geht halt nicht. Ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Da bin ich relativ optimistisch, dass da zumindest die juristische Seite sagen wird, nee, das steht in allen europäischen Regeln anders drinnen. Und ich meine, es gab ja schon Versuche, also ich weiß, in Italien gab es eine Weile den Versuch, Pornografie zu blocken. Also da ist dann, also wenn du irgendwas aufgerufen hast, also auch bei teilweise bei falsch eingestellten Webseiten halt aufgetaucht, ja, also es könnte Kinderpornografie sein. Ich glaube, bei Fefe war das mal in Italien, dass der aus dem Grund Italien nicht erreichbar war. Und das haben sie halt nach 3 Jahren wieder aufgegeben, weil sie gemerkt haben, das bringt nichts, weil du halt über VPN dann rein bist, hast halt eine belgische IP geholt und dann ging es wieder. Ja, also das sind halt alles so Versuche, die alle, oder auch in England haben sie es ja auch, ne, da versuchen sie es ja auf eine ähnliche Art und Weise. Und es sieht nicht so aus, als ob du in England keine Pornografie mehr runterladen könntest. Also das sind, na, also versucht wurde es schon öfters, aber es wirkt halt nicht. In England sind sie doch, glaube ich, dazu übergegangen, die Produktion dann von bestimmten Dingen zu verbieten. Ja, gut, also das ist das Einzige, was du machen könntest, aber das ist halt ähnlich wie das auch das Prostitutionsverbot in Frankreich oder jetzt in Israel. Kannst du versuchen, kannst du machen, aber es geht halt einfach nicht. Wenn Menschen an Informationen kommen wollen, egal ob im Iran oder in China, sie finden immer irgendeinen Weg. Ja, und die Pornoherstellung zu verbieten, das schadet ja auch eh nur dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, also. In bestimmte Form, ne? Wie ist Banking oder so. Das Banking, Choking, diese ganzen Sachen, wo so ein bisschen, wo man Gewalt rein interpretieren muss. Ja, das haben sie halt in England versucht. In England ist ja tatsächlich also die Darstellung von expliziten Kink-Sachen verboten. Also alles, was so ein bisschen in Richtung ein bisschen strange geht, darf in England nicht mehr gezeigt werden. Da haben sie ein entsprechendes Gesetz gemacht. Von den Konservativen aus. Ne? Das ist ganz toll. Aber keiner sehen, so England oder sowas machen. Naja, also es ist, wie soll ich sagen, es ist halt einfach so ein Nanny-State. Ne? Der Staat kommt her und sagt dir, das ist die Sexualität, die du sehen darfst und das ist die, die du nicht sehen darfst. Ne? Und jetzt, auf der einen Seite bist du gut und okay, auf der anderen Seite bist du der böse Junge. Und ich meine, wie oft wurde das in der Geschichte schon versucht und wie oft ist es gescheitert? Und im 21. Jahrhundert kommen sie wieder damit an. Es ist, ich weiß nicht, wie absurd man eigentlich... Wir sind ja die Sozialisten sozusagen auf den anderen Weg gegangen, indem sie eben von Religion abgeschworen haben und haben den Leuten gesagt, freie Sexualität eben so ein bisschen gepredigt, dass sie Pornografie ist auch verboten. Das ist Pornografie war ja in der DDR auch verboten. Okay. Nö, auf dem Chaos Computer Kongress war mal so ein wunderbarer Beitrag über die Stasi, wie sie einen Amerikaner, also Schwarzafrikaner, rausziehen aus einer Grenzkontrolle und dann untersuchen sie den und stellen fest, der hat in seinem Koffer pornografische Hefte und die werden dann als ganz böse westliche Propaganda vorgeführt. Ne? Also der hat dann Pornos dabei, ganz schrecklich. Also als Erklärungssinn, wie die Stasi arbeitet. Also irgendwie Fäkalkultur gelebt oder so. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich doch so im Hinterkopf. Nee, aber ja, FKK hatten sie, ne? Aber DDR, also in vielen Bereichen einfach total spießig, ne? Also. Das ist auch so klar. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Land gewesen, wo man jetzt, also sagen wir mal, so etwas abweichende Formen von Sexualität hätte leben können, nach allem, was ich gehört habe. Also, die hatten schon auch ihre klaren Vorstellungen, wo das alles zu laufen hat. Also, und sobald es was da passiert. Da hatte ich doch heute in der Sowjetunion generell gegen Regimegegner, als es weniger und woke war, die Menschen ins Gulag zu sperren, hat man sie gerne in eine Psychiatrie gesteckt. Und oftmals war die Diagnose halt entweder, dass man mit dem politischen System unzufrieden ist, aber das hat auch schlechte Statistiken gemacht. Und dann war die Diagnose oft Homosexualität. Ja. Wenn du aufgefallen bist. Also. Ja, oder Sympathien für Israel. Ne? Also sowas in der Art. Es konnte dir auch ganz schnell passieren, dass du dann auf die Art und Weise abgeserviert worden bist. Das ist total verwirrt, ja. Nein, aber das ist halt immer das Problem. Ne? Die Freiheit ist vom Staat eigentlich zu garantieren. Und solange Staaten dann anfangen bei Sexualität reinzumischen, merkst du, okay, jetzt wird's eng, jetzt wird's dann schwierig. Weil sobald du die Sexualität kontrollieren kannst, hast du ein ziemliches Machtmittel. Das ist auch das, was mich bei den Feministinnen immer so ein bisschen nervt. Ne? So dieses Erklären, welche Form der Sexualität okay ist und welche schlecht. Also, ne? Also lesbisch gut, cis-heterosexuell schlecht. Und das ist dann schon wieder so dieses, so ein Beurteilen anhand dessen, wo der Staat und andere nichts drin verloren haben. Und da merkst du halt, wo dann auch so diese Versuche da sind, dich zu manipulieren und in eine gewisse Richtung zu schubsen. Und damit habe ich halt so ein gewisses Problem. Das stimmt nur der Leibherr, nicht der Staat. Also ich ganz ehrlich, also ich bin Freund von Marquis de Sade und von Mirabeau. Also bei mir dürfte alles praktiziert werden, was da drin steht, außer die Sachen, die also wirklich auch vom heutigen Gesetz schon verboten sind. Aber da gibt es ja genügend Optionen. Aber das Problem ist an der Sache einfach, dass ja, tatsächlich, und das ist halt auch etwas, was ich erfahre von Leuten, die in diesem Bereich auch wirklich beruflich tätig sind, halt in der Zeit sind, wo halt die Repressionen einfach zunehmen. Also es ist alles nicht mehr so einfach wie früher. Wir hatten in Deutschland ein sehr liberales Prostitutionsschutzgesetz früher und das ist jetzt ersetzt worden durch ein neues und das ist halt schon nicht mehr so liberal und da musst du dann als eine Belehrung über dich ergehen lassen und du musst einen Schein haben und der wird irgendwo gespeichert bei den Polizeibehörden, die wissen dann, was du machst. Und Es ist einfach unangenehm, ne? Also der wird dann so ein Nanny-State baut dann so zu deinem eigenen Schutz gegen Menschenhandel so einen gewissen Druck auf, dass du dich da halt dann auch entsprechend registrieren lässt und alles. Und dann halt natürlich auch die Überlegung, was man dann mit der Kundschaft von diesen Frauen macht, also wie man mit denen umgeht. Da gibt es ja dann auch schon so Überlegungen, die verhaften und einsperren und alles, was man auch in der Schweden schon versucht, mit dem Ergebnis, dass dann die schwedischen Männer alle nach Litauen fahren und dann da drüben praktisch dann also in die Bordelle gehen. Und das ist so eine Entwicklung, wo mir ein bisschen Angst und Bange wird. Ne? Der Auslöser ist in dem Fall aber nicht unbedingt die Politik, ne, sondern eher die Feministinnen, die Politik dazu bringen oder pushen sozusagen. Ne? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt auch in der Prostitution, zur Prostitution zwei Haltungen. Es ist bei dem Thema, ne, aber so ganz allgemein, dass da eben solche Themen so durchkommen. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Also die einen meinen, dass man es freigeben sollte und die anderen sind also der Meinung, man sollte es verbieten. Also die Alice Schwarzer zum Beispiel ist ja dafür, dass man also den Erwerb von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe stellt. Habe ich jetzt sozusagen auch als gescheitert schon angesehen. Das habe ich, glaube ich, zumindest hier in Dortmund haben sie das Ding wieder zugemacht. Ja, nee, also das klappt natürlich nicht. Ne? Aber die Überlegung ist zumindest im politischen Raum und das kommt immer wieder mal auf. Was soll man machen? Also das ist halt eine Sache, dann trauen sich auch viele Männer nicht drüber reden. Ne? Das ist dann so ein Thema, wo also viele Journalisten dann auch denken, nee, da mache ich mir jetzt so die Hände schmutzig damit und dann passiert sowas. Das finde ich irgendwie. Nö, also ich meine, ich habe damals, also bei mir war es, also ich kann es ja, ich bin ja nicht mehr bei der FAZ, ich kann es ja heute erzählen, wie das gelaufen ist. Ich habe eine Frau kennengelernt, über eine Feministin, über eine Hardcore-Feministin, die verlinkt hat. Und die ist also durchaus auch Aktivistin in diesem Bereich. Und ich habe gesagt, du musst unbedingt meinen Beitrag schreiben. Und ich bin dann zur FAZ und habe gesagt, pass mal auf, die hat eine tolle Haltung dazu, die hat einen interessanten Standpunkt, lasst uns das bringen. Und es kam keine Antwort von niemandem. Und dann habe ich in einer Woche nochmal gefragt und habe gesagt, hey Leute, schaut mal, hier ist der Artikel, was sagt ihr dazu? Es kam wieder keine Antwort. Und dann habe ich gesagt, okay Freunde, ich bringe den jetzt einfach, seid ihr einverstanden? Und es kam wieder nichts. Und dann habe ich den Beitrag einfach online geschaltet. Und man hat so richtig gemerkt, dass es so der Moment war, wo alle so dachten, oh jetzt kracht es dann plötzlich. Und der Beitrag ist fantastisch gelaufen, die Leute waren zum großen Teil begeistert, sie hat es auf eine ganz tolle Art und Weise kommuniziert, es hat alles funktioniert. Und dann kamen die Leute und haben gemeint, ja, ist ja ein super interessanter Beitrag, wir waren ja voll dafür und so. Und dann merkt man halt, wie so eine Redaktion funktioniert, ne? Also jeder denkt sich so, bloß nicht. Und wenn sie sehen, dass es also doch irgendwie läuft, dann sagen sie sich, ah, tolle Idee. Aber soweit muss man halt erstmal kommen. Und du brauchst halt immer einen Journalisten, der sich hinstellt und sagt, wir machen das und wir bringen das. Und dann klappt so ein System plötzlich. Aber bis dahin ist es halt so ein bisschen tabu und schwierig. Und ihr wisst nicht, ob wir das wirklich wollen. Und auf die Art und Weise können dann aber interessierte Kräfte dafür sorgen, dass das Thema halt nur noch in so Zirkeln besprochen wird, in denen dann so ein gewisser moralischer Druck aufgebaut wird. Und das ist ja halt immer so ein bisschen schmutzig und wir klären das jetzt und dann läuft es schon irgendwie. Und sobald dann ein Gegenstandpunkt da ist, kann man wirklich drüber diskutieren. Und das klappt halt in vielen Bereichen nicht, weil diese Moralisierung halt sehr, sehr häufig einfach im Journalismus da ist. Ne? Also, ja, und du brauchst natürlich immer dann den Mut, der den Mut hat dazu, das dann auch zu machen, nach der dritten Anfrage dann selbst zu handeln. Ne? Ja, also ich habe es halt gemerkt bei der Frage der Migration. Ich war ja in Spielfeld, also an der Grenze von Österreich zu Slowenien. Und da war direkt an der Grenze ein Schild, wo es in Richtung Germany gab. Und ich habe den Beitrag geschrieben, eine große Reportage in der FAZ in zwei Teilen. Und das hat natürlich für Ärger gesorgt. Ich habe also ganz wütende Reaktionen darauf hingekriegt. Und das, das kann man gar nicht erklären, ne? Weil alle haben so geschrieben, ja, Spielfeld ist ganz großartig und toll und wunderbar und endlich kommen sie alle. Und du stehst da und schreibst in so einen Beitrag, wo du dann so drüber schreibst, dass du an der Grenze gefilzt wirst, dass überall schon das Militär steht und dass also, ne, also dass da irgendwie alles überhaupt nicht mehr richtig gut läuft. Und es ist so völlig konträr zu allem anderen, was über das Spielfeld geschrieben ist. Du fühlst dich unglaublich einsam. Und dann kommt langsam so im Laufe der Zeit vielleicht nochmal ein Beitrag und noch einer und im Laufe der Zeit stellt sich raus, okay, das war vielleicht doch nicht so gut. Aber wenn du sowas erstmal machst, dann fühlst du dich erstmal ein bisschen komisch, ne? Weil du einfach so völlig alleine bist. Du hast keinen, der dich unterstützt, du hast keinen, der irgendwie sagt, hey, das sehe ich auch so, sondern du hast halt so 20 andere Kollegen aus anderen Medien, die gesagt haben, nee, es ist wunderbar. Und ja, höchstens eigenes Bildmaterial, ne? Könnte man noch haben als ja, nee, Nachweis. Du musst halt irgendwie rauskommen aus dieser Isolierung. Das hat ja auch bei der Diskussion um die Flüchtlingsfälle funktioniert. Mit dem Problem halt, dass die Leute, die also relativ frühzeitig kritische Artikel geschrieben haben, halt heute mehr oder weniger verbrannt sind. Ne? Also das ist ja für die nicht so ganz einfach. Also man muss sich hier nochmal anschauen, was also im Internet über Leute wie Jan Fleischhauer steht oder über Ruscha Köppel oder über Martenstein, der ein super netter Mensch ist und wie der vorgeführt wird. Also ne, da sieht man halt, wie sich das alles so verändert und wie die Leute dann gewisse Ecken gestellt werden. Ich finde das sowieso immer ein sehr seltsames Phänomen. Wie wird denn das überhaupt gerechtfertigt? Weil der Talking Point ist doch generell, dass 300 Millionen Leute auf der Welt auf der Flucht sind und alle nach Europa wollen. Das ist doch unumstritten, das bestreitet doch keiner. Und was da die logische Folge ist, ist doch klar. Nein, also es hängt davon ab, wie es funktioniert. Also es gibt ja durchaus Beispiele, wo man sagen kann, das funktioniert einigermaßen. Wir haben also in Mantua zum Beispiel, wo ich in Italien lebe, da gibt es eine ONG, also eine Nichtregierungsorganisation, die einen alten Bauernhof übernommen hat und da arbeiten 40 Schwarzafrikaner und haben ihren eigenen Stand am Wochenmarkt und es kommt super an, die machen das prima. Das ist ein fantastischer Stand, fantastische Leute, die das machen. Da gibt es überhaupt keine Frage, dass es klasse ist. Es gibt halt auch Beispiele, wo es schwierig ist. Das ist jetzt zum Beispiel, ne, so die Ausbeutung von Afrikanern in Süditalien auf Plantagen, wo halt dann kein Journalist mehr hinkommt. Und in Spanien soll es wohl auch sehr schlimm sein, in Andalusien. Ja, also Sizilien ist heftig. Also Sizilien, wenn man das mal gesehen hat, oder Süditalien, das ist schon, also das ist nicht mehr Europa. Das ist auch kein Europa mehr, in dem ich leben will. Aber man darf nicht übersehen, die verdienen dort innerhalb von einem Tag ungefähr das, was eine Mitarbeiterin in, sagen wir mal, in Nigeria oder in etwas südlichen Ländern wie Mali innerhalb von einem Monat verdient, innerhalb von einem Tag auf so einer Plantage. Also lohnt sich das für die auch wiederum. Ja, die schicken sehr viel von dem Geld ja auch wieder zurück nach Hause. Das ist nicht schön. Das ist, ja, ja. Konflikte und ja, und darüber muss man halt reden. Und das ist nur etwas, was in Italien zum Beispiel gemacht wird. In Italien ist überhaupt kein Problem, Artikel dazu zu finden. In Deutschland ist es dann schon immer meistens so, ja, die Armen mehr Arbeit auf den Feldern, die also da missbraucht werden, ihr müsst verstehen, wenn die nach Deutschland kommen. Ich halte das für brutal gefährlich, weil ich Clandestini in Italien selber erlebt habe. Also Clandestini sind diejenigen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung dort leben, die keine Arbeitsberechtigung haben und dann die Illegalität abrutschen. Ich sehe das bei mir im Mantua, weil im Mantua, in der Nähe, wo ich wohne, ist der Straßenstrich und der ist inzwischen völlig übernommen worden von Flüchtlingen. Und die Polizei greift da nicht mehr ein, weil die sagen, wenn wir das machen, können wir sie zwar festnehmen, aber die haben nichts, was sollen wir dann tun? Wir können sie anzeigen, aber es kostet uns nur Geld, also lassen wir das passieren. Außenrum sind dann die Leute, die Lokale haben, alles Mögliche, also Geschäfte und so weiter, und die sind hilflos. Und jetzt müsste man irgendwie was dazu sagen zu dieser Situation. Und das passiert in Italien. In Italien wird dann darüber diskutiert, ob man Prostitution nicht einfach komplett legalisiert und dann die illegale Prostitution damit einfach ausschaltet, indem die Leute halt dann das nicht mehr machen können. Aber das kommt halt bei uns in den Medien nicht mehr an. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass es halt bei uns eine sehr uniforme Meinung zu diesen Problematiken gibt. Es gibt die Artikel schon auch, aber sie sind halt nicht unbedingt die Mehrheit. Sondern die Mehrheit ist halt so eine etwas, ne, so etwas größere Sicht, so wir müssen diese armen Leute halt aufnehmen. So wie momentan mit diesen Flüchtlingen, die jetzt in den Schiffen sind und jetzt gerade angelandet werden, ne, wo dann also so Druck aufgebaut wird, wir haben die jetzt an Bord und es kommt schlimmes Seewetter und sie müssen gerettet werden und jetzt nehmen sie halt endlich auf. Ja, ich erinnere mich noch an, wie es bei uns läuft. Ich erinnere mich noch an, oder soll man es lassen, ja. Ja. Nein, aber es ist ein Problem, weil ich meine, es ist einfach, ich meine, für die Deutschen endet das Problem damit, dass die Leute sich hinstellen und sagen, okay, wir nehmen die auf. Aber bei diesem großen Schiff, das damals in Sizilien ankam, mit den 350 Leuten, die dran waren, da haben die Deutschen gesagt, sie nehmen 50 auf und genommen haben sie, glaube ich, 23 oder sowas in der Art. Und die anderen hocken halt noch irgendwo in Italien. Und es kümmert sich kein Mensch mehr drum. Die einzigen, die sich noch drum kümmern, sind Italiener und die beschweren sich halt, dass die Verteilung nicht funktioniert. Und deshalb gewinnen in Italien die Rechten, weil die halt, beziehungsweise auch die Movimento Cinque Stelle, die ebenfalls dagegen sind, weil die sagen, wir können uns auf Europa nicht verlassen, die machen Zusagen und halten sich nicht dran. In Deutschland geht keiner zum Innenministerium oder zum Außenamt und sagt, sag mal, warum habt ihr die anderen 27 nicht reingelassen? Das interessiert ja keinen mehr. Das deutsche Interesse. Ja, das gehört eben zur harten Diskussion dazu. Aber, bestimmte Sachen werden sehr ungern ausgesprochen, weil die Leute zumindest befürchten, dass ihnen Repressalien drohen. Um mal zum nächsten Artikel überzugehen. Hier geht es ja um den Handballer Stefan Kretschmer, der genau das auch geäußert hat und damit ziemlich einen Backlash ausgelöst hat. Ja, klar, ne? Also das ist halt etwas, was du nicht gerne hörst. Nein, aber um kurz mal drauf einzugehen, das Problem ist halt, die Deutschen sehen das Flüchtlingsproblem bis zur italienischen Küste. Und das war's dann. Was dann in Italien passiert, interessiert in Deutschland niemanden mehr. Das ist ein absolutes Randthema. Es taucht erst wieder auf, wenn der Flüchtling dann bei uns in Kufstein aus dem Zug steigt. Dann ist es wieder ein Thema für uns. Und das, was dazwischen passiert in Italien, juckt keinen. Und das ist halt, wenn man darüber schreibt, kriegt man Ärger, ne? Das ist, du kriegst halt dann, also ganz schnell auch Flack und Leute, die es dann nicht gut finden. Und da hat er, fürchte ich, doch einigermaßen auch recht. Man braucht schon ein gewisses breites Kreuz, um das zu machen. Ja, und der Backlash, der gibt es ihm in gewisser Weise ja auch recht. Aber nur in gewisser Weise. Ja. Ja gut, ich meine, wenn die Leute so doof sind und ihn noch bestätigen, dann muss man sie auch lassen. Also ich finde das ja völlig in Ordnung. Also ich meine, ne, also eine schönere Bestätigung als das, was Frau Künast da geschrieben hat, kann man sich überhaupt nicht wünschen. Also ist ja prima. Ne? Also, das ist auch sowas von kurzsichtig, ist großartig. Aber haben wir diesen Comic hier, den die immer posten? Diesen Ja, ich habe auch gerade gedacht, so der Sponsor, der jetzt über den zwei Knöpfen hovert, so Kretschmer Künast, und sich den Schweiß von der Stirn wischt. Nee, ich glaube, Solano meinte diesen, wenn die Leute deine Meinung nicht hören wollen, ist das nur, weil du ein Arschloch bist und sie dir die Schuld zeigen und so weiter. Ja, und auch das Ding. Und außerdem Meinungsfreiheit, das heißt nur, dass der Staat deine Meinung nicht unterdrücken darf. Andere Kakao Leute, ist nur, wenn es der Staat macht. Und deine Webseiten löschen und so weiter. Das ist unglaublich, was die Leute da teilen. Ich raff es nicht. Die haben echt nichts gerafft. Die haben nichts verstanden. Ja, das Problem an der Sache ist natürlich, dass du das so nicht ganz trennen kannst, ne? Weil was ist der Staat? Der Staat ist heute durchaus etwas, das also in Verwaltung von Leuten ist, die es nicht unbedingt so ganz ernst mit dieser Haltung meinen. Also die Schaffung von so Staats-NGOs, die dann zum Beispiel Handreichungen für Journalisten machen, ich sage jetzt hier keine Namen, aber oder die Formulierungsvorschläge formulieren, das ist zwar keine Zensur, aber es kommt so auf eine Hintertür herein, was der Staat gern hätte, dass du sagst. Oder auch beim Migrationspakt, wo dann drin steht, naja, es gibt falsche Meinungen und wir verpflichten uns, dass wir darum sorgen, dass die verschwinden. Ja, gut, es ist keine Zensur in diesem Sinne, aber es ist halt das Bezahlen von Leuten, die dafür sorgen, dass solche Meinungen schlechter ankommen. Ja, unsere Zuschauer wissen auf jeden Fall, wen du meinst, weil das ist ja auch schon alles häufig Thema gewesen, auch mit diesen Formulierungshilfen und so. Es ist nicht nur eine Stiftung, es gibt auch noch andere. Ja, ich weiß, Neudeutsche Medienmacher und so haben wir uns auch alles schon angeguckt, haben wir uns ganz, ganz intensiv hier in mehreren Stunden schon die Schandtaten dieser Leute seit einigen Jahren schon im Blick auf jeden Fall, ja. Aber was mich halt schockiert, ist diese unglaubliche autoritäre Tendenz, dann zu sagen, nö, das ist vollkommen okay, wenn man bestimmte Meinungen einfach platt macht. Und wenn die Leute dann, ja, dann werden die Leute halt gefeuert. Und wo ziehen wir denn dann die Grenze? Werden die Leute aus ihrer Wohnung rausgeekelt, weil der Vermieter so viel Hate-Mail kriegt, dass der im Vertrag kündigt? Werden die Obdachlosenheime dann angerufen, dass sie denjenigen nicht aufnehmen? Also die Supermärkte, Die Supermärkte, die sollten verweigern wegen Hate Speech. Das wäre doch klasse. Am geilsten fand ich, das war ein Tweet von diesem Zeitredakteur da, dieser Bernd Ulrich, der schrieb, Zitat, umgekehrt, weil mir die Freiheit das Wichtigste ist, will ich einen starken Staat, auch einen ökologisch tatkräftigen. Freiheit gegenüber dem Staat ist mehr so 20. Jahrhundert. Freiheit durch den Staat, mehr so 21. Ja, das ist die Frage, was man erlebt hat. Ne? Wenn du Ich weiß jetzt nicht, wo der groß geworden ist, aber ich bin halt noch in Bayern der 80er Jahre groß geworden. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn der Staat alle Macht hat, nur selber gar keine. Ich war in Wackersdorf. Ich habe das gesehen. Bei mir waren die Hubschrauber. Ne? Also ich kenne diesen Staat. Und nichts auf dieser Welt würde mich dazu bringen, dahin zurückzuwollen. Weil das einfach mit dem, was wir heute unter Demokratie stehen, nichts mehr zu tun hatte damals. Bei Ulrich mag das anders sein, wenn der innerhalb eines liberalen Klimas groß geworden ist, wenn der Staat sich so langsam so in diese grüne Vorstellungswelt hineingemauft hat in seinem Umfeld im Norddeutschland, dann sieht er das natürlich anders. Und dann ist er natürlich froh, wenn so ein Staat da ist, der halt im Zweifelsfall mal so Abweichlern und Doppelplus-Ungutdenkern halt dann sagt, okay, pass mal auf, das war jetzt keine so gute Meinung und jetzt setze ich euch mal was dagegen. Ja, das gefällt ihm natürlich dann gleich etwas besser, als er auch seiner Vorstellungswelt entspricht. Der CSUler hat nur blöderweise in den 80er Jahren genauso gedacht. Und das macht ziemlich sozusagen so eine zweiköpfige Hydra, oder wie man sagt, in dem Fall, weil er ja einerseits die Leute nach außen schützen muss, nach innen, aber auch irgendwie zusehen muss, dass er sein Geschäft da sozusagen finanziert bekommt. Ja, gut, der Staat. Ich sehe halt den starken Staat überhaupt nicht mehr. Also das ist, ich hab Schwierigkeiten damit, weil ein starker Staat könnte die Grenzen schützen. Und wenn mir gesagt wird, das geht heute nicht mehr, dann ist dieser Staat nicht stark. Und genauso müsste ein starker Staat, er müsste halt auch in der Lage sein, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in Görlitzer Park das deutsche Recht wieder zum Recht zu verhelfen. Ne? Also dass keine offene Drogenkriminalität existiert. Und das passiert halt einfach nicht. Und es gibt, ne, oder das Fahrraddiebstähler im Bagatelldick geworden sind. Lauter so Sachen. Also Polizisten sprechen davon von Alltagsbeunruhigungen, die Menschen zu erdulden. Und denk mal an die Rigaer Straße zum Beispiel, was da los ist. Ja, immer. Also, da ist Normalität was ganz anderes. Und da spürt man teilweise auch noch den starken Staat, aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja gut, das mag man natürlich nicht weitergehen. Ne? Also die Frage ist natürlich auch, wo gehen die Leute nachher hin? Ne? Du hast das eventuelle Pech, dass die halt dann, die haben ja auch gesagt, okay, solange ihr hier bei uns drin seid, solange zünden wir halt Autos an. Und da hat man sich halt dann einen Modus, den wir in die wieder gesucht. Aber das ist ja der Punkt. Da gibt es massive Aufgebote an Polizisten. Allerdings wird immer nur bis zu einem gewissen Punkt durchgegriffen. Dass quasi solche Sachen, wie du sie gerade beschrieben hast, halt weiterhin passieren und sich dazu sogar noch angestachelt gefühlt wird. Naja, das macht ja eigentlich jeder so. Also das ist ja nicht, wie soll ich sagen, also zum Beispiel wie in Bayern, ne? Also bei uns, ich habe mit Leuten im Innenministerium gesprochen, da geht es dann auch um die Frage, was passiert, wenn Flüchtlinge mit Drogen handeln, was ja ab und zu passiert. Und wir hatten in Ingolstadt so einen Fall, da hat es einen Park gegeben und diesen Park wurde ansatzweise ganz leicht versucht, da so etwas aufzubauen. Und es ist dann so geendet, dass dann die Polizei mit 100 Mann angeramscht ist, hat den kompletten Park abgesperrt, hat die alle einkassiert, hat die alle gefilzt und hat die natürlich auch alle angezeigt, ne, so richtig heftig, wie man es in Bayern so macht. Und so durch die Blume kam dann städtisch heraus, dass man das aber nicht macht, damit die jetzt wirklich in den Knast landen, sondern dass die mitbekommen, dass das hier nicht geht und vielleicht sich überlegen, ob es noch andere Orte gibt, wo das vielleicht ein bisschen leichter zu praktizieren ist. Sprich, man ist nicht böse, wenn diese Leute dann innerhalb von 2-3 Wochen aus Bayern verschwinden, abtauchen und irgendwo anders wieder auftauchen. Und dieses System machen halt alle. Das machen die in Bayern, weil die in Bayern natürlich die Probleme auch nicht lösen können. Und das machen die in Berlin genauso. Die versuchen das irgendwo zu sammeln, irgendwo unterzubringen, wo die halt nur so einen gewissen Schaden machen, dass sich keiner aufregt. Und es hat dann die Rigaer Straße. Da läuft es dann halt, was die machen und der werden dann halt einfach so ein bisschen da entgelagert. So, glaube ich, betrachten die Berliner das. Und die wissen genau, wenn sie sich hinstellen würden, den Laden wirklich auflösen würden, hätten sie am Ende immer noch 200, 300, 400 Autonome, die halt dann jede Nacht durch die Gegend ziehen und irgendwas kaputt machen. Also ist natürlich dann die Frage für die Stadt tatsächlich, was mache ich? Also setze ich das Recht radikal durch oder lebe ich mit so einem gewissen Zwischenzustand und rede mich damit raus, dass der Anwalt der Besitzer nicht aufgekreuzt ist, weil man das Auto angezündet hat oder sowas in der Art. Ne? Also das ist die Art und Weise, wie man in Berlin damit umgeht. Und es scheint in Berlin auch so zu funktionieren, dass die Leute die Parteien dann auch wählen. Also warum soll man es ändern? Zynisch gesagt. Wie geht man denn bei Blizzard mit dem Typen hier um, den wir hier sehen? Ja, ich fasse den Artikel einfach mal ganz kurz zusammen. Wenn du möchtest, kannst du schon mal ganz nach unten scrollen. Im fast letzten Absatz ist eine Sache, die noch interessant ist, zum Ende. Und zwar, hier geht es um einen Herrn, der war ein Community Manager bei Blizzard Online und dem ist Folgendes passiert. Er hat mit einer Kollegin zusammengearbeitet. Die Kollegin hat ihn immer gestichelt, weil er Mexikaner ist und nach dem Motto, oh ja, du bist so ein Macho, und die war halt auch so ein bisschen SJW-mäßig drauf und hat halt so gesagt, so ja, hier Toxic Masculinity, bla bla bla. Und anfangs hat sie immer nur Witze drüber gemacht, aber dann hat er durch diese Witze den Ruf quasi weggehabt, so quasi Toxic Masculinity. Und die Frau hat dann in bösartiger Absicht auch so ein paar Szenerien inszeniert, um ihn schlecht darstellen zu lassen. Und es hat ihn im Endeffekt psychisch fertig gemacht, bis zu dem Punkt, dass er nicht mehr weiter dort arbeiten konnte. Und es war halt schon sehr heftig, besonders interessant halt, weil er als Mann mit dieser toxischen Maskulinität überall, immer wenn er sich über dieses Bullying und Harassment am Arbeitsplatz beschwert hat, bei den normalen Stellen, wurde er eben nicht ernst genommen. Einerseits deswegen, andererseits, weil die Dame halt einerseits eine Frau ist und dann halt auch so ein SJW. Und das ist alles schon eine Zeit lang her, im Jahr 2016 war das, aber was den jetzt getriggert hat, das Ganze nochmal aufzuarbeiten, und das kann ich, falls sich Leute für solche emotionalen Geschichten interessieren, kann ich das empfehlen als Leseempfehlung. Blizzard hat ja im Endeffekt jetzt ein Announcement gemacht, dass die so divers und inklusiv sind und so viel Virtual Signaling, dass sogar der Soldier 76 schwul ist. Ja, haben die ja unnötigerweise einfach als Marketingkampagne rausgehauen. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist dem besonders negativ aufgestoßen, weil er es als Mitarbeiter in der Firma genau andersrum erlebt hat. Ja. Blizzard, everybody. Tolle Firma. Blizzard war ja so ein bisschen Witz die letzten Wochen. Ja. Und hier ist Google. Und auch wieder so ein Erfahrungsbericht, sage ich jetzt mal. Allerdings sind unter diesem Original-Reddit-Post mehrere Bestätigungen. Und auch James Damore hat gesagt, dass dieser Reddit-Post zumindest, was die Sachen, die er abklopfen kann, echt aussieht. Und da stehen ein paar interessante Sachen drin. Zum Beispiel, seit dass sie das Memo schon einen Monat kannten, bevor das richtig explodiert ist. Und dass das brav durch die Institutionen nach oben gewandert ist und man dann versucht hat, alles zu tun, um Damore loszuwerden. Unter anderem auch sein Telefon überwacht, seinen Computer überwacht. Obwohl diese Spionagemaßnahmen seine Geräte wahrscheinlich extrem verlangsamt haben und ihn gleichzeitig so abgehalten haben, irgendwie ein Netzwerk von Unterstützern aufzubauen. Sie haben ihn ohne Non-Disclosure Agreement gefeiert. Das heißt, er ist also nicht gebunden an seine Geheimhaltungspflicht im Endeffekt. Er könnte über die, zum Beispiel über das chinesische Zensursuchprojekt Dragonfly reden. Und hier der Kontakt sagt, er weiß um Gottes Willen nicht, warum Damore nicht mehr geleakt hat, weil ja, er kann sich nur vorstellen, dass er irgendwie doch noch emotional für Google irgendwie was empfindet. Und schön finde ich auch, dass man hier nach der Entlassung praktisch gibt dazu, wir haben dann die Schuld auf Alt-Right-Trolls geschoben und haben von da an nicht mehr öffentlich drüber gesprochen. Um das Narrativ zu kontrollieren, haben wir Stories bei Journalisten untergebracht und mit Googles Muskeln gespielt, wo das nötig war. Also, das ist ein ziemlich harter Brocken, finde ich. Und wie gesagt, Damore sagt, ja, also das, was da so sachlich nachprüfbar für ihn ist, stimmt. Aber natürlich ist es nur ein Reddit-Post und sollte nicht als unumstößliche Wahrheit genommen werden. Aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass das genau so gelaufen ist bei Google. Aber das ist auch das Problem. Man kann sich das, also das entspricht extrem gut eigentlich den Mutmaßungen, die es schon gab. Und es ist fast nichts an Neuinformationen da drin. Man kann fast alles, was in dem Post drin steht, kann man sich an Damors Angaben zusammenstückeln, bis hin zu dem langsam gewordenen Handy und das irgendwie komisch reagiert hat. Apropos und, nichts. Das war so der Kritikpunkt da dran. Mhm. Apropos nichts Neues. Nick Monroe hat mal wieder was Neues zu Operation Choke Point. Operation Choke Point sollte halt gewissen Industrien so ein bisschen Geldhahn abdrehen, speziell auch Terrorismus. Und da hat er einen neuen Thread, den man sich in Ruhe anschauen sollte, weil eben viele Policies, die sozusagen entstanden sind, die wo zum Beispiel bei Patreon jemand ausgeschlossen wird oder bei PayPal halt auf das Gesetz zurückgehen und die Regierung Druck gemacht hat nach Mastercard und dann Mastercard nach PayPal und PayPal dann nach Patreon und wie halt Zensur so ein bisschen zustande kommt. Ist auch ganz interessant in dem Like War, das Buch, was wir etwas früher vorgestellt haben. Dort wird auch davon gesprochen, dass Twitter angefangen hat, sich zu überlegen, wie man denn die Meinungsfreiheit nicht ganz so unverblümt ausleben tut, nachdem halt Terrorgruppen Hashtags zum Trenden gebracht haben und direkt ihre Propaganda von auch Bluttaten halt auf Twitter gepostet haben. Und das hängt halt auch mit Operation Chokepoint zusammen. Sozusagen, wenn du verstehen möchtest, wieso Twitter und YouTube sensibler geworden sind, hier, da habt ihr es, Nick Monroe. Ja, sehr gut. Für die Leute, die sich letzte Woche nicht angeguckt haben, auf jeden Fall auch weiterhin super interessant. Uns nochmal dazu zu sagen, bei Operation Choke Points ging es um zwei Sachen. Einerseits ging es dazu, Finanzierungsquellen für sogenannte Payday-Länder abzuknapsen. Das sind die Leute, die, wo man sich ein paar hundert Euro für 50% pro Tag leihen kann. Payday-Länders. Die sollten mehr reguliert werden und denen sollte der Geldhahn abgedreht werden und terroristischer Propaganda. Und dieses terroristische Propaganda ist so schwammig formuliert, dass es eben für sowas jetzt auch missbraucht werden kann. Super. Ja, Artikel 13. Ja, über Artikel 13 haben wir ja schon sehr viel berichtet hier. Und hier ist nochmal ein kleines Update von der Frau Julia Reda, die ja das weiterhin im Auge hat. Weiterhin besteht wenig Hoffnung, dass es in der Form, die befürchtet wird, so nicht verabschiedet wird. Es sind ja nur noch ein paar Tage hin, bis es soweit ist. Ein paar Punkte sind immer noch umstritten, aber selbst da ist die Aussicht schlecht, dass es halt ordentlich interpretiert wird. Also ich glaube, zu dem Thema haben wir schon so viel gesagt. Es ist einfach unpraktisch, das Ganze mal gucken, wie es umgesetzt wird, wenn es denn verabschiedet werden soll. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, auf die Punkte nochmal einzugehen. Ich denke mal, das, was kontrovers ist, kann man dann nochmal besprechen, wenn wir wirklich die endgültige Version vorliegen haben. Upload-Filter, ne? Haben wir ja auch einen extra Zusammenschnitt bei uns gemacht mit so den Themen. Verlinke ich nochmal in den Kommentaren später. Dass es so richtig verstanden hat, das Gesetz irgendwie keiner, ne? Das riecht danach, als wenn Willkür einziehen sollte, finde ich. Mal schauen wir mal. Hier hat der Ali Udle und Tweet rausgehauen zum Thema Kretschmar, wo eben direkt ein Sponsor angefragt worden ist, ob man denn das haben möchte, dass ein Athlet sagt, dass es um die Meinungsfreiheit nicht so gut bestellt ist im Ländle. Ich fand das ganz interessant. Ja, das war ja auch das, was, glaube ich, die Kühners dann zitiert hat in ihrem Tweet. Genau, genau. Oder worauf sie reagiert hat quasi, als sie gesagt hat, nö, der soll die Sponsoren verlieren. Ja, ich meine, ist das Satire oder was? Er behauptet, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gäbe, Komma, und dass man Probleme mit seinem Sponsor bekommt, lieber Sponsor. Oder was? Nur ich glaube, das ist einfach nur pure Dummheit und ernst gemeint. Ja, er hat es ja so nicht gesagt. Ich glaube, er hat schon aufgepasst, was er damals gesagt hat. Und es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, man sollte Flüchtlinge nicht willkommen heißen, sondern er hat nur gesagt, dass man da also eher im Rahmen bleibt. Er hat also, wie soll ich sagen, wenn überhaupt nur durch die Blume gesagt, dass er eine kritische Ansicht dazu hat, aber er hat nicht das Ganze praktisch gesagt, er ist gegen Flüchtlinge oder sowas in der Art. Also die Selbstzensur. Also diese Andeutung reicht schon aus. Also, und ich meine, ja, dass man halt im Prinzip seine Sponsoren verliert, das, wie man sieht, also ist ja nicht so aus der Luft geholt. Ne? Also das kann man sich schon vorstellen. Aber, haben sich die Sponsoren denn verabschiedet? Verzeihen, das weiß ich jetzt gar nicht. Nein. Okay, noch, ja, noch ein bisschen Hoffnung. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich meine, jemand wie Puma, ganz ehrlich, die verkaufen halt an alte weiße Männer, die sich das leisten können, und sich da hinstellen und einen anderen alten weißen Mann da. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht. Also ich glaube, dass dieses Hinterherrennen, hinter Social Justice Warriors, die Firmen müssen auch überlegen, was verdienen sie dabei. Und die Leute, die sich darüber aufregen, kaufen deshalb nicht Puma. Aber wenn du ihn rausschmeißt, kann es durchaus sein, dass die Leute sagen, das hat halt dann nichts mit diesem Image zu tun, das Puma aufgebaut hat, nach Freiheit, Sport, sich ausleben und so. Und dann sie halt einfach das nicht mehr kaufen. Also du gewinnst als Firma nichts dadurch, wenn du solche Leute dann eben nicht mehr sponsorst. Ich meine, er wäre nicht der Erste, der das ja befällt, was ihm da prophezeit wurde oder was er angemahnt hat. Aber es ändert sich schon ein bisschen was in Ahnung für mich auch, ja. Auch diese Kommentarspalten-Löscherei ist nicht mehr so intensiv. Und bitte, also ich kann mit deiner Logik überhaupt nicht, die Logik ist absolut stichhaltig und du hast absolut recht, aber es gibt ja genug Beispiele von Unternehmen, die das trotzdem gemacht haben. Deswegen sage ich, gut. Genau. Gut. Also ganz sicher ist er noch nicht, das will ich auch sagen. Ja, aber hat irgendjemand ein Beispiel, wo so ein Entlassen von jemandem irgendetwas der Firma gebracht hätte? Also ich kenne keins. Also ich wüsste keinen einzigen Fall, wo eine Firma gesagt hätte, ich hau jetzt den und den raus, weil der das gemacht hat. Und dadurch ist mein Ergebnis nach oben gegangen. Alles, was die gekriegt haben, war mir noch mehr Ärger. Die gibt es nicht, die Beispiele, aber es gibt genug Beispiele, wo die das halt trotzdem machen, weil sie denken irgendwie, dass die Leute, die sich da aufregen, wirklich die Leute sind, die deren Produkte kaufen. Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, das stimmt. Das ist ja schon ein Meme. Go World, get broke. Etabliert werden soll. Ne? So eine geistige Verbindung zwischen Kretschmer, Puma und Rechtsradikalismus oder so. Das ist einfach eine Linie, die Puma nicht etabliert haben möchte. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre so der Grund dafür, denke ich mal. Ne? Ja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du, wenn du es wirklich hart durchrechnest, dass du irgendwelche Erfolge dabei siehst. Also ich glaube, man hat es ja auch gesehen bei diesen, wie hieß nochmal, dieser Softdrink-Hersteller, die dann diese etwas schräge Werbung gemacht haben. So ein Smoothie-Hersteller war das. Die haben sich den Shitstorm gestellt und es hat ihnen überhaupt nicht geschadet. Also das war denen einfach völlig wurscht. Also insofern, und ich meine, abgesehen davon, es ist ja nicht so, dass man jeder Shitstorm unbedingt was Schlechtes ist. Ne? Also ich kann mich an Beiträge erinnern, die ich geschrieben habe in enger Absprache mit einem gewissen FAZ-Herausgeber, wo eben vorher klar war, das brennt nachher und es kommen natürlich wieder 10, 20 Forderungen, mich zu feuern. Man macht das ja auch speziell dadurch, um eben auch manchmal zu zeigen, okay, wir leisten uns eine andere Meinung. Also ich habe einmal einen Beitrag geschrieben über Anne Wiezorek und ihre Sprache und sie verglichen mit einem bekannten rechten Aktivisten und da war völlig klar, dass dann nachher 10, 20, 30, 40 Entlassungswünsche kommen. Aber es hat halt die Luft gebrannt, ne? Es war was los. Und insofern glaube ich nicht, dass es immer unbedingt schlecht sein muss. Also ich sehe es halt einfach nicht. Und ich kann mich jetzt in letzter Zeit auch gar nicht so sehr daran erinnern, dass irgendjemand wegen sowas, zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, irgendwas verloren hätte. Also mir fällt jetzt momentan nichts ein. Ja, also, was hat die Stimmung da diesbezüglich jetzt ein bisschen geändert? Das finde ich auch. Ne? Also weil es ist ja auch so viel passiert. Ne? Und ich glaube auch, dass die Firmen inzwischen mitkriegen, das kommt, das läuft einen Tag oder zwei und dann ist es tot. Und dann kommt das Nächste. Man sieht ja, dann hat man für so ein paar neue Leute, hat man dann so einen guten Werbeträger irgendwie geschasst. Ja, und das bringt natürlich nichts. Ja. Man sieht es ja auch in den Medien, ne? Also es gab diesen Fall in Essen mit diesem Rechten, der offensichtlich Rechten, der also auf Ausländer losgefahren ist. Dann gab es die Explosion bei der AfD. Dann gab es den Kanzholz, in Anführungsstrichen, Vorfall. Und es kommt so schnell in solchen engen Abständen, dass man nach einer Woche überhaupt nicht mehr weiß, was von der Woche überhaupt noch los war. Also das ist, das spielt überhaupt keine Rolle, was es ist, ob das jetzt ein Amokfahrer ist oder ein Sprengsatz in einem Büro. Das läuft so schnell durch. Man ist längst schon beim nächsten. Heute ist dann der Parteitag in Riesa, wo es dann drüber und drunter geht. Ne? Also das ist ein einziger Brei von Nachrichten und es gibt überhaupt keine ernsthaften Debatten mehr darüber, was da wirklich passiert ist. Es gibt auch keine, ne? Also zum Beispiel jetzt dieser Fall in Jena, wo also jemand festgenommen wurde, der eine alte Frau offensichtlich mutmaßlich umgebracht hat. Das war gestern noch Thema bei Twitter, heute redet da kein Mensch mehr drüber. Ne? Also es ist einfach vorbei. Oder dieser Fall von diesem Afghanen, der so auf eine Schwangere eingestochen hat, das lebt 24 Stunden und dann ist das Thema tot, weil keine Nachrichten mehr nachkommen. Ja, aber das hat uns die Politik ja prophezeit, dass wir uns da halt dran gewöhnen müssen. Ne? Und das tun wir zu einem gewissen Maße, auch weil natürlich die Menge der Nachrichten, die einzelne Nachricht in ihrer Wirkung abstumpft auch. Ja, geht ja gar nicht anders. Sonst würdest du ja nur noch zu Hause sitzen und vor Angst zittern. Ja, aber genauso ist es auch mit den Shitstorms. Ne? Auch die Shitstorms haben eine Lebensdauer von maximal 48 Stunden und dann sind sie vorbei. Weil die Leute da auch nichts erfinden, wo sie aufhören könnten. Das mit den 48 Stunden. Gamergate, den Shitstorm gibt es seit Jahren. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo man jetzt zuerst halt nicht sagen würde, so, also zum Beispiel, wir hatten jetzt diese Woche erst wieder so einen dämlichen Journalisten in der Süddeutschen, der halt so ein Ding rausgehauen hat über Spieleindustrie, wo halt auch so Feindbilder, die diese Leute halt haben, so wie dieser Daniel Wawra, der Spieleentwickler, da dann mal wieder abgewatscht werden und das schon öfter dann so. Und gut, der hat jetzt, der muss jetzt natürlich in Deutschland nicht unbedingt beliebt sein bei solchen Leuten und der hat ja auch sein eigenes Studio, wo ihn eh keiner rauswerfen kann. Aber ja, das sind halt alles solche Sachen, die auch, wo auch solche Kampagnen mal länger laufen, ne? Ja, aber das ist eine Multimilliardenindustrie. Irgendein Handballer oder irgendein dahergelaufener Twitterer oder irgendeine Grüne, die mal im Flugzeug hockt, das ist einfach nach 48 Stunden durch. Das ist halt einfach kein Nachrichtenwert mehr. Naja, also ich meine, das sind... Nein, bei euch ist was anderes. Bei euch gibt es Red Dead Redemption, na, da kann man dann eine Sofagette erschießen. Und dann ist es wieder voll da. Nein, das ist nur ein Idiot, der sowas ausprobiert und dann ist es wieder in allen Nachrichten. Das heißt, es ist eine schwerende, alternde Wunde, in der da rumgestochen wird. Aber ja, der Rest ist nur Kratzer, die verheilen nach kurzer Zeit. Es gibt aber halt eben auch Sachen, die dann kaputt gehen. Ne? Irgendwelche Entwickler, die halt eben, also dieses Get Woke, Go Broke-Meme, das gibt es ja nicht umsonst. Also wenn sich die Studios darauf einlassen, auf solche Sachen, auf politische Korrektheit und so, und dann die Käufer ja wegbleiben, schon. Aber das passiert definitiv. Ne? Das passiert. Ja, da gibt es andere, die davon leben. Also ich meine, ich sehe es ja, ne? Also ich meine, ich bin verrufen, ich gelte als ganz böse und so weiter. Und ich sehe halt Leute, die sich hinstellen und versuchen dann gegenüber diesen Feministinnen und diesen ganzen Social Justice Warriors Kompromisse zu machen. Und die kriegen jedes Mal wieder eins reingedonnert. Die kriegen, sobald sie irgendeinen kleinsten Fehler machen, kommen die Herr Pühn wieder an und greifen rum. Und das sage ich halt immer, sei von Anfang an schlecht, sei von Anfang an du selbst, hab deine eigene Meinung, sei der Meinung, dass du Menschen in Leibeigenschaft schicken kannst. Schlimmer ist die Reaktion auch nicht. Na, die Reaktion ist immer gleich schlimm und es gibt immer den gleichen Shitstorm. Sie werden immer versuchen, fordern dich zu feuern. Es ist egal, ob du jetzt gefeuert bist, weil du sagst, ich möchte Feministinnen in meinem Vorgarten arbeiten sehen, oder ob du sagst, ich werde, oder sie sagen, du sollst gefeuert werden, weil du der Meinung bist, dass man zum Beispiel das Wort Afrikaner noch verwenden darf oder Subsahara oder sowas in der Art. Es ist egal, sie wollen dich sowieso fertig machen. Ne? Also insofern ist es wurscht, was du tust. Und die Wähler wirst du immer machen. Das ist wie so ein bisschen bei der Erbsünde. Es kommt der Punkt, wo du irgendjemand, der sich diskriminiert fühlst, auf die Füße trittst. Und dann schreit der los. Und das wird einfach kommen. Und na, warum nicht gleich von Anfang an einfach so sein, wie man ist und sich nicht darum kümmern? Sollen sie schreien? Ist doch auch egal. Ja, ich also glaube, das apropos nicht kümmern. Also meinst du Shitstorms, Verzeihung, glaube ich kurz, wenn die Shitstorms nur 48 Stunden dauern, damit hast du recht, aber gerade manche Shitstorms schaffen es ja teilweise sogar in Lehrbücher aus den falschen Gründen, wie beispielsweise Gamergate. Das ist dann eher der Punkt, wo wir uns hier drüber aufregen. Nicht einfach wird aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Ne? Du interpretierst es halt um und mit dem Mediennarrativ, wenn du das kontrollieren kannst, kannst du es halt machen und dann kannst du wieder Punkte draus schöpfen, so wie halt eben jetzt irgendwie zu behaupten, dass das eine rechte Strategie wäre, irgendwie Doxing zu machen. Ja, aber es ist ja nicht das, was die Leute draußen wirklich dann so erleben. Die Frage ist immer, wird das auch rezipiert und wird das so gesehen? Und ich glaube, dass eure Hörer und vor allem diese Gamer-Szene, die tickt halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das heißt, die kennen das von innen und die wissen zwar, dass der Leute auch mal mit dem grünen Frosch argumentieren und so weiter, aber das kommt innerhalb dieser Szene nicht durch. Ich meine, ihr hockt ja auch zusammen und macht einen Podcast und es hören mehrere tausend Leute. Also das funktioniert ja auch. Und, ja, was aber auch funktioniert ist, dass du dann GamerGate in irgendwelchen Papieren von der EU hast, in irgendwelchen Papieren von der UN. Ja, und, natürlich, das ist klar. Ne? Ja. Aber das hast du immer, das kannst du überhaupt nicht verhindern heutzutage. Du wirst immer dieses Problem haben und du kommst dagegen auch nicht an. Du musst halt einfach dein eigenes Ding dagegen durchziehen. Du musst einfach was machen und halt erklären. Anders geht's nicht. Du wirst gegen Medien in der Hinsicht nicht durchkommen, weil in den Medien einfach in diesem Bereich dann Journalisten sitzen, die meistens relativ jung sind, die sehr häufig der Meinung sind, sie müssen eine Meinung verbreiten, die auch von anderen verbreitet wird. Das spielt auch Amerika in vielen Bereichen eine Rolle. Und die halt dann einfach ihr Ding durchziehen. Das kannst du nicht mehr ändern, das ist einfach so. Und wie gesagt, ich meine, solange du eine Industrie wie die Gamer-Industrie hinter dir hast und diese aber Hunderttausende, die jeden Abend vor der Glotze sitzen und Leute abballern, also mein Gott, die hast du halt auch. Und die wissen halt, wie es wirklich ist. Ich persönlich finde Games übrigens ganz schrecklich. Also ich bin überhaupt kein Freund davon. Das ist ganz im Gegenteil. Ich finde die gruselig und würde sie alle verbieten, wenn ich könnte. Aber naja, das ist halt nur meine private Meinung. Apropos Ding durchziehen. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Leute erballern. Aber der DTIP, der hat die Muslimbruderschaft eingeladen zu einer Konferenz. Und ich weiß, ich die Muslimbruderschaft über die Geschichte kenne, ist halt jetzt nicht unbedingt so gut und das könnte zum Leute abballern führen. In der Zukunft irgendwo fernab auf jeden Fall in Köln die DTIP-Konferenz und Muslimbruderschaft. Irgendwie das, was wovor man immer warnt, wo man dann als Warner oder als Schwarzmaler angesehen wird, das ist jetzt halt in Köln eingetreten. Und ich kann ja einfach nur den Kopf schütteln. So, ich weiß nicht. Also diese Konferenz, da ging es darum, Muslime in Europa, wie können Muslime mit Europa umgehen? Und ich finde es sehr bedauerlich, dass die Muslimbruderschaft dabei war. Allerdings ist das Ganze hat auch noch eine politische Dimension, weil halt einerseits die DTIP, aber auch explizit die Dianet einen sehr großen Teil der Veranstaltung gerissen hat. Der, wenn man ganz nach unten scrollt in dem Artikel, da sieht man auch ein paar Zitate und ich meine, auf so einer Konferenz über so Sachen wie Gülen und die PKK und sowas zu reden, das hat dann schon tatsächlich weniger was mit Religion zu tun und gibt dem Ganzen noch so eine politische Dimension. Also es ist auf mehreren Leveln irgendwie bedenklich. Ja, und dass da gesagt wird, ja, wir lehnen einen europäischen Islam ab und es kann keinen europäischen Islam geben. Deutschen oder europäischen Islam kann es nicht geben, sagt Erbas, dann, der Präsident von Dianet, also der türkischen Religionsbehörde. Ich meine, das ist alles ein sehr schlechtes Bild, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Was soll da dann erreicht werden? Fehlt die kulturelle Gelassenheit kommt einem dann abhanden, bis einer weint. Ich sehe es schon kommen. Das ist eine ungute Entwicklung. So. Und Muslimbruderschaft hat halt seinen Ballast, die sie mit sich herträgt, sage ich jetzt mal. Also um die religiösen Bedürfnisse von der Infrastruktur, sage ich jetzt zum Beispiel, von gläubigen Muslimen in Deutschland zu befriedigen oder in Europa, da warum redet man dann über politische Dinge? Es gibt auch Dinge, die man wirklich machen könnte. Das ist wieder eine verschwendete Gelegenheit gewesen, irgendwas zu erreichen. Schade. Und dann solche Leute auch noch einladen. Also bitte. Zahl der Anschläge auf Asylunterkünfte geht auch 2018 zurück. Gut, kommen auch weniger Flüchtlinge. Aber ja, kommen wir mal so in die Positivmeldung. So, reinstreuen. So, da habt ihr es. Ach ja, den Artikel habe ich eingereicht. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich den überhaupt einreichen soll, weil der liest sich wie ein Relotius-Propagandastück von der anderen Seite, sage ich jetzt mal. Und soll sich jeder einfach mal durchlesen, sich seine eigene Meinung bilden, aber mit einem Also ich fand es ein bisschen seltsam, in der NZZ, in der Schweizer Zeitung, über einen deutschen Fall mit einer Scheinehe zu schreiben, wo die Ehefrau am Anfang sich naiv drauf eingelassen hat und dann später dran festgehalten hat, weil sie halt Angst hat vor Bestrafung einerseits durch den Staat und halt die sozialen Folgen. Seltsames Thema und auch die Schreibweise, wie gesagt, sehr blumig geschrieben, komischer Artikel. Naja. Zu viele Vorurteile bestätigt, um dass man nicht ein bisschen so. Also, dass es solche Fälle gibt, das bezweifle ich nicht, aber dass es der Normalfall ist, dass es nicht der Normalfall ist, ist auch klar. Also einfach komisch, das Ganze. Ja. Hier haben wir noch von der Europäischen Kommission den Juncker-Plan mit 370 Milliarden, die mobilisiert worden sind, um innerhalb der EU zu investieren. Und das mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, Leute, super, klasse, EU, wunderbar, tralala. Ich hätte gern den Versagerplan, also sozusagen, wo man auswertet, welche Projekte vorangegangen bei solchen Fördermaßnahmen nicht funktioniert haben und wie man darauf reagiert. Vielleicht gibt's das in dem Fall sogar. Ich habe jetzt nicht tiefer hinterher recherchiert. Ich hatte das nur als Werbung auf Twitter eingeblendet bekommen. Aber jedes Mal, wenn ich sehe, so 370 Milliarden investiert, ich würde einfach gern eine Handvoll Projekte kennen, die gescheitert sind und was man daraus gelernt hat. Weil einfach nur Geldhahn aufdrehen und dann ist am Ende, weiß ich nicht, was, dann wird sowas wie ein Doppel-Einhorn auch noch mit 500 Euro von der EU gefördert, wo ich mir denke, Leute, ich weiß nicht, und das ist dann für euch Digital-Courage oder so. Weiß ich nicht. Oder ja, Demokratie leben. Smaller Companies. Ja, Geschäftshilfe finde ich klasse, kleine Unternehmer unterstützen, aber baut dir was auf, was ohne Staatsgeld nicht leben kann, oder helft dir wirklich jemand auf die Beine? Deswegen fände ich das klasse, was sozusagen der Negativreport wäre, also wie viel Geld beim letzten Mal verbrannt wurde, so, um zu wissen, wie effektiv es ist. Gemeinsam für Europa, Deutschland und Frankreich schließen Aachener Vertrag. Ja, nächste Woche am 22. soll der Vertrag unterzeichnet werden. Der Aachener Vertrag ist quasi eine Neuauflage des Élysée-Vertrags. Das ist im weitesten Sinne ein Kooperations-, Freundschafts- und Freihandelsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Und Neuerungen sind beispielsweise, dass Deutschland und Frankreich, bevor sie in der EU-Kommission Entscheidungen treffen, vorher miteinander diese Entscheidungen abstimmen. Das wird wohl derzeit schon auf freiwilliger Basis gemacht, aber das müssen die dann mit diesem Vertrag machen. Also Deutschland und Frankreich binden sich politisch auf EU-Ebene in ihrer Entscheidungskapazität stärker aneinander. Und weiterhin sollen bestimmte Wirtschaftszonen im grenznahen Gebiet eingerichtet werden, wo Feuerwehren, Krankenwagen, Polizei, Schulen und andere Sachen halt auch grenzüberschreitend nutzbar sind zwischen Frankreich und Deutschland. Und schon Gerhard Schröder hat eine Neuauflage des Vertrags gefordert. Ich habe nur eine Version von 2018 gefunden, eine Entwurfversion. Ich habe die finale Version noch nicht gesehen. Wenn ich sie finde, gucke ich nochmal, ob noch irgendwas Interessantes drin steht. Das Lustige an der Geschichte ist ja eigentlich, dass sie den unbedingt am Jahrestag des ersten Élysée-Vertrags unterzeichnen wollen, dass aber eigentlich an dem Tag eine Debatte zu genau dem Vertrag im Bundestag angesetzt war und man die jetzt hinter die Unterzeichnung des Vertrages verschieben will. Also wieder mal Schildbürger. Ja, das macht Sinn. Was ich auch Schildbürger finde, ist, dass es der Aachener Vertrag ist, wobei das Saarland ja schon eine viel stärkere Kooperation mit Frankreich hat. Aber gut, in Aachen wahrscheinlich irgendwie wieder an Karl den Großen angelehnt oder irgendwas. Charlemagne. Genau, Charlemagne. Ja, Neues von der britischen Beeinflussungskampagne des ominösen Institute of Statecraft. In der letzten Folge hatte ich ja schon den Artikel von Max Blumenthal zu dem Thema vorgestellt. Das ist im Endeffekt eine Geheimdienstbehörde in Amerika, militärischer Geheimdienst, der verschiedene Online-Operationen fährt, um einerseits Pressemeldungen zu beeinflussen und durch Pressemeldungen und auch durch andere Methoden Regierungstätigkeiten von europäischen Staaten zu beeinflussen. Das Ganze nochmal auf Deutsch mit ein paar anderen weitergehenden Informationen wie im anderen Artikel. Also das ist ja ein größeres Leak gewesen, wo diese Sachen veröffentlicht wurden. Da kommt immer mehr zutage. Ja, ja. Ja, man muss vielleicht dazu eines sagen. Ich habe in 10 Jahren Journalismus bei FAZ und bei der Welt noch nie auch nur ansatzweise irgend sowas erlebt, dass jemand zu mir gekommen wäre, so von einer staatlichen Behörde und gesagt hätte, du schreib mal doch das. Noch nie. Also wie diese Medienbeeinflussung laufen soll, das würde ich mir ja mal wissen. Also es würde mich echt interessieren. Guck's dir an, das ist tatsächlich sehr faszinierend. Die haben natürlich ihre eigenen Leute und dass das nicht jeder Journalist macht, ist klar. Natürlich. Keine Verschwörungstheorien. Schwer vorstellbar, dass das, also ich könnte mir eher vorstellen, dass das halt so Organisationen sind, die dann dem Staat erzählen und dem Machthabern erzählen, ja, wir machen das und wir sind da super fit. So ähnlich wie halt auch PR-Agenturen dauernd erzählen, ja, wir haben den Zugang zu den 100 Top-Journalisten und in Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Also ja, ein Beispiel, das sind offizielle Dokumente gewesen von vergangenen Kampagnen. Ein Beispiel, was ich auch rezitiert hatte, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Da ging es darum, dass ein staatlicher Ministerberater in der spanischen Regierung verhindert werden sollte. Und dann haben verschiedene Teams in Polen, Tschechien, ich weiß nicht mehr, England und Spanien zusammengearbeitet. Die einen haben irgendwelche Online-Postings gemacht, irgendwelche Nachrichtenartikel geschrieben, 2 Journalisten in Spanien und halt ein paar Leute in der Geheimdienstzentrale. Ach, ich verlinke dir das nochmal mit Timecode, schicke ich dir später. Krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber es ist wirklich faszinierend. Ne? Also ich denke halt auch, dass immer die extreme Ausnahme, deswegen ist es ja so faszinierend und interessant. Ich denke halt auch, dass bei solchen Journalisten, die dann mit so einem Programm zusammenarbeiten, vielleicht auch einfach eine Überschneidungslinie ist, wo das dann für die so ist, das entspricht meinem Weltbild, wie ich die Dinge sehe und wie ich sie gerne schreiben würde und dass es da dann einfach eine Überschneidung gibt. Also nicht, dass die jetzt beeinflusst werden, sondern dass es selbst selektiert ist, weil man dieselben Narrative interessant findet. Also, ja, es gab ja diesen Hacks zur Demokratischen Partei, wo es darum ging, Clinton als Präsidentschaftskandidaten zu positionieren. Da gab es tatsächlich so 2-3 Mails, wo darüber gesprochen wurde, dass man also so befreundete Journalisten einlädt, einen gewissen Hashtag nach draußen zu bringen. Ich fand das ganz interessant, ich habe darüber geschrieben, nur bei der Recherche habe ich dann festgestellt, dass dieser Hashtag überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist dann also so ein Versuch gewesen, quasi eine Welle zu machen und die Leute sind nicht darauf eingestiegen. Die hatten zwar Top-Journalisten, die das rausgehauen haben, aber ob sowas dann funktioniert, das habe ich doch meine argen Zweifel. Ja, wir haben ja damals als Gegenbeispiel, kurz nach den Geschichten am Kölner Hauptbahnhof, ich glaube Solanum hatte damals sogar eine Aufstellung gemacht, von den in welcher Schlagzahl die Artikel zu diesem ausnahmslos war es, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ausnahmslos Hashtag kam und die kamen ja minütlich, also fast noch bevor dieser Hashtag irgendwie auf Twitter war, waren ja schon die ersten Artikel draußen. Ja, klar. Da gab es eine ganz klare Absprache also auf einer persönlichen Ebene zwischen den Journalisten. Und dann kamen die wirklich im 10-Minuten-Takt quasi, kamen diese Artikel raus und hatten den Hashtag erwähnt und dass der ganz einflussreich ist. Und zu dem Zeitpunkt gab es irgendwie 50 Erwähnungen von dem Hashtag. Ja, klar. Aber mal ganz ehrlich, wie ist der dann gelaufen? Ne? Ich meine, der ist dann nach einer halben Stunde gekapert gewesen. Der hat mir keine Lust mehr gehabt, den weiterzuführen. Die Aktion ist ja dann 0, nicht zerpufft. Ja klar, aber das hat die Artikelschreiber für 2 Wochen nicht abgehalten, den weiterhin anzuführen als ein ganz großes Ding. Naja gut, aber es hat halt nicht geklappt, ne? Also es hatte keine Auswirkungen auf die Diskussion über die Vorfälle in Köln. Kommt darauf an, was man darunter versteht. Also ich meine, ich fand das auch faszinierend, wie viele Namen sich da auf dieser Unterstützerliste schon gefunden haben, vor allen Dingen auch Namen, die später dann erst so richtig Karriere gemacht haben. Zum Beispiel steht die Linda Sassuga auf dieser Unterstützerliste von dem Ausnahmslos mit drauf. Ja, das ist ganz nett. Aber wie gesagt, ich meine, im Nachhinein ist es natürlich peinlich, weil die Linda Sassuga ja inzwischen massiv unter Kritik steht. Ne? Also, aber in Deutschland? Ich habe in Deutschland noch nichts gelesen bisher. Ich habe drüber geschrieben. Also. Okay, ja, eine Paywall. Entschuldige, ist schon seit 3 Jahren. Ne? Also ich, das ist jetzt nicht gerade neu für mich, das Thema. Das kommt hier auch noch. Ne? Also das ist ganz klar, irgendwann muss man mal drüber reden, was draus geworden ist aus der. es dauert halt manchmal ein bisschen. Ne? Und es sagt natürlich auch keiner gerne, dass sich damals ein bisschen getäuscht hat, aber ich bin da doch ziemlich guter Dinge, dass das alles auch noch kommt. Und das ist halt, es ist halt das bohrendicke Brett. Ne? Man darf sich da keine Illusionen machen. Wenn Medien sich erstmal auf was eingeschossen haben, was sie toll finden, dann finden sie das erstmal lange toll. Und irgendwann kommt dann halt das Überlegen und dann kommen kritische Beiträge, dann wird ein bisschen diskutiert und irgendwann verschweigen es die einen und die anderen bringen dann eine neue Sichtweise. Das ist ganz normal. Man wird jetzt auch zum nächsten Women's March kaum was in Deutschland hören, das kann ich jetzt schon sagen, weil einfach die Geschichte hinter der Hauptorganisation halt unschön ist und da wird man halt dann schweigend drüber hinweggehen. Das ist ja auch schon was wert. Ja, da war ich übrigens sehr positiv überrascht, dass du als Einziger so über die Farrakhan-Verbindungen und so ein bisschen was geschrieben hattest auch. Naja, es bietet sich ja an. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich das erfunden habe oder dass ich das irgendwie recherchiert habe, sondern das ist ja in Amerika eine Riesendiskussion. Das ist nur in Deutschland halt noch nicht so ganz durchgedrungen, dass es das gibt. Ja. Aber das kommt sicher auch noch. Das ist unvermeidlich. Die werden mit Sicherheit noch weitere Fehler machen. Die Linda Sarsour ist eine ganz schwierige Person und man kann sowas nicht dauernd unter der Decke halten. Irgendwann kommen schon diese Beiträge, die sich dann da kritisch auseinandersetzen. Da bin ich guter Dinge. Da hoffe ich übrigens, gerade was die Farrakhan-Sache angeht, der ist ja der Chef der Nation of Islam. Und die ist mir ein Begriff, weil ich Boxer bin und sondern Biografien über Muhammad Ali und die Zeit damals gelesen habe. Und der war ja Mitglied der Nation of Islam. Und die sind bei allem möglichen diese Civil Rights Sachen in Amerika stecken die dahinter und die sind super ideologisch, aber irgendwie redet kaum einer darüber. Die spinnen richtig und das hat auch nichts mit Islam zu tun. Also die orientieren sich da irgendwie nur ganz grob daran und der Rest ist eher so Scientology-mäßig mit Raumschiffen und was weiß ich. Ah, Raumschiffe. Ja, Weltraum. Ja, 10 Konflikte, die man sich, die man 2019 im Auge behalten soll, da hat die Crisis Group, das ist ein internationaler Think Tank aus Belgien, sich damit beschäftigt, wie das denn 2019 mit aussieht. Und zu dem Thema, falls ihr den Report lest, das ist hier ein Artikel, da gibt es einen längeren Report dazu. Wenn ihr in die Materie tiefer einsteigen wollt, gibt es ein interessantes Buch von Philip E. Tetlock, Expert Political Judge. How good is it? How can we know? Und da hat sich jemand damit beschäftigt, was sozusagen das intellektuelle Rüstzeug ist, dass solche Forecasts, solche Vorhersehungen, solche Analysen, wo man für die Zukunft was beschreiben möchte als Experte in dem Feld, was man beachten muss und wie oft die falsch liegen. Und der Tetlock, das ist ein Cleverle, also ein interessantes Buch. Und ja, und hier habt ihr 10 Konflikte. Welche wichtigsten wurden denn da genannt nochmal? Welche wichtigsten Sachen, auf die man achten sollte? Irgendwas rausgestochen, Abel? Ich könnte ein paar Sachen rauspicken, aber das Buch ist echt gut. Also es ist wirklich wert, da mal reinzuschauen. Also der hat auch ein Follow-up-Buch geschrieben, Super Forecasting. Ist beides ganz interessant, weil es halt über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten halt immer wieder die Leithammels was vorher hat sagen lassen in der politischen Welt und das sich dann angeschaut hat und Umfragen gemacht hat, auf welche Biases sie im Kopf hatten. Und in der Regel waren die Experten so, dass sie meinen, ja, ich bin zu 100% richtig. Und die verschiedenen Arten, wie man sozusagen die Zukunft ein Stück weit vorhersehen kann, es läuft darauf hinaus, dass man Mathematik benutzen muss und weniger Debatte, weil einfach zu viele Biases im Denken von Experten auch vorhanden sind und der Experte nicht unbedingt besser ist wie der Durchschnittsheini und nur sehr wenige Experten tatsächlich Ahnung haben, wovon sie reden und nicht Opfer von Biases sind selber. Also sozusagen, selbst die Klügsten sind nicht so klug. Darauf läuft es hinaus. Ja, Andalusien, Spanien. Ich wollte ein paar Sachen zu Andalusien sagen. Vorhin hatten wir es auch schon mal gesprochen. In Südspanien gibt es sehr viele Arbeiter aus Afrika, die Flüchtlinge sind, die bei sehr krassen Bedingungen arbeiten. Allerdings ist das Geld für die immer noch attraktiv, das zu machen. Dadurch gibt es aber sehr viele von Flüchtlingen dort und die bleiben auch in der Gegend in Andalusien. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass jetzt sich eine rechte Vox-Bewegung, wie sie sich nennt, gebildet hat und jetzt ja auch bei den Wahlen recht erfolgreich war. Und die politische Gewalt hat da leider auch wieder eingezogen. Und allerdings wollen die in Andalusien im Gegensatz zu den Kataloniern keine Unabhängigkeit. Die wollen genau das Gegenteil. Die wollen mehr Zentralstaat. Bisschen widersprüchlich. Was mir noch an dem Artikel aufgefallen ist, der kam ungefähr zu der Zeit, wo halt die ganze Sache mit der Kantholz-Angelegenheit durch die Medien ging und die ganzen Reaktionen dazu. Und wie das hier beschrieben wurde, im Gegensatz zu wie die Nachrichtenartikel waren im Kontext, da ist schon ein sehr krasser Kontrast mir aufgefallen. Weil in dem Fall ging es darum, dass ein Mordanschlag wirklich verübt wurde. Und da wurden halt auf die Leute geschossen. Ja, die wurden zwar nicht erschossen, aber es wurde nachweislich auf die geschossen. Ja, es sind nur ein paar Scheiben zu Bruch gegangen zum Glück, aber ja, allein der Stil, der Ton macht ja auch manchmal die Musik. In Afrika, im Kongo, ist was sehr Seltsames passiert. Und zwar, trotz allem Chaos, worüber ich ja auch schon mehrmals gesprochen habe, dass da die Wahlmaschinen kaputt gegangen sind, Ebola ist ausgebrochen, 3 Wahlbezirke, die Stimmen sind total verloren gegangen und können erst bis März neu nachgezählt werden. Allerdings ist das Wahlergebnis jetzt verkündet worden, trotz des Ganzen. Und die 3 Regionen, die nicht gezählt wurden, die waren tatsächlich sogar die Oppositionshochburgen, aber trotzdem ist der Oppositionskandidat ins Amt gewählt worden. Ich glaube, das hat so ziemlich alle Leute überrascht. Und deswegen beschweren sich jetzt sehr viele Leute darüber. Erstmal der Kandidat, der für das Regime, was schon seit 17 Jahren die Macht hat, bestanden hat, der beschwert sich darüber. Und die katholische Kirche hat eigenmächtig quasi Wählerbefragung durchgeführt am Wahltag und sagt, ja, wir sind zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Und allein die Tatsache, dass die überhaupt ein Wahlergebnis verkündet haben, ist so unglaublich, dass und dann das Ergebnis so, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, absolut unglaublich. Also ich bin gespannt, was weiter passiert im Kongo. Absolutes Chaos, auf jeden Fall. Im Kongo war es schon immer chaotisch, aber ich glaube, so chaotisch wie im Moment war es noch nie. Ach ja, das ist nur ein bisschen Raketen. Ne? China hat jetzt auch eine Mother of All Bombs. Sieht aus wie ein großer Jetski. Ja. Eigentlich. Auf der Rückseite vom Mond ist er auch. The Rule of Trust, The Power and Perils of China's Social Credit Mega Project. Ja, das ist ein Paper. In dem Paper geht es. Ja, es geht um das chinesische Social Credit System, was ja sich im Aufbau befindet. Und im Endeffekt geht es darum, wie soziale Normen durch Rules of Trust abgelöst werden. Autoritäten werden durch Vertrauenssysteme abgelöst. Und einfach absolute Leseempfehlung, ist nicht zu kompliziert geschrieben. Und es geht um einen generellen gesellschaftlichen Trend, der auch jenseits von dem Social Credit System halt der Fall ist. Einfachstes Beispiel: wir haben eine Behörde und wir haben irgendeine App von Google. Wo gehen wir von aus, dass es fehlerfreier funktioniert? Jeder hat die Antwort für sich selber im Kopf. Das ist quasi das soziale Phänomen, mit dem wir gerade umgehen müssen. Dass es halt Trust-Based Systems gibt, auf die sich alles konzentriert. Und die ganze Theorie mit den Trust-Based Systems könnt ihr euch nochmal hier durchlesen. Sehr, sehr interessant, finde ich. Das war von Ebel, da ging es um Südkorea und Steuern. Oh, warte, da muss ich doch mal ein Zitat rauskramen von Churchill. Man hat in Südkorea versucht, mit hohen Steuern Wirtschaft in Gang zu bringen und für soziale Gerechtigkeit und so. Und es hat irgendwie nicht so ganz geklappt. For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle. Winston Churchill. ja, sie haben die Steuern hochgenommen und jetzt wird nicht mehr gewachsen und hätte man nicht vorhersehen können. Also wenn man Tedlock gelesen hat. Ja, infolge, dass Trump das TPP ja gekippt hat und allgemein die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika von vielen Leuten so eingeschätzt werden, dass sie sich in eine nicht so tolle Richtung entwickeln werden, legt die Europäische Union und die EWR-Staaten Gelegenheit einen sehr großen Wert auf andere, ich sage jetzt mal bilaterale Handelsbeziehungs- und Handelsverträge. Mit Japan haben wir ja ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, mit Kanada ja auch. Und ja, das Mercosur, wir wollen mit den Mercosur-Staaten, was mehrere Staaten in Südamerika sind, wollen wir auch ein ähnliches Freihandelsabkommen abschließen, allerdings in einer etwas abgespeckten Form. Es geht um Erleichterungen beim Handel, Tarifabbau in bestimmten Sektoren und halt so europaspezifische Eigenheiten wie dass bestimmte Marken oder bestimmte Produkte nur in bestimmten Regionen hergestellt werden dürfen, so wie holländischer Gouda oder Schwarzwälder Schinken. So, ja, also wirklich auf so einem Niveau ist es teilweise. Und die Verhandlungen werden jetzt stärker vorangetrieben, wieder mit dem Trump, der von hinten angerannt kommt und den allen im Nacken sitzt, warum auch immer. Und auch der Bolsonaro ist jetzt im Endeffekt der einzige Präsident von einem Mercosur-Staat, der dem Ganzen noch so ein bisschen den Riegel vorschieben könnte, weil Brasilien als sehr großer Wirtschaftsblock da halt auch sehr großen Einfluss hat. Aber der hat auch schon gesagt, dass er diesem Freihandelsabkommen sehr positiv gegenübersteht. Ja, mal gucken, ob es dagegen auch Proteste gibt, wie gegen CETA und TTIP. Jerusalem Post. PayPal closes Nazi Party Account linked to Hezbollah, Assad und BDS. Den Artikel habe ich zwar eingereicht, aber ich habe vergessen, mir ihn durchzulesen. Einmal mit Profis. Ich fand die Headline aber etwas verwirrend. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja einem aufgefallen. Nazis und Hezbollah? Was haben die miteinander zu tun? Erschließe ich mir nicht so direkt. Ah, okay. Ja, ich merke schon, da sind mir zwei Links reingerutscht, die ich eigentlich gar nicht drin haben wollte, weil das ist auch noch ein Artikel, den ich mir noch durchlesen will. Einfach nur kurz gesagt. Einmal mit Profis. Ja, zweimal mit Profis sogar. Ja, zweimal sogar. Ja, wobei, heute haben wir ja einen Profi da, den Don. Also, weißt du, wenn ich was dazu sagen soll zu Benjamin Meintal und seinem Beitrag. Es ist halt so, man hat auf beiden politischen extremen Lagern die Tendenz, sich zu ausdifferenzieren. Es gibt in der Linken die Antideutschen und die Antiimperialisten. Die Antiimperialisten, Anti-Ims, sind in der Regel gegen Israel. Die Antideutschen sind für Israel. Die Antiimperialisten sind gegen die USA. Die Antideutschen sind eher für die USA. Und genau diese gleiche Ausdifferenzierung gibt es auch auf der Rechten. Dass also auf der Rechten halt auch Leute sind, die vor der Frage stehen, was finden wir jetzt noch schlimmer? Finden wir Israel schlimmer oder finden wir die Araber schlimmer? Und da gibt es halt verschiedene Antworten drauf. Ne? Die einen sagen halt, okay, die Araber bekämpfen die Israelis, dann finde ich mich halt eher auf deren Seite wieder. Und die anderen sagen, nee, also wir sind es umgekehrt. Und die versuchen sich dann eben an Israel ranzuschleimen. Für Israel ist beides nicht besonders toll, das ist auch klar. Deshalb mögen die auch in der Regel auch die Antideutschen nicht. Also da gibt es ja auch so einen Fall aus Deutschland, einen Journalisten in Anführungsstrichen, der jetzt sich einen jüdisch klingenden Namen gegeben hat und der zwischenzeitlich auch mal in Israel in Abschiebehaft stand. Also eine ganz wirre Persönlichkeit. Aber mit sowas müssen sich die Israelis halt rumschlagen. Und die ganzen anti-israelischen Organisationen haben halt teilweise auch Kontakte zu Leuten, die dann wieder in diesen etwas seltsamen rechten, obskuren Gruppen drinnen sind. Es ist ja nicht mehr so wie früher, es war eigentlich nie so, dass es nur ein einziger Block war, aber die haben halt einfach inzwischen eine ganz starke Ausdifferenzierung und da gibt es halt einfach auch welche, die dann halt über Mittelsmänner dann also versuchen, so Organisationen wie BDS zu beeinflussen oder zu unterwandern. Einfach weil da dann auch Leute drin sind, mit denen sie dann glauben, sie könnten was mit denen erreichen. Das sind also diese typischen kleinen Sekten und so funktioniert das halt. Und man darf natürlich nicht übersehen, dass Nazis jetzt innerhalb der Palästinenser aufgrund der historischen Verbindungen des Mufti von Jerusalem zum Nazi-Regime jetzt nicht auch unbedingt den allerschlechtesten Ruf haben. Also das ist durchaus auch Verbindungen, also es ist durchaus denkbar. Besonders eben auch, weil zum Beispiel in Syrien also die Haltung gegenüber der NS-Herrschaft nicht so ist, wie das vielleicht bei uns in Schulbüchern gelehrt wird. Also die haben eine etwas andere und etwas schwierige Haltung dazu. Und so kommen halt diese Verbindungen zustande. Ja, danke schön. Das ist so eine. Nicht zu danken. Schon fast querfrontartige Konstruktion, gruseligste Leute. Also, das ist ganz schrecklich. Ne? Also, das ist halt auch, aber auch getrieben von der Not, sich da irgendwie innerhalb dieser ganzen obskuren Szene irgendwo einen Vorteil zu verschaffen, dass man mit wirklich jedem ins Bett geht, der halt sich auch nur irgendwie anbietet. Das ist halt, also, und das gibt's auf beiden Seiten, links wie rechts. Also, ganz schreckliche Leute. Ich muss aber sagen, das sind für mich die unterhaltsamsten, weil es einfach so abstrus wird irgendwann. Dass dann die Nazis, ja, wir sind auf jeden Fall pro Israel, super, weil ja, es sollte ja jedes Volk sollte praktisch seinen eigenen Ethnostaat haben. Man ist, okay. Mhm. Ja, aber es kommt halt tatsächlich zusammen, ne? Weil wenn du jetzt diesen Intersektionalismus nimmst und eben sagst, okay, also na, wenn du dir was kulturell aneignest, dann darf das halt nicht sein. Okay, dann bedeutet das für mich als Bayern, dann ziehe ich halt meine Lederhose an und mein Leinenhemd und meine Miesbacher Joppe und meinen Tiroler Hut und dann stehe ich halt da wie jemand, der ein absolutes Feindbild für diese Leute ist. Warum? Weil ich ihre Vorschriften beachte. Na, ich eigne mir nichts an von Fremden, ich mache nur das, was hier tatsächlich da ist und dann stehe ich da wie ein Lederhosenseppel. So, und dann bin ich wieder der Feind. Also, na, das ist halt so diese absurde Geschichte, diese Identitätspolitik. So, wenn du die ordentlich betreibst, dann bist du ganz schnell auf einem Niveau, das also dann auch wieder nicht gefallen kann. Ja. Also, das ist nicht umsonst, wenn man so diese, na, also du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht, du musst das und so weiter. Wenn man sich mal so ein bisschen mit der Geschichte der Tracht im Nationalsozialismus beschäftigt, was ich mal getan habe, dann merkt man, dass diese selben kulturellen Aneignungsargumente gegen Juden in den 30er Jahren heute benutzt werden, um in Deutschland zu sagen, du darfst also keine Dreadlocks tragen, du darfst nichts Afrikanisches in der Wohnung haben, du darfst keinen Perserteppich haben. Das, ne, also die Argumentationsgrundlagen sind fast identisch. Ja. Also ganz interessant. Ja, Identitätspolitik halt, ne? Ja, ganz großartig. Man hat übrigens damals in den 30er Jahren, das ist hochinteressant, in Österreich dann tatsächlich nach dem Einmarsch der Deutschen die österreichischen Juden gezwungen, ihre Trachtenkleidung abzugeben und die ist dann an die guten deutschen Volksgenossen verteilt worden. Ne? Also man hat also dann dem wahren Identitätsträger seine eigene Kleidung zurückerstattet, obwohl die Tracht damals genauso Erfindung war wie alles andere. Aber ne, man hatte halt so diese Vorstellung. Und wenn ich dann heute so lese, so nach dem Motto, ja, die einen dürfen das und die anderen dürfen das nicht, dann das berührt mich ganz seltsam. Aber wie gesagt, ich gehöre da zum Glück nicht dazu. Ja, ein Satz noch zum letzten Artikel. Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde überlegt, einen Standard für so Blockchain-Kryptowährungen zu erlassen. Aber die haben schon den Marschbefehl gegeben. Das muss noch dezentralisierter sein als Bitcoin. Und keiner weiß genau, worum es da geht. Deswegen fand ich den Artikel auch interessant, weil ich dachte, ich finde ein paar Antworten dazu. Ja. Diese 10 Titel waren die Jahresbestseller 2018 in Audible und da haben wir Frank Schätzing, wir haben Stephen King und halt generell mehr Unterhaltung und ganz oben noch Mark-Uwe Kling, die Känguru-Abo prüfen. Und ich wünsche jedem, also ich finde es klasse, wenn jemand Erfolg hat und ich freue mich darüber, dass jetzt ein Mark-Uwe Kling da ganz oben ist, aber ich fand es irgendwie lustig, als ich sozusagen irgendwie was Linkes ganz oben ist und dann halt noch ein bisschen Unterhaltung und das war's. Und das ist Audible. So vom Kaufverhalten der Leute. Und mich hat das einfach nur erstaunt. So, ich hätte da jetzt irgendwie noch ein Sachbuch irgendwie erwartet. Was weiter. Ja, aber das ist bei dir, glaube ich, auch Bias, weil du halt hauptsächlich dich mit Sachliteratur umgibst und dann ist so eine Liste natürlich für dich fremd irgendwie. Ich kaufe die Leute auch gerne Bestseller, also ich glaube, sie kriegen dann was Hochwertiges oder so. Ich fand diese Känguru-Bücher furchtbar. Ich möchte Stephen King in Schutz nehmen, den mag ich sehr. The complex relation between receptivity to pseudo-profound bullshit and political ideology. Linksgrün mit Unterstreichung von grün zu sein und sozial konservativ zu sein, macht einem am ehesten empfänglich für Sätze, die halt so pseudo-klug sind, wie so jung kommen wir nicht mehr zusammen, so, aber halt die so ein bisschen so Mystik anheimfallen, wo man so tiefere Weisheit entdecken kann, und sozialkonservative und Öko-Menschen mögen diese Art und Weise in Schweden sozusagen am gernsten, was ich irgendwie lustig fand. So. Der Titel ist auch schön. Pseudo-Profound Bullshit. Nice. Erinnert mich an einen schönen Buchtitel, kleine Buchempfehlung am Rande, Harry Frankfurt Bullshit. Geht um Marketing. The Role of Common Factors in Psychotherapy Outcomes. Ja, das ist eine Studie, die den Psychologiesektor etwas durcheinander gewirbelt hat. Und zwar geht es ganz konkret darum, in einem klassischen psychologischen Therapieplan sieht es so aus, man hat ein gewisses Framework von Methoden, die man anwendet, und man hat den Psychotherapeuten als Person, als Ankerperson. Und man geht davon aus, dass halt diese Methodik mit der Person zusammen, die persönliche Beziehung, dass das die Therapie darstellt. Und es gibt allerdings überhaupt gar keine empirisch nachvollziehbare Variante, das zu bestätigen. Man weiß also nicht, ob das Framework alleine reichen würde oder die persönliche Beziehung zum Menschen alleine reichen würde oder ob wirklich beides benötigt ist. So, und das ist quasi die Studie, die jetzt da das ganze System der Psychoanalyse nochmal so ein bisschen in Frage stellt. Oder was heißt ein bisschen? Halt die Grundlage in Frage stellt. Huch, welcher jetzt? Ich mache jetzt ein bisschen was zu, weil wir schon so fortgeschrittene Zeit haben. Willst du jetzt sowas sagen? Alles klar. Bundesagentur zieht Millionen unsicherer Produkte aus dem Verkehr. Ja, die Bundesnetzagentur hat einen Verkaufsstopp erlassen für 10 Millionen Produkte. Ich weiß jetzt leider nicht, es sind nicht 10 Millionen einzelne Produkte, es werden verschiedene Produktkategorien, sondern wird die Anzahl an Produkten sein. Ja, und da hat dann DC. Ich mache weiter. Viele Produkte können nicht mehr verkauft werden, weil sie Unfug sind. Hätten nie verkauft werden dürfen. Und die EU und der Staat machen da jetzt was. Boom. Nee, da Small Price hat den DC. Also. Das ist jetzt mal so eine relevante Geschichte. So ein Typ in, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, in Bayern auf jeden Fall, möchte nicht mehr für Ingenieure von Siemens und Audi arbeiten, weil die irgendwie ihre Rechnungen nicht bezahlen und immer nur rummeckern. Und wenn sie was finden zu meckern, dann gehen sie auch noch in einen Rechtsstreit ein oder so. Als Fliesenleger wäre, genau. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass ein Kunde die Fliesen nachgemessen hat, und er hatte ja Fliesen 30x50 bestellt, und dann waren die aber nur 29,5x49,5 groß. Und dann hat er irgendwie eine Normenprüfung dafür eingeleitet oder so ein Quatsch, ne? Obwohl doch jeder Mensch weiß, dass das für die Fuge ist, ne? Ja, also das ist, entschuldige, ich komme aus Ingolstadt und ich kenne Audianer. Es ist ein bisschen arg populistisch, also ganz so ist es nicht. Das ist halt, es gibt halt so ein paar Spinner, das ist immer so, ne? Also diese Überingenieurtypen, aber so im Großen und Ganzen sind die auch ganz normale Menschen. Also da, ja, wirklich. Aber welchem Haus davon, ne? Also irgendwie überhaupt nicht, ne? Also das mag ja durchaus so ein paar Eierköpfe geben, die so ticken, aber. Ja, was vielleicht nicht ganz normale Menschen sind Leute, die bauen, ne? Wenn einer so gerade Bauherr ist und irgendwie auf sein Kleingeld achtet. Ja, da gibt es halt so Überpingelige, genau, da gibt es dann ich sehe es bei meinen Eltern in der Ecke, ne? Also, das sind halt so, oh Gott, meine Küche ist 5 Jahre alt, ich schmeiß sie raus und kaufe mir eine neue, sowas haben wir schon auch. Aber, oder es ist letztens mal ein Haus gekauft worden von einem leitenden Audi-Mitarbeiter, von einem anderen Audi-Mitarbeiter gekauft worden. Die hat dann praktisch alles nochmal komplett neu gemacht, die ganze Haus-IT und so weiter. Solche Typen gibt es auch, aber ich glaube, das lässt es auch mit dieser Dieselkrise doch deutlich nach. Also das ist so ein typisches, uns geht super, wir können uns das leisten, Phänomen. Und das endet jetzt momentan auch ganz rapide. Also das ist eine lustige Nachricht, aber ich würde die Ingolstädter und die Audianer da nicht alle über den Kamm scheren wollen. Also mir als Vermieter ist sowas noch nie passiert, um es mal so zu sagen. Also ich habe noch nie einen Audi-Mitarbeiter gehabt, der gesagt hätte, da die Bohle passt nicht oder die Wand ist zu ungerade. Wirklich noch nie. Eigentlich Quatsch, wieso sind wir nicht alle beim Kamm scheren? Das ist natürlich wieder von einem Fliesenleger vielleicht auch ein bisschen Marketingaktion oder so. Aber, ja, es ist halt auch oft so, ne, also da sitzt so ein Journalist und ärgert sich halt und das Leben ist grau, man sitzt im Büro andere Maschinenbauer verdienen dann irgendwie pro Monat 15.000 und dann kommt so eine Nachricht, dann denkt man sich so, haha, endlich, super, na, also und jetzt zack drauf, weil das ist halt immer so für viele Journalisten so der, also zumindest hier in Ingolstadt, immer so das Gefühl, ne, also die einen werkeln sich ab und haben den ganzen Tag viel Arbeit und dann der Audianer geht da rein und kriegt dann im Jahr nochmal so eine Gratifikation im fünfstelligen Bereich, das ist schon bitter. Und das merkt man halt bei manchen Artikeln über solche Audianer. Die sind nicht wirklich nicht so schlimm, also beim besten Willen nicht. Meine eigenen Klassenkameraden waren mit dabei, das waren ganz normale, lockere Leute, sind es auch geblieben. Die arbeiten dort halt alle bei der Audi und sind super nett, also überhaupt keine Frage. Bei Audi sind sie nett, aber bei der Feuerwehr sind sie nie nett, weil die haben ein Diversitätsproblem und zwar ein heftiges. Und wenn ihr mehr über die Diversitätsprobleme bei der Feuerwehr lesen wollt, schaut in unsere Quellen. Ja, ich hatte da irgendwie auch einen Artikel drüber gelesen, da hieß es, sie mahnen an, dass die Leute da zu deutsch wären und zu heterosexuell oder so. Zu wenig Frauen. Aber eigentlich wollen sie Ausländer, also nee, eigentlich wollen sie ja, wollen sie auch Frauen haben oder so. Und das war dann aber gar nicht der Punkt. Also, Frauen wollen sich. Na gut, aber ganz ehrlich, Frauen bei der Feuerwehr sollte man nicht zu viele wollen. Das ist eigentlich ganz schön, wenn die so stark sind wie möglich. Das spielt doch so für solche Leute keine Rolle. Nee, aber der Artikel hier, der jetzt angezeigt wird, den fand ich sehr interessant. Da geht es darum, dass, also jetzt in einem Paper vorgestellt, praktisch ein neuer Index für gerechter. Für Geschlechtergerechtigkeit ist. Und ja, hatten wir letzte Woche schon. Ja, den Artikel hatten wir auch schon. Nee. Ja, wir hatten den direkten wissenschaftlichen Artikel von dem guten Herrn. Versuchen doch bitte nochmal, jetzt kommen wir in die Mitte. Ja, ganz interessant fand ich noch, das wusste ich eben vorher auch nicht, dass der bisherige Index irgendwie so erstellt wird, dass wenn Frauen gleichgestellt sind, gibt es eine 1 und wenn es darüber hinausgeht, gibt es aber nicht mehr als eine 1. Ja, das heißt, der bisher geltende Index konnte gar keine, konnte für Männer keine Benachteiligung feststellen, weil er spezifisch so gebaut war, dass er die nicht darstellen kann. So machen die das. David Geary hat das umgesetzt und der David Geary, der hat auch ein ganz gutes Buch über Geschlechterrollen geschrieben, was 1998 rausgekommen ist, was da lautet: Male, Female, The Evolution of Human Sex Differences, Second Edition, 555 Seiten, was einem vieles in der Gender-Debatte auch ersparen würde. Das ist ein sehr guter Tipp, den ich von dem Oscar Wilde-Fan aus dem Chat mal bekommen habe. Und jetzt noch unsere, das sind die Glaubenssätze der Heiligen Kirche der Sojapflanze, oder was? Unsere toxische Männlichkeit überwinden, ja. Genau, das sind die Möglichkeiten, die toxische Männlichkeit zu überwinden. Also es liest sich für mich so ein bisschen wie ein Therapieplan oder so. Das ist ja auch von der amerikanischen Vereinigung der Therapeuten. Also das Web-Step-Programm. Ist richtig. Ja, aber ja gut, eine toxische Männlichkeit wäre vielleicht auch irgendwie therapiebedürftig oder so. Ja, das Ding ist, dass es zum ersten Mal eine Richtlinie speziell für den Umgang mit Männern oder männlichen Kindern oder wie auch immer. Ja, da sage ich auch gar nichts gegen. Was hier so ein bisschen der Punkt ist, dass diese Bewältigungsstrategien alle nach innen zeigen. Ne? Also es gibt nichts irgendwie, wo mal das Problem von außen kommen kann oder so. Also, Die Männer oder die, ja, die toxischen Männer, die haben offensichtlich nur Probleme mit sich selber, sonst nichts. Ne? Ja, das erinnert mich sehr an das Duluth-Modell für häusliche Gewalt, wo auch die, damit auch die Schuld immer nur am Mann liegen kann. Aber ich fand Punkt 3, also weil wir es ja gerade mit dem 12-Steps-Programm verglichen haben, 12-Steps-Programm, einer der Schritte ist halt, dass du Gott praktisch in anerkennen musst und in deine Seele aufnehmen musst. Und das haben wir in Punkt 3 im Prinzip auch. Du bist ein Teil des Patriarchats, das musst du anerkennen. Ja, der erste ist dann ein Glaubenssatz, ne? Und der letzte ist dann die Wiederholung des Glaubenssatzes. Ist mir aufgefallen. Ja, 4 fand ich gut. Spitze. Ja, zu diesem Ding sagt eigentlich der Titel alles. Baby war Beschneidung fast verblutet, keine Anklage gegen den Arzt. Das ist hier so ein Ding aus Deutschland. Also ja, passiert. 1% der Fälle etwa, ne? Glaube ich. Mit Komplikationen. Starke Familien. Wir haben jetzt starke Familien. Nach den guten Kitas kommen jetzt die starken Familien. Ein starkes Land braucht starke Familien, damit alle Kinder gut aufwachsen und vor Armut geschützt sind. Dafür machen wir das starke Familiengesetz für einen besseren Zuschlag zum Kindergeld und mehr Bildung und Teilhabe in der Schule. Neben starken Familien brauchen wir auch starke Institutionen. Bla, bla, bla. Achso, warum das Gesetz so heißt, ist klar. Ne? Die Beschwerde darüber, dass das alles immer so kompliziert ist in der Politik, die hat jetzt gewirkt und der Hubertus Heil hat gesagt, wir haben das jetzt so gemacht, damit die Leute das verstehen. Also so einfache Sprache. Sprachmäßig, genau. Das ist der Common Denominator in unserer Zeit. Ja. Einfache Sprache. Oh mein Gott. Gute Regierungswahl. Ich sehe es schon kommen. Ne? Also, ja. Richtige Wahlentscheidung. Also lauter so. Ja, es wird ja jetzt. Es wird jetzt viel, das richtige Wahlentscheidungsgesetz. Ja, es wird ja jetzt schon viel Werbung gemacht für die paritätische Besetzung von irgendwelchen Listen oder so, dass man überall gleich viel Frauen und Männer braucht und im Bundestag am besten auch keine freien das Wahlen. Gerechtigkeit mehr. In der Politik gesetzt. Ja, das heißt dann wahrscheinlich Frauen. Das bessere Wahlgesetz oder so. Für Frauen wie Marine Le Pen und solche Leute, da freuen sie sich danach. Ja, so. Also ich kann nur sagen, in Mantua, wo ich ja teilweise wohne, hat eine Frau die Wahl gewonnen, deren Vater ein Rechtsterrorist war und den geachteten Bürgermeister von Mantua mutmaßlich mit umgebracht hat. Also sowas wird dann gewählt, wenn Frauen gewählt werden. Also da, also es ist ganz großartig. Also ich freue mich schon richtig auf solche neuen Regelungen. Also ja. Ja. Das hier kommt aus Spanien. Das ist mir aufgefallen über eine Gamergate-Verbindung. Da gibt es den Comiczeichner Cocurio, heißt er, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und der kommt aus Spanien und der hat das hier oder einen Link hierzu gepostet. Das ist jetzt die Google-Übersetzung. Aber im Grunde genommen ist es jetzt spanisches Recht nach einer Entscheidung des obersten Gerichts, dass Männer grundsätzlich geschlechterspezifische Gewalt ausüben, wenn sie eine Frau angreifen. Auch wenn der Mann sich nur verteidigt, ist das geschlechterspezifische Gewalt. Ja? In Spanien spielt noch ein bisschen, ja. Also es ist richtig, richtig übel, finde ich. Also es ist immer egal. Also jeglicher Akt der Gewalt zwischen zwei Menschen ist immer geschlechtsspezifische Gewalt des Mannes. Also, ja. Ja, das Spanien ist ja schon ganz groß. Aber Cocurio macht gerade ein paar interessante Infos, gibt er raus, über spanische Politik. Ja, aber ich meine, das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht gleichzeitig irgendwo sagen, hier, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann aber sagen, nee, genaueres regelt ein Paragraph. Damit machst du die Büchse der Pandora auf. Ich verstehe es nicht. Was ist das für eine Demokratie, wo dann sich die Politik sowas aufdrücken lässt von ja so ein paar Leuten eigentlich nur. Alles wegen dem Schämen. Ich muss sagen, ich finde es lustig. Obama Administration und Valerie Jarrett. Einer Insider, wer Valerie Jarrett kennt. Ich auch nicht. Was ist das jetzt für eine Seite? Das sind die Trans Gibt's Quality Now Awards und da, die haben viele verschiedene Sponsoren und ich fand es einfach irgendwie lustig, dass die CIA halt den Trans Equality Now Awards Geld gibt. Ich ja, die müssen wissen, wenn sie vorher als Frau und danach als Mann registriert haben oder so. Ja, aber da fragt man sich wirklich, warum hat die CIA überhaupt Geld, um es an NGOs zu vergeben? Warum? Was macht das für einen Sinn? Ei, ei, ei. Oh. Hier haben wir schon. Photographed with naked adult drag queen hatten wir noch nicht, ja, glaube okay. ich. Ja, okay. Aber ja, gut. Also einen Satz zu dem einen Artikel will ich doch ganz gerne sagen. Und zwar hat da jemand eine Studie gemacht mit ganzen 13 Teilnehmern. Aber egal. Und da geht es darum, inwieweit gesichtserkennungsbasierte, geschlechtsspezifische Werbung Trans-Personen diskriminiert. Da könnt ihr euch jetzt alle was dazu vorstellen und findet es dann in den Shownotes später. 13 Personen, das ist dann eine qualitative Studie, keine quantitative, ne? Ich wäre dafür, dass wir keine Studien mit 13 Personen mehr machen. Das bringt Unglück, Leute. Ja, aber es sind doch nur 0,6% der Bevölkerung. Vielleicht sind 13 für die Region sogar schon repräsentativ. Ich weiß es nicht. Das ist eine tolle Story. In diesem Artikel geht es darum, dass ein schwules Pärchen sich getrennt hat und dass der Ex-Partner bei Grindr, was eine schwule Dating-Seite ist, halt Bilder von seinem Ex-Partner hochgeladen hat und das so formuliert hat, dass er gerne unterwürfigen Gruppensex mit vielen anderen Schwulen haben würde, dass er viele Drogen hat und dass er die weitergeben würde und er hätte gern erniedrigend und gewaltsamen Sex, Überraschungssex und hat angegeben, dass man ihn auf der Arbeit oder zu Hause besuchen kann und irgendwie sind der Firma die Hände gebunden und die haben da nicht so ganz gut reagiert und die haben sich halt auf den Communications Decency Act berufen und es war ja mal ein Act, der zum Teil die Meinungsfreiheit im Internet einschränken sollte in den USA, der dann aber vom obersten Gerichtshof umgeworfen worden ist. Und es ist nur eine Klausel übrig geblieben von dem Communications Decency Act, der den Betreibern sehr viel Freiheit einräumt, dass sie eben nicht haftbar sind für so eine Kommunikation, wie jetzt der Ex-Freund es dort umgesetzt hat. Aber so alles in allem kann halt dieser Fall wahrscheinlich an dem Gesetz ein bisschen rütteln und das wären sehr schlechte Nachrichten generell für Freedom of Speech. Allerdings ist das halt auch ein richtig krasser Fall. Ich meine, wenn ja über 1000 Menschen von einem Ex hinterhergeschickt worden sind, ist heftig und irgendwie ist ein interessanter Fall. Ja. Das war von Price, glaube ich. Ja, Verzeihung, ich musste gerade niesen. Ja, okay. Hier geht es um eine Rechtsanwältin und Kolumnistin von der New York Times. Ja. Und die hat, seitdem ihre Tochter zur Welt gekommen ist, hat die ganze Zeit über ihre Tochter geblockt. Und jetzt ist ihre Tochter langsam in dem Alter, wo sie langsam sagt, so, kannst du das mal lassen? Und die Dame ist sehr selbstbewusst und sehr feministisch und lässt sich deswegen von ihrer eigenen Tochter keine Regeln machen, auch wenn sie das Privatleben ihrer eigenen Tochter halt im Endeffekt verletzt. Also das Ganze ist, die Dame ist sehr, sehr seltsam und man hört die gleichen Talking Points, ja, so nach dem Motto, meine Femininität wird dadurch herabgesetzt. Also das ganze Argument wird halt nur komisch dadurch, dass sie meint, ihre eigene Tochter setzt ihre Weiblichkeit dadurch herab. Also sie macht ihrer Tochter tatsächlich Vorwürfe über diese ganze Situation, dass ihre Tochter nicht mehr will, dass ihr ganzes Privatleben für ihre Freunde online sichtbar ist. Ja, die haben sich jetzt auf so Sachen geeinigt wie so, also Fotos lädt sie nicht mehr hoch, außer es gibt ein Okay. Aber weiterhin schreibt sie alle Details über das Privatleben. Ja, und die hat teilweise auch so Sachen über ihre Tochter geschrieben, wie die hatte irgendwie einen Freund, also so wirklich auf Kleinkindniveau. Und dann hat die sich irgendwie von dem Freund getrennt. Und dann hat sie quasi in ihrem Blog die Seite des Freundes eingenommen gegen ihre eigene Tochter. So nach dem Motto, so ja, die sollte sich mal nicht so anstellen und so. Also wirklich eine charmante Dame. Ja. Einfach mal eine Leseempfehlung, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Ja, das hast du auch. Das heißt doch bei deutschen Feministinnen, wenn sie ihren irgendwie vierjährigen Söhnen nachsagen, dass er schon ein kleiner Feminist ist oder sowas in der Art. Oder dass sie sich freuen, dass der Sohn da irgendwie ihren Lippenstift entdeckt, wo man sich dann denkt, oh Gott, das ist. Und das auch noch bei Twitter, ne? Also nicht nur, dass sie sich da freuen, sondern das auch noch irgendwie rausblasen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das sind die Kinder, die dann irgendwie mit 17, 18 sind, dann in der schwarzen Uniform durch Berlin marschieren. Ja. Und ich fürchte, er hat nicht ganz Unrecht. Wenn meine eigene Mutter mich quasi da so zum Anmal-Heinz da irgendwie im Internet verbreitet vor all ihren Freundinnen, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Knacks kriegen. Ja, das ist ja was Ähnliches wie bei diesem Drag-Kit. Wo die Eltern dann kassieren dafür, dass er auf irgendwie auf, also ja, ja, also gruselig, absolut gruselig. Ganz massiv ausgebeutet durch seine Mutter und also durch seine Eltern generell. Das wird, also ich glaube, das wird Konsequenzen haben, vor allem wenn die dem Medikamente geben und der das dann herausstellt, dass er es nicht so gerne wollte im Nachhinein. Ja, gut, das Problem bei dem Drag-Kit ist ja, dass es in Deutschland gefeiert wurde, ne? Das war ein Artikel bei Z, glaube ich, bei Bento, also über, die haben das auch alle ganz groß geschrieben. Also das ist auch so ein Fall, wo man halt dann dachte, ja, man muss das irgendwie ganz toll rausbringen, weil ja Transident jetzt so wichtig ist, ne? Auch mit dieser Änderung im Gesetz, dass man jetzt eben also auch das dritte Geschlecht da einführt und all sowas, ne? Und da braucht man natürlich dann auch irgendwelche Helden und da hat man eben dieses eine Kind genommen und jetzt kristallisiert sich da langsam so ein Skandal heraus und plötzlich wird man schweigsam. Das ist eine ganz seltsame Einstellung bei dem Fall. Auch das skrupellose Benutzen eines Kindes hat sich nicht gelohnt für diese Verlage. Umso besser. Nee, aber das, ich finde das generell bei dieser Sache, weil es gibt ja seit Ewigkeiten schon bei schwulen Rechten und so weiter das Gegenargument mit schiefe Bahn, das führt zu Pädophilie. Und das kommt natürlich bei Trans von der massiv konservativen Seite in Amerika, die bringen das immer mal wieder gerne. Und das ist, schiefe Bahnargument kann ja ein logischer Fehlschluss sein, dass das eine automatisch zum anderen führt. Aber dann bestätigen die das auch noch mit so Scheiß und zeigen dann einen kleinen Jungen, der halt Stripper ist, plötzlich in so einer Transvestitenbar. Und ich frag mich, ob die überhaupt so weit denken, dass sie da gerade den übelsten Stereotyp bestätigen. Naja, du hast halt genau solche Typen halt mal ein-, zweimal oder drei-, viermal, was weiß ich, aber halt nicht dauernd, ne? Also ich meine, die Szene ist ja viel, viel größer und das ist halt dann nur so ein blöder Fall, der aber nur deshalb auch dann prominent wird, weil halt vorher schon eine andere Berichterstattung da war. Ja, da steckt aber noch sehr viel mehr dahinter. Also ich meine, generell könnte man ja sagen, soll der machen, was er will. Aber gut, diese Bar-Szene, das stellt man sich vielleicht auch schlimmer vor, als es tatsächlich war, aber es war halt wirklich schon ein bisschen komisch. Ich sag nur RuPaul's Drag Race, das ist eine sehr beliebte amerikanische Fernsehshow, die halt Familien mit ihren Kindern gucken und da werden halt auch oftmals halt Kinder so dargestellt und ich will, also wie gesagt, da würde ich eher die Kritik ansetzen. Ja, es ist ja nicht nur das, sondern es geht auch zum Beispiel also um diese Frau Thorberg, dieses Mädchen, das da auf diesem Klimakongress in Katowice die Rede gehalten hat. Die Mutter von der ist Opernsängerin und hatte über die Erkrankung, aber über den Umstand, dass das Kind autistisch ist, ein Buch geschrieben. Und ich frage mich, wie musst du drauf sein, um sowas zu machen? Ne? Also als Mutter, wenn du eh schon die diversen Probleme hast, die da in diesem Umfeld dann eben entstehen, sich dann noch hinstellen und das Kind dann auch noch quasi als Beispiel im Buch an die Öffentlichkeit verkaufen. Also das ist für mich auch so unvorstellbar. Also ich weiß nicht, in welchem Stil die das gemacht hat, aber wenn die das so gemacht hat wie die Mutter von vorhin, also wie gesagt, wirklich ekelhaft. Ich glaube, wenn das kleine Kind erwachsen ist, dann haben die keine tolle Beziehung. Das Kind hat halt keine Chance, dem zu entgehen. Ne? Und ich verstehe es auch bei vielen nicht. Ne? Also die immer die Bilder ihrer Kinder bringen und alles Mögliche über ihre Kinder erzählen. Ich, was ist das für eine Kindheit, wenn du für deine Eltern so eine Art, wie soll ich sagen, Twitter-News bist. Also da beschäftigt sich die Eltern mehr mit dem Handy und dem, was die Kinder machen, als mit dem Kind. Also mich berührt das immer ganz seltsam, wenn ich sowas lese. Aber vielleicht bin ich auch nur reaktionär. Aber so insgesamt denke ich mir, das ist aber eine ganz schön traurige Kindheit, wenn du als Stichwortlieferant für Twitter-Dienst als Kind, ne? Also das ist... Das ist so ein Beispiel, wo dann reaktionär sein vielleicht auch das Richtige ist. Also es gibt auch welche, die machen das behutsam. Ich finde das nicht überall schlecht und ich finde es ja auch gut, wenn Mütter und Väter über Erfahrungen mit Kindern berichten. Es gibt zum Beispiel eine im Internet, das ist Frau aus dem See, das ist eine niederbayerische Gastwirtschaftsbetreiberin, die macht das im super Stil, aber da werden die Kinder halt nicht bloßgestellt. Da erzählt sie halt sehr lebensnah aus dem Bereich Erziehung, wenn man drei Kinder hat und gleichzeitig eine Gastwirtschaft. Aber was dann so viele, was ich so von vielen so mitbekomme, ne, wo das dann so ideologisch aufgeladen wird und dann so rausgetragen wird, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt dann die zukünftige Hoffnung und so weiter, das ist ganz, ganz gruselig. Und da, also ich kann mich nur wundern, ne, weil irgendwo hätte das früher nicht gegeben. Also wenn du das früher vor 20 Jahren in Ingolstadt gemacht hättest, dann hättest du das Gerede gekriegt und heute ist es irgendwie in dieser Gesellschaft völlig normal, dass man sowas tut. Bei uns, ich bin groß geworden mit dem Gefühl, über die Familie erzählt man draußen gar nichts. Und daran habe ich mich auch immer gehalten. Und heute ist das so ein Unterhaltungschannel bei Twitter. Ganz seltsam. Ja, ne, und bei manchen Details will man natürlich nicht genau, dass sie rauskommen. Aber gerade solche Familiendetails hätte ich gedacht, dass die Leute das privater halten würden. Aber gut. Ja, aber es ist offensichtlich, hat keinen Wert mehr. Ne? Also das ist nichts mehr, was noch irgendwie eine Rolle spielen würde für viele. Also nicht für alle natürlich, ne? Aber es gibt so eine gewisse Szene, auch diese ganzen Mütterblogs, wo man sich so denkt, so, pfui. Also gut, dass meine Mutter nicht so drauf war. Ja, nichts gegen Mütter, aber die haben auch ihre Probleme und können solche Blogs ja schreiben. Aber ich habe halt immer noch die Dame von vorhin im Hinterkopf, die halt wirklich sehr ekelhafte Sachen über ihre Tochter geschrieben hat und ja. Nee. Ja, so sind sie halt, ne? Also, ja, und hier haben wir noch eine andere Mutter, eine sehr tragische Geschichte. Und zwar in Phoenix, Arizona, ist eine Dame, die ist seit 10 Jahren, liegt die im Koma. Ja, und die hat jetzt ein Kind zur Welt gebracht. Ich meine, da kann sich jeder denken, was da passiert ist. Aber ja, es ist halt die katholische Kirche sagt, es ist ein Wunder. Ja, okay. Also da hat tatsächlich nicht dran gedacht. Gut, die katholische Kirche hat das nicht gesagt, aber. Ich hab eher an Kill Bill gedacht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ja, einfach nur krasse Welt und eigentlich gibt es dazu auch nicht sonst viel zu sagen. Alle fragen sich, was ist passiert und es ist ein Skandal und. Ja, mal gucken, welche Pfleger jetzt haben. Aber das Kind ist wohl auf und am Leben und die Dame ist auch noch am Leben. Aber im Koma halt. Aber das ist ja nichts Neues. Spitze. Kommen wir nun zu einer interessanten Geschichte, und zwar ein polnisches Bataillon hat im Zweiten Weltkrieg einen kleinen Bären adoptiert, weil ja, die Mutter war tot und der Bär war halt so ein kleiner Bär und den hat man halt mitgenommen und der war dann so das Maskottchen und beim Kampf von Monte Cassino hat der Bär von den Artilleriegeschützen halt die Patronen getragen und die sind halt ziemlich schwer, normal braucht man da zwei Leute und der Bär hat halt mit angepackt und der Bär ist danach nach Großbritannien in den Zoo gekommen und man hat jetzt eine Statue gebaut, um den Kampfbären zu ehren, sozusagen. Und der ist natürlich schon länger tot und da habt ihr den Kampfbären aus dem Zweiten Weltkrieg und Monte Cassino. Im Wald, so wie es aussieht, ein bisschen. Wahnsinn. Ja. Ja, die Kohlmeisen töten Vögel und essen deren Gehirne. Zombie-Kohlmeisen. Und Klimawandel ist schuld daran. Das ist eine perfekte Headline, vor allem wenn man die halt auf Englisch liest. Great tits are killing birds and eating their brains. Climate change may be to blame. Ja, aber das ist nicht von Alex Jones, sondern das ist von Popular Science. Und ja, im Endeffekt hat man einfach nur eine Verhaltensänderung festgestellt bei Kohlmeisen. Ja, dass sie tatsächlich halt sehr aggressiv und eine gewisse andere Vogelart wirklich tatsächlich jagen und die Gehirne von denen essen, weil die halt irgendwie lecker finden. Ja. Da frage ich mich dann, sobald du Gehirne isst, kannst du ja so gewisse Hirnkrankheit, also Ich weiß nicht, so, es gibt so BSI-artige Sachen, die sich dann durchgesetzt haben bei kannibalistischen Menschenstämmen, wo dann auf einmal plötzlich die ganze Population gestorben ist. Weil sie dann halt immer die Toten wieder gegessen haben und dann hatten es die nächsten 10 und die sind dann gegessen worden und dann hatten es 100 und dann irgendwann zack waren alle betroffen und tot. Ich frage mich, ob das dann hier auch irgendwann kommt. Das sind dann so Nervenkrankheiten irgendwie. Oder es könnte auch ein Vorzeichen der Meisenapokalypse sein. Das geht auch. Da lehne ich mich vielleicht so weit aus dem Fenster. Dass Fleisch mehr Energie bringt als so komische Bären oder so. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann. Aber das ja, ist aber so die sind, fahren sich auf jeden Fall so einen Fresskick auf die Gehirne, sage ich mal, dass die schon ein Zehntel einer gewissen anderen Vogelart ausgerottet haben und diese Vogelart, die migriert jetzt aus dem Gebiet, wo die Kohlmeisen sind. Und das ist halt so Holland und der Teil von Deutschland, wo die in der Nähe von Holland ist. Ja, umliegende Gebiete. Zombie-Meisen. Great Tits heißen Kohlmeisen auf Deutsch. Zombie-Meisen, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Was ist der Grund, wie ist die Korrelation zu Klimawandel angeblich? Die darf nicht geleugnet werden. Ansonsten kein Kommentar. Okay. Apropos Leugnung. Was häufig geleugnet wird, ist der Holocaust. Die menschliche Natur, die ein blank slate ist. Und ich wollte den Don Danke sagen, dass er sich heute zu uns gesellt hat. Oh, und aber trotzdem noch, ob er den Blank Slate, also das Buch The Blank Slate von Steven Pinker, eventuell rezensieren möchte und abklopft, ob das mit Leibeigenschaft Hand in Hand gehen kann, The Blank Slate als Buch oder ob das Unfug ist. Da müsste ich wirklich wieder ziemlich viel Ärger machen, oder? Weil es ist, das Buch ist ja schon allgemein verurteilt worden. Das ist ja schon, geht ja schon. Also der Besitz als Kontaktschuld. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Nee, das Problem ist, es kommt jetzt das Frühling, ne? Und es kommt die Europawahl und so wie es aussieht, werde ich relativ zeitnah nach Italien migrieren und von dort aus dann eben berichten, was da passiert, weil Italien ist hochinteressant, da ist die Lega Nord, gerade auf dem Weg, wahrscheinlich die stärkste Partei im gesamten Europaparlament zu werden. Und ich weiß nicht, ob ich da entsprechende Zeit habe. Ich bin außerdem faul und gehe da gern Radfahren. Also das, ich weiß nicht, lesen ist da vielleicht gar nicht so das. Ich finde aber generell den Fall Pinker natürlich hochinteressant, weil man liest so viel drüber und man fragt sich, ob das auch wirklich jemand gelesen hat. Mein Problem ist, ich bin eher Belletristikfreund und allzu trockene Lektüre schreckt mich ab. Man müsste es also ausprobieren, aber ich bin inzwischen auch so weit, ich meine, früher war es nicht so, früher habe ich mich durch jedes Buch durchgezwungen, inzwischen bin ich so abgehärtet, dass ich sage, wenn mir ein Buch nicht gefällt, lasse ich es einfach bleiben. Aber es wäre eine interessante Frage. Also das ist schon so insgesamt. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, rein zeitlich. Man müsste es versuchen. Ja. Soll ich sie hier machen bei euch oder wie stellt ihr euch das vor? Wie du willst. Du bist immer willkommen, wenn du Bock hast. Komm einfach vorbei. Und ich finde es gut, wenn du in Italien bist, weil es gibt zu wenig deutsche Stimmen aus Italien. Die Sprachbarriere ist da einfach viel zu groß. Also, ja, es geht alles mit Hand und Fuß, das ist überhaupt kein Problem. Also, freut mich zu hören. Nee, und ich hab Bekannte dort, also die sprechen auch alle Englisch. Also ich persönlich verstehe zwar Italienisch, aber ich habe Sprechenprobleme. Aber man kommt schon durch. Wenn ich erst wieder einen Monat unten bin, dann ist es alles wieder da. Nur momentan, wenn du mich jetzt fragen würdest, sag was auf Italienisch, würde ich sagen, eher nicht. Aber es kommt alles wieder. Nach einem Monat ohne Deutsche. Das ist ganz normal. Ich nehme diesmal wahrscheinlich auch sogar ein Mikrofon mit nach Italien. Also es könnte eventuell sogar klappen. Hoffentlich dann besser als diesmal. Ne? Also ich nehme dann eine andere Soundkarte mit. Und, Anfang ist immer schwer und irgendwann klickt es dann. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich komme ich aus dem Radio. Ne? Also diese ganze Erfindung von Don Alfonso, die Figur, ist eigentlich eine Radiofigur. Und eigentlich kann ich Radio. Aber irgendwie heute mit der Soundkarte hat es nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Ja, Google kann kein Radio wahrscheinlich. Oder dann weg, ja. Kein Radio. Auf Google kann man sich auch nicht vorbereiten, ohne Witz. Das ist, es gibt so viele Bullshit-Probleme, die da auftreten können. Nee, versuchen wir es einfach, ne? Also ich kann euch da auch gerne was erzählen, wie es da unten läuft. Aber ich bin dann vor allen Dingen zum Radfahren dort und wegen der Mille Miglia, also so typische weiße, männliche Privilegien-Sachen, ne? Also das ist dann Essen, Hotels, mit dem Cabrio fahren, also so lauter ganz schreckliche Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr so ganz offen tut und ja, Das mache ich da unten alles. Und, ja, Millimilla, da beneide ich dich auch jedes Jahr, wenn ich die Fotos von den Autos sehe. Allein für den Sound, den ich nicht kriege. Ah, oh, das ist Wahnsinn. Also ich habe das einmal erlebt, da bin ich nach Verona gefahren in der Nacht und es ist total finster, ne? So fährst du durch. Und hinter mir war ein unheimlicher Lärm und es hat irgendwie so gemacht. Und ich habe mir gedacht, was klebt da hinter mir? Du kannst hier nicht umschauen. Und dann in Verona bin ich ausgestiegen und dann kam ein Ermini an. Mit 650 Kubikzentimeter. Und das hat gereicht, dieses winzige Auto. Das ist so ein Auto, das ist nicht größer als die beiden Menschen, die drin sitzen. Aber es hat halt nur einen ganz kurzen Auspuff und das macht diese Geräusche. Und die Straße hat vibriert von 650 Kubikzentimeter. Unglaublich, ne? Also, und das ist so Gummifinger durchgezogen oder so. Also, Emilia ist unglaublich. Sie ist laut, sie stinkt, sie ist ungesund. Du klebst den ganzen Tag irgendwie nur an der Kamera. Es ist wirklich, Wenn man erzählen würde, was man da macht, würde man sagen, man tut's nicht. Du sitzt im Auto, rast ihnen hinterher, du hältst dich nicht zwingend an Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil du einfach angeschoben wirst von der Polizei, die zu durchbrechen und alles solche Sachen. Aber es ist einfach geil, weil es einfach so dieses Hemmungslose ist. Ne? Du hast ein kleines Toskana-Städtchen, wo eine Einbahnstraße ist und rechts und links sind 50 Zentimeter und dann kommen da die Autos an mit Tempo 80, 90 innerorts und die Leute wollen, dass sie noch schneller fahren. So. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen in Deutschland, aber das ist so richtig klasse und du klebst im Hauseingang mit der Kamera und ziehst mit und drückst ab und das ist jedes Jahr wieder fantastisch. Also es ist ganz, ganz großartig. Also was erlebt man in Deutschland nicht. Es ist, wie soll ich sagen, einfach diese Hemmungslosigkeit und diese Lust am Regeln. Obwohl die Nordschleife geht schon in die Richtung. Ich denke gerade an Isle of Man, das ist auch so ein geiles Rennen. Der ist ja nicht in Deutschland. Ja, wie man sieht, also es war früher war es ein bisschen hemmungslos. Ich weiß noch, als ich zum vierten oder fünften Mal mitgefahren bin, da ging es in der Nacht in den Geburtsort eines bekannten Rennfahrers, Tazio Nuvolari. Und da geht es dann über die Pruden entlang, so ungefähr 100 Kilometer, 60 Kilometer von Verona aus, und zwar nur gerade. Und da war ich in einem Pulk drinnen und als Journalist ist man da praktisch mit dabei und da wird man dann angefeuert. Und ich bin dann mit, also auf Anweisung der Polizei, mit Sirene hinten dran, mit in den Ort rein mit Tempo 180. Unvorstellbar. Na, das ist so undenkbar, dass du sowas überhaupt noch mal wagen würdest. Und die sagen, du sollst das machen oder dass du in Rom von der Polizei hinten angeschoben wirst, um eine rote Ampel zu fahren. Also irre. Ne? Mhm. Und also das ist heute zum Glück nicht mehr so, es hat nachgelassen. Aber damals war das halt wirklich hemmungslos und das ist immer noch fantastisch zu genügen. Also es sind halt 4 Tage oder 5 Tage totale Entgrenzung und das ist ganz wunderbar. Also wenn du jemals die Gelegenheit hast, fahr hin, schau dir das an, fahr mit. Das ist sowas erlebst du nur dort. Das gibt's nur dort, sonst gibt's es nie wieder. Ja. Allein ich werde auf jeden Fall wieder auf deine Fotos springen. Ich poste nachher noch ein paar. Ich habe ja noch eine SD-Karte, wo noch welche drauf sind. Da will ich noch ein paar bringen. Ja, und wenn du ein paar schöne Waldbilder hast, die mögen wir auch. Weil im Wald ist es besonders schön. Echt? Oh. Ja, ich bin demnächst wieder. Also jetzt geht es hier erstmal nach Berlin nächste Woche und dann bin ich übernächste Woche wieder am Tegernsee. Dann kann ich euch verschneiten Bergwald bringen, wenn ihr wollt. Je nach Berlin. Das wäre cool. Ich dir die Daumen. Richtig schön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Es war ein Vergnügen, nachdem es ja schon länger im Gespräch war und es ewig nicht geklappt hat von meiner Seite aus. Echt gut. Cool. Also dann noch einen schönen Abend. Sorry? Ups. Ja, was wir sagen wollten ist, schönen Abend allen da draußen. Bis nächste Woche. Das waren die Weltraumaffen. Fördert. Bis dann. Dient zerschmettert, was hier schadet. Kulturmarkt ist was. Muss zerstört werden.